Hallo zur 9. Folge des DMG 89 Talks. Wir sind wieder zurück. Mein Name ist René und mit dabei sind auch diesmal der Alexander. Hallo. Der Vrampi. Moin. Und unser heutiger Gast, der Jörg, auch bekannt als Tronimal. Hey. Seid gegrüßt alle zusammen. So, wir sind wieder da nach langer Auszeit. Viele haben sich bestimmt gefragt, wann kommt der nächste Podcast? Oder viele haben uns sogar gefragt, wann kommt der nächste Podcast? Mhm. Wir waren ja auf ein paar Veranstaltungen und ja, wie das Leben und das Internet, genauso wie im letzten Jahr bei meinen Kollegen, den Streich gespielt hat, so war es dieses Jahr bei mir leider das Problem, dass ich eine Zeit lang ohne Internet auskommen musste. Ja, dazu kommen natürlich immer die Terminschwierigkeiten bei 3 beziehungsweise heute sogar 4 Leuten, einen gleichzeitigen Termin zu finden. Aber wir haben es versprochen, wir bringen zumindest einen zweiten Podcast dieses Jahr heraus, also im Jahr 2017. Und das werden wir jetzt auch schaffen. Wir haben jetzt Anfang Dezember, ziemlich genau den 2., glaube ich. Mhm. Und werden versuchen, den Podcast, ja, wenn ihr ihn jetzt hört, dürften ungefähr die Weihnachtsfeiertage dran sein. Also dann hoffen. Jahresende. Genau. Jahresende, mhm. Weihnachtsfeiertage. Das heißt, da dürftet ihr Zeit haben, euch jetzt in die nächsten Stunden reinzuhören. Ich sag mal Stunden, ich glaube, heute wird es nicht ganz so lang wie bei der letzten Podcast-Aufnahme. Wer es sich noch nicht angehört hat, Barbie Girl und Bibi und Tina Phone und Felix in Gefahr, immer noch ein Klassiker unserer Podcast-Historie mit über 4 Stunden Laufzeit. Oh ja. Was Besseres gibt es eigentlich nicht zu Weihnachten. Außer natürlich diesem Podcast heute. So, ja, gar nicht lange gequatscht. Quatschen tun wir noch ein bisschen am Ende. Da sprechen wir dann noch so ganz kurz, wie wir denn unsere Weihnachten verbringen und was wir so ein bisschen so gespielt haben oder was wir spielen in den Weihnachtsfeiertagen. Das machen wir diesmal am Ende und steigen jetzt direkt ein. Und zwar, welche Spiele haben wir denn heute, Jörg? Wir haben heute zur Auswahl einmal King of the Zoo, was auch als Penguin Wars bekannt ist, und Tiny Toon Adventures Bub's Big Break. Ja, sehr schön, sehr schön. Ist da von einem von euch ich will nicht sagen Lieblingsspiel, aber ein sehr gern gespieltes Spiel dabei? Oder sagt ihr, okay, aber jetzt nicht unbedingt in meinen Top, sage ich mal, 20 oder so? Ja, bei mir ist das schon, also King of the Zoo spiele ich sehr gerne. Und aber auch Tiny Toons, also ich habe ja so eine Top 100 an der Wand hängen bei mir und die sind beide da dabei. Top 20, okay. Top 20 weiß ich jetzt nicht, aber unter meinen 100 liebsten Spielen sind die drunter beide. Mhm. Okay, ja. Okay, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung hier. Alexander? Ja, also geht mir genauso. Also ich bin derselben Meinung wie Jörg. Das sind auch zwei sehr sympathische Spiele. Vielleicht Tiny Toon Adventures, wenn man rückblickt oder sich in die 90er Jahre versetzt, da ist ja auch eine sehr erfolgreiche Zeichentrickserie gelaufen. Habe ich früher sehr, sehr gerne geguckt, muss ich sagen, weil die so absolut verrückt war damals. Und das Gameboy-Spiel, das hat dann auch irgendwann Weihnachten auf dem Wunschzettel gestanden und das hat man dann bekommen. Und ich spiele es auch heute noch sehr gerne, weil es vielleicht auch ein sehr einsteigerfreundliches Spiel ist. Es ist auch ein Spiel, also grundsätzlich ein solides Jump'n'Run und man sitzt auch nicht wirklich lange dran. Also man kann das doch durchaus in 30 Minuten durchgespielt haben. Und also ich lege es immer wieder ganz gerne in den Gameboy, muss ich sagen. Ja, und wie sieht's bei dir aus, Frampi? Sind beides meine Lieblingsspiele mit. Okay, das ist natürlich interessant. Ja, und René, wie stehst du zu beiden Spielen? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, ja, nein. Tatsächlich, Tiny Toons habe ich bisher gar nicht so oft gespielt, muss ich zugeben. Mhm. Habe es natürlich jetzt für den Podcast dann auch einmal, ja, fast durchgespielt, glaube ich. Wie, nicht geschafft? Ja, wie das Leben so spielt, dann nein. Ich wäre fast durch gewesen, aber dann wurde ich tatsächlich unterbrochen. Und für nochmal durchspielen hat tatsächlich die Zeit jetzt nicht gereicht. Aber ich habe es schon mal durchgespielt, also ich, ne, das habe ich auf jeden Fall. Was mir da absolut gefällt, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, die Steuerung ist einfach gut, finde ich. Also, ne, da, das find ist halt, das Spiel ist von Konami, ne, da gibt es eigentlich in der Regel nichts zu meckern. Und genauso kommt es daher. Ne? Das Spiel an sich ist so eine Art, ja, Spiegel, wie soll ich sagen, Spiegel Jump'n'Run zu zum Beispiel Super Mario Land oder zu den sonstigen Jump'n'Run, da man hier tatsächlich alles irgendwie ein bisschen anders macht. Also man springt die Blöcke nicht von unten an, sondern von oben. Man sammelt nicht Münzen ein, sondern Diamanten, was ein bisschen auch so ein bisschen übertrieben ist, ne, wenn man die Charaktere bedenkt. Aber viele Sachen sind auch einfach gleich, wie zum Beispiel bei Super Mario Land. Aber da komme ich gleich noch drauf. Ja, und King of the Zoo ist ein Spiel, habe ich mich immer so ein bisschen gedrückt vor, muss ich zugeben. Also das war so, bis vor ein paar Jahren wusste ich gar nicht genau, worum es geht, weil ich es früher nie gespielt habe. Ja, dann habe ich es mal gespielt aber das war dann aber auch, da wusste ich erst gar nicht so, was das Ziel des Spiels. Aber gut, mittlerweile weiß ich es. Ne? So ist es nicht. Ich glaube, für zwischendurch ist das echt nicht verkehrt. Aber mehr ist es auch, glaube ich, nicht. Aber das werden wir dann auch nachher dann, glaube ich, im Fazit nochmal deutlicher besprechen. Also, dass beides jetzt nicht unter meinen Top 20 oder auch Top 30 Spielen jetzt nicht. Aber es sind auch keine Spiele, wo ich jetzt sage, die kann man gar nicht spielen oder wir hatten, wo war es denn, was hatten wir denn noch für Spiele in letzter Zeit, die mir einfach so gar nicht lagen? Was hatten wir im vorletzten Podcast? Wir hatten Sidebook zum Beispiel gehabt, das ist ja auch eher so genau. Für einen speziellen Geschmack, würde ich fast sagen. Ja, genau, Sidepocket und Magnetic Soccer, genau. Mhm. Genau, also da würde ich die beiden schon deutlich drüber in meiner in meiner Spielqualitätsskala ansiedeln oder in meiner ich spiele gerne Skala. Also das auf jeden Fall. Ja, gut, dann würde ich sagen, würde King of the Zoo bei dir über Barbie Game Girl stehen oder drunter? Ah, fiese Frage. Also, da muss ich jetzt ganz diplomatisch antworten. Das kann man jetzt, da ist ja Äpfel mit Birnen verglichen. Also, das eine. Was magst du lieber, Äpfel oder Birnen? Obstsalat. Ja? So. Obstsalat. Also eine Mischung aus beidem. So. Okay. Also King of the Zoo, aber man schmeißt Barbies anstatt Kugeln. Ja. Also das würde ich, ne, das ist einfach eine andere Spielmechanik. Also das eine, ne, das ist. Nee, das ist auch keine ernstzunehmende Frage gewesen. Ja. Ja. Und trotzdem stehe ich blöd da. So. Beide Spiele haben ihre Berechtigung. Ja, doch, das kann man so auf sagen, jeden Fall sagen. Ah, da fällt mir gerade ein, wo wir gerade bei Barbie Girl sind. Nochmal, warum auch immer wir immer bei Barbie Girl hier landen in diesem Podcast. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir es in der letzten, in der Barbie Girl Folge explizit genannt haben oder ob wir uns nicht mehr sicher waren. Deswegen haben wir das nochmal getestet. Und nochmal sicher getestet. Und zwar hatten wir da ein ich will nicht sagen Bug, aber wir haben da halt was sehr Interessantes gefunden am Anfang des Spiels, wo man eben ein unsichtbares Power-Up auslösen kann, indem man an den Spielstart zurückgeht. Hört euch einfach die Folge nochmal an, da wird es erwähnt auf jeden Fall. Und zu dem Zeitpunkt waren wir uns aber nicht sicher, ob das nicht vielleicht an einer defekten Cartridge liegt oder so. Und jetzt haben wir es aber tatsächlich nochmal mit zwei verschiedenen Cartridges ausprobiert. Und wir können also das bestätigen, auf beiden Cartridges wird dieser, ich nenne es mal Fehler, Bug oder Special Power-Up auf jeden Fall ausgelöst. Also das nur so als Nachtrag, weil wir die Nachträge hier immer etwas vernachlässigen in dem Podcast. Wollte ich das doch noch hier erwähnen, dass das hier Erwähnung findet. So. Ja. Alexander war sogar als Zeuge dabei. Ja, ich kann es bestätigen. Ja? Genau. Das ist schön. Insofern passt so, da hätten wir das Thema Barbie eigentlich mit dieser Information vollkommen oder vollends abgeschlossen. Ja, ja, ja, glaubst du, ja. Aber ja, ja. Nein, das passt schon. So, ja, und bevor wir es vergessen, noch, es geht noch ein Gruß raus an den Power-Up-Podcast. Ja. Die wissen warum. So. Also fangen wir mal an. King of the Zoo, damit steigen wir heute ein. King of the Zoo oder Penguin Wars? Was für ein Unterschied, ne? Vom Namen her allein schon. Also ja. Da geht's schon los. Also Penguin Wars hieß es tatsächlich in Amerika und warte, in Japan hieß es, glaube ich, Penguin Kun Wars versus oder so. Ja. Ja. In Europa eben dann King of the Zoo. Welcher Name gefällt euch besser? Oder welchen Namen findet ihr besser für das Spiel? King of the Zoo. Auch. Also Penguin Wars klingt so ein bisschen brachialer, so ein bisschen aggressiver, muss man sagen. Aber King of the Zoo ist einfach freundlicher. Ich finde auch, Penguin Wars klingt so, als wären es nur Pinguine. Genau. Ja. Ja, aber mit Zoo passt das ja nun auch nicht ganz, weil es ja nicht alles Zootiere sind. Keine typischen Zootiere, ja. Stimmt, ja. Muss ich, gebe ich beiden recht. Jörgs Einwand hätte ich nämlich jetzt auch gebracht. Warum Penguin Wars? Denn es ist ja nur, der Pinguin ist ja nur einer von fünf Spielcharakteren. Also, das ist eigentlich ja nicht gerechtfertigt, sage ich mal, ne? Ja, wobei man sagen muss, der Pinguin kommt im Startscreen vor, glaube ich, als einziger. Ja. Kann das sein? Ja. Ja. Ja. Ja. In beiden Versionen kommt der Pinguin im Startscreen tatsächlich vor. Ja. Ja, in der deutschen Version jetzt nicht ausnahmslos, da hast du noch eine kleine Maus da sitzen. Stimmt. Aber der Pinguin, der scheint auf jeden Fall eine Hauptrolle zu spielen, weil er ja auch prominent auf dem Cover, also zentriert und groß abgebildet wird, also irgendwo scheint er so der Held des Spiels zu sein. Ne? Ja, stimmt. Stimmt. Wobei das im Spiel selbst ja völlig unerheblich ist, ja, ob du jetzt den Pinguin wählst oder einen Hase. Nee. Absolut nee. Nicht. Okay. Nein, da kommen wir dann gleich zu. da hat wohl einer nicht richtig recherchiert. Hat wohl einer nicht gespielt. Ja. Nein, da kommen wir dann gleich zu. Okay. Warum das nicht unerheblich ist, welchen Charakter man nimmt. Nein, das ist klar, dass sie unterschiedliche Eigenschaften haben. Das ist klar. Nur ich wollte eigentlich schon mit ausdrücken, der Pinguin, der hat jetzt für mich keine wirklich herausstechende oder herausgehobene herausgehobene Stellung, sage ich mal, innerhalb der Charakterauswahl. Ja? Okay, das kann man also verstehen. Also man hätte eigentlich jedes andere Tier in dem Zoo auch zum Hauptdarsteller machen können, würde ich fast behaupten. Ne? Ja, okay, das stimmt. Ja, da hast du recht, ja. Dann fragen wir euch doch nochmal, welches Cover gefällt euch besser? Das aus Amerika bzw. Europa, die sind ja eigentlich gleich, außer dass der Name halt anders ist, aber das Bild ist halt gleich. Das ist wohl eines der buntesten Cover, die ich so kenne für den Game Boy, würde ich behaupten. Also da ist ja jede Farbe des Farbspektrums drauf. und das japanische Cover hat eigentlich auch die Tiere drauf, aber ist sehr, sehr kindhaft so gestaltet. Knuffig, ne? Knuffig, genau. Wohingegen im amerikanischen und europäischen Cover, da ist dann schon deutlich mehr los, sag ich mal. Ne? Da ist das mehr ein bisschen dreidimensional, sag ich mal. Ne? Plastischer. Also das, genau, einfach ein bisschen plastischer. Also ich glaube, so wie es in Japan gemacht wurde, würde man das tatsächlich für ein Spiel für, für so, weiß ich nicht, fast schon 6- bis 10-Jährige einstufen, einfach vom Cover her. Ne? Mhm. Also das ist so, weiß ich nicht, ob ich mir das kaufen würde, so zwingend. Das hat mich als Älterer. Das hat mich irgendwie so ein bisschen an ein Bilderbuch erinnert für Vorschulkinder ja. irgendwo. Ne? Ja, genau, ja. Wobei ich ja dann wiederum das europäische Cover schon wieder fast ein bisschen crazy finde, weil ja. die Kuh... die wollte ich auch nennen, ey. Die Kuh ist der Knaller. Ja. Die Kuh hat einen fetten Nasenring, sieht aber menschlich aus, also vermenschlicht ja. aus, so wie mhm. sie da steht. Sie steht halt auf zwei Beinen und hält sich die Ohren zu. Da ist aber der Hase lustiger. Ja. Ja gut, die Kuh wirkt so ein bisschen wahnsinnig, finde ich. Der Hase ja, ja. ist einfach nur so albern. Rinderwahnsinn, ja. ja, ja. Mhm. Vielleicht war das gerade zu der Zeit. Nee, das ist später gewesen, ne? Das wäre es jetzt. Beide Cover auf jeden Fall sehr, sehr bunt. Oder beide Verpackungscover sehr bunt. Nehmen wir noch ein paar Daten, bevor wir jetzt so ins Spiel einsteigen. Release war 1990 tatsächlich. Mhm. Tatsächlich sehr, sehr früh. 30.03.1990 in Japan. Das heißt, das ist so in den im ersten halben Jahr des Gameboy-Releases gewesen. Mhm. Ja, ein sehr, sehr früher Titel, kann man schon sagen. Aber wen verwundert es denn auch, weil in den Credits steht ja Yamamoto drin, ne? Ja, das stimmt. Also da kommt vielleicht auch, stimmt, das, und das sogar das, zweimal das, in den Special Thanks. Ja gut, okay, ja, das stimmt. Aber nee, worauf ich nochmal hinaus will, deswegen ist das Cover auch vielleicht noch so sehr rudimentär in Japan. Von der vom Grafikstil, sage ich mal. Ne? Also später die Cover, die sind ja auch, die sind zwar teilweise in Japan immer noch, auch später, sag ich mal, gezeichnet gehalten und gar nicht so fotografisch mäßig, aber ja, da merkt man schon, dass das ein früher Titel ist. Also vielleicht wollte man auch einfach den Spieletitel ein bisschen durch die Grafik abschwächen, weil hier ist ja die Rede von Krieg, also von War sozusagen. Und dass die sich da bekriegen, aber eher auf eine lustige Art und Weise, das passt dann doch schon irgendwo. Ja. Wobei man ja sagen muss, die haben das Wars englisch gelassen. Ja. Auch auf der Verpackung. Also da steht in japanischen Schriftzeichen ohne Zweifel Pinguin, würde ich jetzt mal behaupten. Ne, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das obere, was da steht, Pinguin heißt. Ne, das sind 5 Schriftzeichen. Und darunter steht aber tatsächlich Wars auf Englisch und das Versus, also VS abgekürzt, steht da tatsächlich auch als VS und nicht eben in japanischen Zeichen. Das hat man vielleicht auch deswegen gemacht, damit es eben, ne, in ausländischer Sprache klingt meistens Sachen nicht so hart wie in der Originalsprache. Ne, das ist ja wie wenn hier in Deutschland einer das F-Wort sagt. Interessiert in Deutschland keinen, in Amerika geht das. Kannst du das fast gar nicht sagen. Ne? Also, naja, ne? Keine politischen Diskussionen. So, ja, also sehr, sehr früher Titel hier, auch sehr viele Ports, also auch schon bevor es auf dem Gameboy kam, das gab es schon auf dem MSX, auf dem NES gab es das. Arcade. Genau. Ja, genau, also sehr viele, wurde auch dann jetzt in der Neuzeit, sage ich mal, auch aufs Handy und Tablet portiert, und kommt, Jetzt ist auch für die Nintendo Switch angekündigt, tatsächlich seit Juni oder Juli diesem Jahres, dass es 2018 dann für die Switch rauskommt. Wer sich dafür interessiert, wenn eine Switch hat und das Spiel vielleicht dann sich holen will, es gibt schon, ich glaube, 20 Minuten Spiele-Footage, also Spielematerial zu sehen online, kann man sich angucken, wie das Spiel dann aussieht. Da muss ich tatsächlich sagen, das sieht natürlich farbig schöner aus, aber das Spielprinzip haben sie wirklich 1:1 gelassen. Da hat sich auch nichts verändert. Auch die Perspektive ist gleich geblieben. Man hat zwar links und rechts jetzt Zuschauerränge, aber ne, sonst ist alles beim Alten geblieben. Also wer das Spiel mag, der wird da auch bestimmt auf der Switch das Spiel mögen, denke ich. Ich glaube auch nicht, dass das ein Vollpreistitel wird, kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, müsste mal gucken. Aber gut. Heute geht's um den Gameboy-Titel. Ja, was ist denn das Spielprinzip? Wollen wir das vielleicht erstmal klären? Jeder hört uns jetzt hier schon labern über das Spiel, aber niemand weiß, worum geht's denn in dem Spiel. Ist doch ganz einfach. Also es geht. Ja, dann erklär's mal. Dodgeball auf der Tischtennisplatte. Dodgeball auf einer Tischtennisplatte. Jetzt müsste man wissen, was Dodgeball ist. ja, Völkerball. Gut. Nicht ganz, ja. Aber. Nicht ganz, aber es trifft zum Teil. Ja. Ja. Also. Und die Tischtennisplatte hat kein Netz. aber sonst, ja. Also es geht darum. Jeder hat 10 Bälle, glaube ich. Zehn sind insgesamt. Genau. Also, ne, es stehen zwei Tiere, stehen an einer Platte. Das ist perspektivisch. Man selbst steht immer vorne, sodass man halt die Bälle auf sich zukommen sieht. Und ein anderes Tier ist dann der Gegner. Und jeder versucht mit seine 5 Bälle über die Tischplatte hinaus auf die andere Seite zu rollen. Und wer sozusagen als erstes alle Bälle weg hat und alle Bälle auf die andere Seite versenkt hat, der gewinnt das Spiel. Und oder nach Zeit. Damit das jetzt, genau, oder nach 60 Sekunden, genau. Wer dann mehr Bälle auf der Gegnerseite hat. Genau, der hat dann gewonnen. Und ja, das wäre natürlich jetzt ein sehr einfaches Spielprinzip. Und am Ende ist es das tatsächlich auch. Aber es gibt noch ein, zwei Hindernisse, die hinzukommen. Nach einer gewissen Zeit, wenn der Counter abläuft, kommen tatsächlich in der Mitte des Tisches noch verschiedene, ich nenne es mal Gegenstände, die von links nach rechts laufen. Und die haben dann jeweils eine andere Auswirkung auf den Ball, den man versucht rüberzuschießen. Also mal ist das eine Art Spiegel, dann kommt der Ball wieder zurück. Oder der Ball wird, glaube ich, abgelenkt einmal. Und da gibt es auch ein Tor, so ein Wirbel, sage ich jetzt mal, wo er dann auf einmal zurückkommt, aber mit Turbogeschwindigkeit oder so. Genau. Dieses Lamm gibt es noch. So ein Lamm, was einfach über die Tischplatte läuft, von links nach rechts. Ist das echt ein Lamm? Ich habe mich gefragt, was das für ein Vieh ist. Ja. Ich hab gedacht, das wäre ein Hase. Warte, irgendwo ist das betitelt. Das ist auf jeden Fall so ein kleines Schaf, irgendwie sowas. Guck mal, ob ich das schnell wiederfinde. Ich hatte mir das irgendwo rausgesucht auch. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Redet mal ruhig weiter, ich guck mal eben, ob ich das finde dabei. Also da, da steht's. Es gibt Slime-Monster, ein Roving-Ball, eine Spinning-Disc, also eine drehende Scheibe und ein Crazy-Dog. Ich dachte, es wäre ein Lamm. Es ist ein kleiner Hund. Crazy-Dog. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie die in Deutsch heißen. Das ist so vom englischen Spiel her. Ja, ja. Okay, also ein verrückter Hund, alles klar. Woran mich das so ein bisschen erinnert hat, ich weiß nicht, kennt einer von euch das Spiel Volleyfire? Ja. Nö. Nee, ich kenn's das auch nicht. Ist Japan-exklusiv, ist so ein Shooter, zu 1 gegen 1, ja. Das ist ein Shooter, wo man aber auch zwei, also das könnt ihr euch fast wie King of the Zoo vorstellen, nur geradliniger. Unten ist ein Raumschiff, oben ist ein Raumschiff und in der Mitte sind Hindernisse, also Planeten oder was weiß so ich. Asteroiden, so kleine Asteroiden, Felsblöcke. Genau. War das das Spiel, was wir gegeneinander getestet haben? Classic Video Games Live User Treffen mit dem Piratenmodul. Das kann sogar sein. Es war oft auf so Multi-Cartridges drauf. Ich habe mir das irgendwann mal original geholt, aber das war oft auf so Multi-Dingern drauf, ja. Ja, Wo wir dann festgestellt haben, dass der eine das Spiel schneller laufen hat und der andere langsamer. genau. Genau so ist das. Und dass es dann unspielbar Ja. war zu zweit gegeneinander. Ja, das geht nicht, Ja, ja. das war ein bisschen Schade. unfair tatsächlich. Das, genau, das Spiel hat nämlich auch in der Mitte, um das mal kurz abzuschließen, das Qualifier hat auch dann in der Mitte ja, wechselnde, ich sag mal, Items, die eben dann auf den Schuss, den man abfeuert, also genauso wie bei den Bällen bei King of the Zoo, Auswirkungen dann. Also mal kommt der Schuss auf einen zurück, also das ist dann ein Spiegel, mal wird der abgelenkt oder einfach einkassiert. Also das hat mich irgendwie daran erinnert. Da dachte ich so direkt, oh, okay, ja, kennst du, wobei Volleyfire, ja, weiß ich gar nicht, ob das so viel besser ist. Ja, ist ein bisschen abwechslungsreicher als Pinguin Wars, Also ja. ich muss sagen, was Okay. ich sehr heimtückisch finde bei King of the Zoo, also ihr kennt doch alle beim Bowling diese Führungsschienen, wenn die Kugeln zurück, sag ich mal, zu dir rollen. Und sowas hat man Ja. ja auch, habe ich zumindest gesehen, bei King of the Zoo. Das heißt, wenn ein Ball auf dich zukommt, dann prallt der ja erstmal hinten ab und rollt dann ein Stück weiter nach vorne und reiht sich dann, sag ich mal, auf einer Linie mit den übrigen Bällen ein. Und Ja. es kann passieren, das ist mir zwei, dreimal passiert, dass der Ball mich von hinten doch noch erwischt hat. Da Ja. habe ich ihn eigentlich schon Ja. sicher in dieser Führungslinie geglaubt, ja, und da hat er mich doch noch erwischt. Ah, das fand ich, Ja. das ist ärgerlich. Diesen Trick benutze ich ganz oft beim Spielen. Ja, man muss das einmal wissen, ne? Sonst ist das Ja. fies. Ja, genau. Was komisch ist ja, man kann ja nur gerade werfen. So, aber durch diesen Wirbel oder den Hund, da kann der auch mal schräg laufen. Ja, der prallt ja auch mal an der Bande ab und hat dann ganz, Ja, ganz. aber man selber kann nur geradeaus werfen. Das soll mal erwähnt sein, dass es nur schräge Bälle durch Ablenkung gibt. Ja, stimmt. richtig, ja. Stimmt. Allerdings kann man die Position, ne, man, genau, vielleicht kommen wir dann gerade mal so auf die, ja, auf die Spielmechanik Erstmal die der, Ka der Tiere noch. Wollen wir nicht erstmal auf die Tiere eingehen? Welche da überhaupt Ja, mitspielen? das können wir. Oder wir machen es wie üblich und gehen von vorne los. Dann, weil da habe ich auch noch eine Menge zu sagen. Okay, dann schieß los. Okay, dann machen wir das, dann machen wir das Spiel mal an. Da gibt es schon mal die, ja, die erste kleinen Unterschiede in den Versionen, in den Länderversionen. Und zwar ist dann jeweils der, ich glaube, es ist dann der Publisher, der sich immer ändert. Also einmal ist es ASCII, dann ist es einmal, in Europa ist es Nintendo und in Amerika ist es Nexoft. Richtig, Glaub, richtig, doch, stimmt, ja. ja. Ah, Nextsoft Oder stimmt. Presented by, Ist oder genau, presented, ja. Presented by oder sowas, ja. Und in der europäischen Version, da ist es so, dass nachdem das Nintendo-Logo, also ne, man startet das Spiel, das Nintendo-Logo kommt, dann kommt ein kurzer Screen, ich glaube mit dem Pinguin Ja. oder sowas. Und dann kommt das Nintendo-Logo nochmal runter und dann bounced das so kurz am Boden ab und dann kommt so eine Art Gewittereffekt, nenne ich es mal. Also das Bild invertiert sich kurz, zwei, Ja. dreimal, so ganz kurz hintereinander. Und dann geht es zum Und der Startscreen. Pinguin läuft Und panisch unten drunter her, ne? ja, aufgeregt, ja. Genau. Und in der japanischen Version zum Beispiel kommt da nicht das Nintendo-Logo, sondern das ASCII-Logo. Die amerikanische Version habe ich jetzt nicht getestet. Mag sein, ich glaube, da kommt aber auch dann das ASCII-Logo, würde ich jetzt vermuten. Also das ist irgendwie schon so das Erste, was mir aufgefallen ist. Fand ich schon ganz nett, sage ich mal. Ist mir bisher überhaupt noch nicht aufgefallen. Obwohl ich ja die drei Versionen, glaube ich, habe. Zwei auf jeden Fall. Ja. Ja, einfach mal gucken, ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Einfach nett zu wissen, sage ich mal. So, dann geht es weiter zum Startscreen. Der unterscheidet sich ja auch in den Versionen. Alexander, kannst du da was zu sagen? Also zumindest zu der europäischen, zu der US-Version. In Genau. der US-Version hast du ja den Schriftzug Penguin Wars und der Pinguin spielt halt auch jeweils in den Startbildschirmen eine große Rolle, weil er da zentriert auf und ab hüpft. Und ja, in der europäischen Version gibt es doch leichte Unterschiede. Da haben wir den Pinguin zum einen, der rechts von so einer kleinen, von der kleinen Maus irgendwo begleitet wird, die nach oben guckt. Und oben auf, und oben auf dem King of the Zoo-Schriftzug sitzt noch ein weiterer Pinguin, der einen Ball in der Hand hält oder eine Kugel eben. Und ich glaube, gerade dabei ist, die nach unten werfen zu wollen. Ne? So habe ich das zumindest interpretiert. Ja. Weiß nicht. Ja. Oder vollkommen richtig. Vor allem, das ist eben so, ich kann noch was zu der japanischen Version sagen. In der japanischen Version ist es halt so, dass dadurch, dass da Penguin Wars steht und das Penguin relativ groß geschrieben ist, in sehr dunklen, schwarzen Schriftzeichen, ist da tatsächlich kein Platz mehr für irgendeinen Pinguin oder sowas. Also da ist es so, dass der Pinguin da so ein bisschen alleine steht. Also da gibt es, soweit ich mich erinnere, kein zweites Tierchen, was da noch mit auftritt. Da ist, glaube ich, kein Platz gewesen. Ja. Das mal so zum Screen. Genau, ja. Nur die Musik ist nervig. Oder besser gesagt, der Ton. Ja. Aber der Ton, wenn dieses Ding runterfällt, der ist auf jeden Fall ganz schön furchtbar, das stimmt. So ein ganz hohes Pfeifen am Anfang. Mit so einem Rumgequietsche, wenn der Pinguin läuft. Das ist sehr grenzwertig, ja. Das ist sehr, sehr grenzwertig gewesen. Ja. Aber ja gut, dann sind wir jetzt im Startscreen. Da haben wir tatsächlich zwei Möglichkeiten, ne? Erstmal. Zumindest in der europäischen Version. Da haben wir nämlich das normale Spiel und wir haben einen Zweispieler-Modus tatsächlich. Das ist doch mal ganz nett. Mhm. Hat es einer schon mal gegeneinander gespielt? Ja, irgendwo. Früher ganz oft. Treffen. Ja. Als es aktuell war. Ja. Ja, ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich hab's vor ein paar Jahren mal auf einem Treffen gespielt, definitiv. War da nicht so meins, aber da, wie gesagt, da wusste ich auch nicht genau die Spielmechanik. Da wusste ich einfach nur Ball rüber und ja, aber warum? Ne? Ich kenne das Spiel auch erst seit ein paar Jahren, aber das hat den Hintergrund, dass wir ein Highscore-Team haben und da hat eine immer geschrieben, dass sie das Spiel spielt. So, dann habe ich mich mal mit dem Spiel mehr beschäftigt. So, und da habe ich mir das halt angeguckt, dann bin ich süchtig geworden. Ja. Okay. Das war aber ist doch keine 10 Jahre her. Ah, okay. Deswegen ist das auch eines der. Ja, für mich war es früher auch so ein Akt, immer das zu zweit zu spielen. Und ich hatte das nicht. Aber ein guter Freund von mir hat gesammelt, genauso wie ich. Und wir haben uns immer abgesprochen, so zu Weihnachten und Geburtstag. Der hat auch fast gleichzeitig mit mir Geburtstag. Was kaufst du dir? Dann kaufe ich mir das andere, was wir gut finden. Ne? Also so ein bisschen geguckt. Sag ich mal, wenn jetzt, ich weiß zum Beispiel, ich habe mir nur Tiny Toons 2 gekauft und er Tiny Toons 1 damals. Und dann haben wir das immer mal ausgetauscht. Und wenn sowas wie Mario Land 2 oder so kam, dann haben wir das beide gekauft. Aber bei ein paar Sachen haben wir uns abgesprochen. Und er hatte halt King of the Zoo sich irgendwann gekauft und ich habe mir damals irgendwas anderes geholt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr was. Und dann hat aber ein guter Freund von uns beiden das Spiel auch noch. Das heißt, wir haben immer mal versucht, das dann trotzdem gegeneinander zu spielen und uns zu verabreden. Und zu zweit macht so ein Spiel natürlich meistens auch mehr Bock, weil die Herausforderung eine ganz andere ist, ne? Mhm. Ja. Das sieht man auch bei so Spielen wie Quix oder Balloon Kid. Auch nett einzeln, aber wenn man die zu zweit spielt. Okay, bei Balloon Kid würde ich jetzt nicht zustimmen, weil das ist tatsächlich, ich würde sagen, echt mein Lieblingsspiel. Jump'n'Run-mäßig. Und zu zweit ist es ja nur dieses Balloon-Fight-mäßige, was es auch auf dem NES gibt. Und das ist ja schon ein sehr mageres Spiel, so wie dieses Mario VS oder so, ne? Ja. Dieses auf einem Screen gegeneinander kämpfen. Ich finde das Level-Design finde ich so wunderschön bei Balloon Kid. Durch diesen Wal durch und so weiter. Ja, das stimmt. Halt irre. Ja. Wer sich da noch mal informieren möchte, Podcast-Folge mit Balloon Kid 5.1 war das. Die Podcast-Folge. Folge 5.1. Da sprechen wir über 2 Stunden zu Balloon Kid, soweit ich weiß. Ja, dann mal weiter. Ja, warum sagte ich, in der europäischen Version gibt es den Screen? Denn in der japanischen Version gibt es noch ein Passwort Nee, mm-mm, stimmt gar nicht. Falsches Spiel. Was rede ich denn hier? Entschuldigung, falsches Spiel. Falsches Spiel. So, aber mal gucken, ob wir das rausschneiden oder drin lassen. Ja, das wird drin. Ja. Ich glaube, King of the Zoo ist auch das Spiel, dem ich am wenigsten ein Passwortsystem zutrauen würde. Ja, es gibt aber einen Cheat, ne? Ja, da können wir aber gleich zu kommen. Ja? Ja, es gibt einen Cheat. Aber, okay. Ich bin hier vollkommen verrutscht in der Zeile. Ich habe mich ja vorbereitet, aber ich bin gerade vollkommen weggerutscht. Okay. So. Richtig. Ach, wir lassen es drin. Weniger zu schneiden für mich und schneller den Podcast für euch. Ja. So. Also, anstrengend. Jedes Ding, was wir hier rausschneiden müssen, kostet einen Tag Schnittzeit. Nein, nicht ganz, aber ja, schon okay. Also wenn wir den normalen Modus spielen, dann haben wir die Möglichkeit, aus den 5 Tieren auszuwählen, die da nochmal sind. In der Gameboy-Version ist einmal der Pinguin, die Kuh, das Kaninchen oder Hase, Fledermaus und die Ratte, ne? Ja. Ja. Genau. Ja, einen vergessen? Nee. Also der Jörg hat schon, also der Frampi hat schon recht, das sind keine typischen Zootiere. Also, nicht also Pinguin wirklich. Und Hasen schon, aber der Rest, ja. Ja. Ja, ich meine jetzt, Kuh im Zoo ist eigentlich kommt noch nirgendwo, glaube ich. Ja. Ich meine, Pinguin und Hase vielleicht auch noch, ne? Wobei Hase eher Streichelzoo, ne? Aber, also bei... Aber Ratte und Fledermaus, also zu, ja, gut, ich meine, das Zoo bezieht sich natürlich eher darauf, dass es Tiere sind, ne? Also das einfach nur, dass man weiß, in welche Richtung hier die ganze Schose geht, ne? Ja gut, das, wenn wir jetzt die Originalfiguren aus der Arcade nehmen, da kannst du dann schon eher sagen Zoo mit Pinguin, Bär, Panda, Koala und Biber. Das kommt schon, ja, das ist näher dran, stimmt. Vor allem dann ist ja auch das Lustige, wenn man dann den Titel nimmt, King of the Zoo, ne, also im Grunde geht's ja dann in dem Spiel darum, wer wird König des Zoos, ne? Ja. Was ja nochmal blöder dann eigentlich ist, aber gut, das passt schon. Also wenn du die 5 zur Auswahl hast, kannst du davon ausgehen, dass der Löwe im Zoo kein König wird. Ja. Ja. Also obwohl vielleicht macht es das Spiel auch schon wieder interessant, ne? Stellt euch mal vor, da wäre jetzt wirklich, weiß ich nicht, ne, so ganz normal, ne, so einfach nur Fisch oder so, ne, oder ein Hai. Fisch. Bei dem Spiel, das wäre gut. Das wäre auch genau, das wäre cool. Das wäre cool. Der Hai auf der Flosse so und am Tanzen, von links nach rechts. Genau. Das sähe, glaube ich, geil aus. Oder Flip. Der könnte sich dann gar nicht bewegen, man nachher zu den Eigenschaften kommt, glaube ich. Der Hai wäre... Oder Schlange zum Beispiel. Das wäre auch, glaube ich, geil aus. Stimmt. Ja. So eine Schlange von links nach rechts. Nee, vor allem die Schlange kann überhaupt keine Bälle zurückwerfen, weil sie keine Hände hat. Ja, genau. Die hat immer verloren. Ja. Die ist nur schnell. Von links nach rechts. Aber kriegt leider keinen Ball. Kann sich nur abwerfen lassen. Das wär's. Ja. Oh Mann. Na, das ist echt gut. So, ja, wie gesagt, wir können aus den 5 auswählen. Da stellt sich dann natürlich die Frage, welches Tier nimmt man? Das, was einem am besten gefällt, am besten nicht, würde ich sagen. Denn da kann man... Sei denn, man mag... Nee, egal. Schon gut. Nee, es ist tatsächlich so, dass die Tiere unterschiedliche Eigenschaften haben, die sogar relativ gut herausgearbeitet sind, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, hat einer gerade eine Liste parat, wer was kann? Ja, ich kenne mich da aus. Ja, okay. Ja, dann erzähl mal. Ja, ich sag mal eben so vorher noch, also das Tier, was man aussucht, gegen das kämpft man nicht. Das ist ja bei vielen Spielen so, aber das fällt dann quasi als Gegner raus. Also man hat nicht ein Match gegen sich selbst. Ja. Und es gibt 4 Eigenschaften. Zwei davon merkt man wirklich sehr stark. Es gibt Geschwindigkeit, es gibt quasi Stärke, also so Wurfstärke. Ja. Und dann gibt's halt, wenn man getroffen wird, fällt man ja um. Ja. Und dann gibt's so ein Erholungs- Schnelligkeit quasi auch. Ja. Also Recovery heißt das im Englischen, aber im Deutschen ist es ein bisschen blöd zu übersetzen. Und es gibt so einen Powerschuss. Und diese Aufladung für diesen Schuss hat auch ein Timing, was sich auch unterscheidet. Ja. Und ich kann zum Beispiel sagen, eigentlich normalerweise, desto schneller die Tiere sind, desto schlechter ist diese Erholung und diese Aufladung. Also desto schlechter ist dieser Powerschuss und desto fataler ist es, wenn man getroffen wird. Mhm. Und wenn die Tiere sehr langsam sind, wie zum Beispiel die Kuh, dann ist man aber super schnell wieder auf den Beinen, wenn man einmal getroffen wird. Das ist also tatsächlich so, muss ich sagen, ich spiele sehr oft mit der Fledermaus. Mhm. Und bei der Ratte ist es noch krasser. Wenn man mit der Ratte einmal getroffen wird, dauert es so lange wieder aufzustehen, dass man, wenn man Pech hat, 9 Bälle entgegenbekommt, bevor man wieder aufsteht. Wenn man mit der Kuh getroffen wird, dann ist es meist nur so, dass der Gegner nur einen Ball rüberschießen kann und man ist schon wieder auf den Beinen. Also es ist wesentlich einfacher, wieder auf die Beine zu kommen, aber es ist wesentlich schwieriger auszuweichen. Ja. Und ich habe hier auch eine Liste, was die genau machen. Also ich kann mal so sagen, der Pinguin hat überall einen Durchschnittswert. Es gibt Werte von 1 bis 5. Der ist überall 3. Der Hase ist einfach schneller und wirft auch schneller, ist dafür sehr langsam im Wiederherstellen und auch im Aufladen des Powerschusses. Mhm. Die Kuh ist total langsam, aber halt sehr schnell im Wieder auf die Beine kommen und so mäßig stark und auch relativ schnell mit dem Powerschuss oder wie auch immer der heißt, der Schuss, ob der einen richtigen Namen hat, weiß ich gar nicht. Den man ja auch verzocken kann, fällt mir gerade auf. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle schon ausprobiert habt. Wenn man halt A gedrückt hält, dann kommt irgendwann so ein Geräusch. Mhm. Und wenn man dann loslässt, dann wirft er ganz schnell. Also dann schmeißt er den Ball richtig rüber. Mhm. Und wenn man aber zu lange hält und diesen Ton ignoriert, dann ist man verletzt. Dann fällt man einfach um. Ja. Und das ist natürlich nicht so gut. Hab ich doch gar nicht gemerkt. Doch, doch. Ja, wo war man? Achso, die Ratte ist sehr schnell auch und hat dann dementsprechend ist sehr langsame Würfe und kommt sehr langsam wieder auf die Beine. Hat aber auch einen sehr schnellen Powerschuss. Mhm. Und die Fledermaus ist das Letzte, ist fast ganz schnell, also ist 4 von 5 Punkten, hat aber einen sehr, sehr schnellen Wurf und ist aber relativ langsam, also 2 Punkte im Aufstehen und im Aufladen des Powerschusses. Mhm. Ja, also man merkt das aber schon. Also ich finde, man merkt es gerade sehr deutlich mit der Bewegungsschnelligkeit und diesem Wiederaufstehen. Das macht sich wirklich bemerkbar. Und deswegen spiele ich gerne diese Fledermaus, weil die ist zwar lang ausgeschaltet, aber man kann sehr gut ausweichen. Ja. Und da ist, macht schon viel aus. Da merkt man sogar so ein bisschen, dass da die, ich nenne es mal, physische Konstitution der Tiere so ein bisschen abgeglichen wurden mit den Eigenschaften. Also, wenn die Kuh eben getroffen wird von dem Ball, da passiert nicht viel. Ne? Wenn der Pinguin, da passiert ein bisschen was. Ne? Ja. Aber da, weil die halt auch kräftiger sind, ne, von der Statur her. Also das passt sogar so ein bisschen überein. Ja, und die Maus halt haut es direkt um. Genau. Ist halt auch klar, die Kugel ist ja genauso groß wie die Maus, Ratte, Entschuldigung. Ja, ja, also hat man sogar ein bisschen darauf abgestimmt und jetzt nicht irgendwelche, weiß ich nicht, ne, den einen Wert gegeben, einfach nur so. Ne? Also, das finde ich ja schon mal nett. Ja, wie gesagt, das Einzige, was der Jörg jetzt auch schon erwähnt hat, wenn man eben Pech hat und einen Ball abkriegt und in diesem, ich nenne es mal kurzen Taumelmodus ist, dann kann es tatsächlich sein, und das ist das einzige Blöde an dem Spiel, das ist wie bei diversen Versionen von Street Fighter früher, wenn man angeschlagen ist und nichts mehr machen kann, dann kann es tatsächlich sein, dass man so viele Schläge abkriegt und wieder in diesen Modus verfällt, dass man einfach verliert, ne, bevor man überhaupt irgendwas kann. Das stimmt. Also das ist so ein bisschen schade. Vor allem, es gibt so ein bisschen Taktik, wie man dagegen vorgehen kann. Ja. Weil man kann sich ja so ganz langsam bewegen, wenn man getroffen wurde, ne? Ja. Und wenn man halt einfach in die, also mit dem langsamsten Wiederherstellungstier, also mit der Ratte, einfach in die äußerste Ecke geht von dem Tisch und in der anderen Ecke die letzte Kugel liegt von dem Gegner, dann kann man damit natürlich so ein bisschen Zeit rausholen, weil er sich auch weiter bewegen muss, um einen zu treffen. Und dann kommt man da meist noch mal raus. Mhm. Stimmt. Aber wenn die Leute gut sind, also gerade im Zwei-Player-Modus und mit Powerschüssen arbeiten, dann hat man eigentlich, sobald man einmal getroffen ist, wenn man nicht die Kuh spielt, hat man eigentlich keine Chance mehr. Mhm. Dann hat man einfach keine verloren. Chance, wenn der andere wirklich gut spielt, dann ist vorbei. Mhm. Ja, da ist die Balance so ein bisschen, bisschen unausgeglichen sein. Naja, dann muss man halt die Kuh nehmen. Dann ist man halt langsam, aber dann kann man das halt überstehen. Ne? Ja, klar. Und alternativ sich halt nicht treffen lassen. Da ist man ja auch schneller mit den anderen Teams. Ja. So. Genau, da ist so ein bisschen Taktik auch in dem Spiel. Ich finde das schon okay. Früher, der Freund von mir hat auch immer mit der Kuh gespielt und nicht dann immer mit der Fledermaus oder der Ratte. Also das heißt, wir hatten auch genau die gegensätzlichen Fähigkeiten. Und das war eigentlich ganz spannend. Ja. Ne? Weil der eine kann halt schnell weg und der andere kann sich halt mal treffen lassen. Das war eigentlich ganz witzig. Ja. Apropos Fledermaus und Ratte, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass die auf ihrer Position an der Platte ganz hübsche Animationen haben, weil die Ratte ist ja wohl offensichtlich so klein, dass es nicht schafft, über die Platte hinaus zu gucken, wenn sie nicht gerade springt. Ja, also man sieht ja nur einen Schwanz und die Ohrenspitzen so ein bisschen hervorgucken. Und die Fledermaus, die schwebt ja oder ja, fliegt tatsächlich vor der Platte. Ja. Die flattert, ja. Und ich finde es auch cool, wie sie dann die Bälle in die Krallen nimmt und dann halt auch zurückwirft. Das ist, fand ich, eine coole Animation, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also für, ich meine, es ist, das ganze Spiel ist sehr, sehr simpel gehalten, ne? Aber sowohl Animation als auch das Spielprinzip an sich, aber das, was man aus den kleinen Sprites der Tiere gemacht hat, ist schon eigentlich ganz nett, ne? Mhm. Also kann man nicht anders sagen. Mhm. Vor allem, die sind ja wirklich, auf jeden die sind Fall, ja wirklich sehr, sehr winzig. Also man kann sich das tatsächlich, das sieht man vor allem im Auswahlbildschirm, wo man sich die Tiere auswählen kann. Mhm. Das ist wie so ein kleines Icon, muss man sich das vorstellen. Also ja, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie noch dreimal schattiert oder so. Das ist einfach, ja, ich würde jetzt nicht sagen Gameboy-typisch, ne, weil, aber das ist halt einfach so mega, mega präzise. Ne? Man erkennt die Sachen halt. Wobei, zugegebenerweise, der Hase oder das Kaninchen könnte auch ein Lamm sein. Oder ein Hund. Ja. Die Kuh ist super. Die Kuh finde ich super. Der Pinguin auch einwandfrei. Klar, die Fledermaus auch einwandfrei. Die Ratte sehr lustig gemacht eigentlich, weil man eigentlich kein Gesicht so richtig sieht. Aber erkennt man auch, aber gut, der Hase, der ist halt, der könnte viele Tiere sein, ne? Ja. Tier sein. Ich denke auch, die Kuh ist wirklich am besten designt. Ja, weil die auch so einen Fleck auf dem schwarzen Auge hat, auf dem, also einen schwarzen Fleck auf dem Auge hat. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob die Zunge rausstreckt. Kann das sein? Moment, ich guck mal eben. Nee, die hat nur den Mund auf. Ja, das könnte man jetzt als alles mögliche interpretieren. Die hat ein T-Shirt an oder die hat den Mund auf oder das ist das Kinn oder es ist die Zunge. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Da wird es schwierig dann, ja. Aber sonst ist das schon... Jedenfalls sieht sie nicht so aus wie auf dem europäischen Cover, das kann man ganz klar sagen. Nee, stimmt, der Nasenring fehlt, ne? Ja, auch die ist ja sehr dünn auf dem Cover und das ist ja schon so eine, ich sag mal, so eine pummelige Kuh da in dem Spiel, das ist der Sprite. Ja. Genauso wie der Pinguin, der geht auch auf dem Cover, geht ja auch sehr in die Breite, sag ich mal. Also, ja. Da. Wohlgenährt, ja. Ist euch aufgefallen, dass wenn man die Ratte mit dem Ball trifft, dass da zwei Wörter erscheinen über ihrem Kopf? Ja, dieses Help oder so, ne? Da steht irgendwas. Ja, Help und Give Up. Ah, okay, ja, das wusste ich jetzt. Also Help wusste ich noch, ja. Okay. Ja. Was immer sie da mit bezwecken möchte. Also mit dem Help, da scheint sie irgendwo ihre anderen Tierkameraden irgendwo auf sich aufmerksam machen zu wollen oder wie kann man das interpretieren? Und Give Up, ist das jetzt auf mich als Gegenspieler gemeint, ja? Oder soll das also einfach... Ich meine, guck mal, es ist ja die, wenn die getroffen ist, es ist ja bei der Ratte tatsächlich das Fatalste, weil es ist die am langsamsten wieder aufsteht. Und wenn der Gegner direkt spielt, dann hast du ja direkt verloren. Vielleicht haben die das deswegen irgendwie sich da eingebaut, weil wenn da steht Give Up, so, weil du hast eh verloren. wenn der Gegner es richtig macht, dann hast du halt da, ist halt da einfach Feierabend. Ne? Dann wird schon mal so ein bisschen vorangekündigt vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay. Wäre die Idee. Aber es ist ja wirklich so. Also bei dem ist es ja am fatalsten einfach. Mhm. Ja. Na, schon cool. Schon cool, solche Gimmicks, ja. Das ist schon fast das Spiel gewesen. Also es gibt... wenn man eine neue Runde beginnt, in dem Einspielermodus, gibt es sowas wie ein Ende oder ein Zwischenende? Es gibt noch zwei Sachen tatsächlich, würde ich mal behaupten. Ja. Zum einen, wenn man ein Perfect Match macht, also wenn man beide Spiele gewinnt mit 10 Kugeln, dann kommt ein Bonusspiel. Dann ist einfach kein Gegner da, nur so ein Hindernis in der Mitte, also wie dieses, was ich vorhin als Lamm bezeichnet habe, was wohl ein Hund sein soll. Und man kriegt halt, es ploppen so Kugeln aus dem Nichts auf und man muss die rüberwerfen. Und normalerweise, wenn man halbwegs gut spielt, kann man so um die 30 Kugeln auf die gegnerische Seite feuern und eine Kugel bringt da 200 Punkte. Das heißt, man kriegt so 6000 Punkte plus ungefähr in so einer Bonusrunde. Man hat aber, ja, einem kann nicht viel passieren, es sei denn, man trifft halt dieses Hindernis und wird dadurch durch seine eigene Kugel wieder getroffen, da ist man kurz ausgeschaltet. Aber man hat ja nicht wirklich einen Gegenspieler oder so, ne? Also es ist einfach so ein Highscore-Ding, ne? Aber dafür muss man halt diese Perfect Matches machen. Also man muss halt mit 10 Kugeln zweimal hintereinander gewinnen, damit das ausgelöst wird irgendwie. Und es gibt ja, das wolltest du aber, glaube ich, gerade sagen, mit diesem, ich nenne es mal Ende, lass dich das mal erzählen. Dazu habe ich aber noch was zu sagen wahrscheinlich. Ja, im Grunde, wenn man einmal alle Gegner besiegt hat, ne, das sind dann, glaube ich, 4 Spiele wären es dann, zwei Runden, dann bekommt man eben noch so einen kleinen, ja, man kann nicht sagen Endscreen, weil es geht danach, glaube ich, auch weiter, aber... Ja, und die Gegner werden stärker. Ja. Das ist das. Ja, das ist hab das. Habe ich so gemerkt. Also, du kriegst dieses Treppchen, ne, dieses klassische Siegerpodest, dieses erster, zweiter, dritter Platz. Und es gibt 10 Level, also es gibt 10 Schwierigkeitsstufen. Und wenn man im Startscreen, also wo man auf VS oder einen Player auswählt, wenn man da links und B gedrückt hält und dann A drückt, das einzige Cheat in dem Spiel, dann kann man diesen Level auswählen. Du kannst also direkt in Level 10 starten und die Gegner machen nur noch Powerwürfe. Es gibt quasi keine normalen Würfe mehr. Die sind auch, glaube ich, ein bisschen schneller, aber da habe ich nichts drüber gefunden. Also das kann ich nicht wirklich bestätigen, nur aus dem Gefühl. Ich habe noch nie Level 10 durchgespielt. Also ich kann nicht sagen, ob es vielleicht noch einen anderen Abspann gibt, außer dieses Treppchen. Ich weiß nicht, ob Rampi das mal versucht hat, wegen Highscore-Jagd oder so. Ich wusste gar nicht, dass es 10 Stufen gibt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das jemals erreicht habe. Ah, okay. Also ich bin soweit nicht gekommen. Also wenn ich bei Level 0 anfange quasi, dann komme ich nicht so weit normalerweise. Weil das wird wirklich schnell. Mhm. Und da ich ja gerne diese langsam wieder aufstehenden Figuren nehme, habe ich dann einfach irgendwann keine Chance mehr. Kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall in den späteren Leveln immer wieder einfach dieses Treppchen kommt und die nächste Stufe. Es wird auch irgendwo angezeigt. Das müsste ich aber mal eben nachgucken. Also irgendwo steht auch dann, dass man in Stufe 2 ist. Zumindest, wenn man diesen Cheat auswählt. Ich sitze hier gerade mit dem Spiel. Ich versuche mal eben da schnell reinzukommen. Wie war das denn? Links, B, A. Ja, eine Runde geht ja schnell, aber der Rest, na, wieso geht das denn jetzt nicht? Das krieg's nicht hin. Weiß nicht. Gestern habe ich's gemacht. Ja. Egal. Man kann definitiv dann diese Nummer auswählen, wenn man seinen Charakter... Ach so, man macht das nicht beim Startscreen, man macht das beim Character Select. Deswegen hat das gerade nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn man einmal durchgespielt hat, steht so ganz klein in der Ecke, steht dann eine 1 oder eine 2, je nachdem, wie oft man halt durchgespielt hat. Und bei 10 ist Feierabend, aber was danach passiert ist, was danach dann passiert, ist mir ein Rätsel. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Wir versuchen es mal noch rauszufinden. Eventuell schneiden wir es noch hinten an den Podcast ran, also auf jeden Fall bis zum Ende hören. Was für ein Trick. So, und ansonsten probieren wir es dann zum nächsten Podcast herauszufinden. Ja, wird's nachgereicht. Ja. Gut, da haben wir nochmal eine Aufgabe hier. Muss ich das tatsächlich doch noch durchspielen, das Spiel, das ist ja furchtbar. Ja. Da müssen wir es jetzt durchspielen. Ich meine, böse Zungen würden sagen, guckt euch doch irgendeinen Let's Play an, aber da sage ich nur, finde mal eins, wo das einer bis zum Ende spielt. Das ist die Sache, wer spielt das soweit überhaupt? Genau. Ne? So, Das ist richtig, ja. Wahrscheinlich gibt es da keins. So. Also im Zweiplayer-Modus bestimmt, also, aber Singleplayer... Na, eher schwierig. Schwierig, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass die eigentliche Stärke von dem Spiel auch tatsächlich mehr auf dem Zweiplayer-Modus liegt. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich glaube, wenn ich einen menschlichen Kontrahenten hätte, dann würde das Spiel wahrscheinlich öfter in meinem Gameboy landen, als wenn ich es jetzt irgendwie allein spiele. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist aber natürlich, wie bei allen anderen Gameboy-Spielen, auch damals, auch 1990, so oft hat man leider nie über das Dialogkabel gespielt. Also Richtig, ne, richtig. Also ja. selbst wenn man mal das haben wir, glaube ich, schon öfter, aber da müssen halt so viele Faktoren zusammenspielen. Mhm. Erstmal, es muss ein zweiter einen Gameboy haben. Gut, das war 1990 nicht das Problem. Ja. Ein Dialogkabel, ja, hatte man auch, ne, weil es war ja dabei. Auch nicht. Aber dann mussten halt beide das Spiel haben. So, ob dann zwei Leute King of the Zoo in der gleichen Umgebung hatten, ne, oder im Bekanntenkreis oder in der Schule, das grenzt die aus, ne, das sind schon wieder so viele Faktoren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden gefunden hast, der King of the Zoo dann auch hatte und dann auch noch Bock hatte, sich dann um 15 Uhr mit dir zu treffen und mal zwei Stunden Penguin Wars zu spielen, das sind halt schon damals relativ geringe Prozentzahlen, glaube ich, gewesen. Also das ist richtig, aber das waren die 90er gewesen, ja. Heute haben wir natürlich einen ganz anderen Einfluss drauf, ja. Zum Beispiel im Rahmen der Börsen beispielsweise, dass man sich dann trifft. Du hast dein King of Zoo dabei, ich habe meins dabei, der Jörg dann auch seins, ja. Und warum nicht? Ich meine, ich habe noch nie so oft im Zweispieler-Modus gespielt, also heute, wie in den 90er Jahren, da gebe ich dir recht. Ich muss sagen, ich habe in den 90ern echt viel gespielt, Zwei-Player. Aber es war tatsächlich ein Problem mit den Spielen. Also, wie gesagt, ich zum Beispiel King of the Zoo hatte ich ja selber nicht. Was halt jeder hatte, war Tetris. Was viele Leute hatten, war dieses Motocross Maniacs. Das habe ich sehr viel zu zweit gespielt. F1 Race hatten viele Leute. World sowas Cup. Ging, genau, World Cup. Oder Dr. Mario hatten auch ziemlich viele Leute und so. Sowas hat man schon mal gegeneinander gespielt. Da hatte ich einmal auch eine ganz fiese Kiste. Mein Vater hatte mir so eine Multicartridge mitgebracht mit 30 Spielen, 32 in 1. Wirklich keine doppelten Spiele. Sehr gute Card. Habe ich leider nicht mehr. Und da war Alleyway drauf und Motocross. Und die beiden Spiele hatte ich original und habe die dann verkauft. Ne, weil dann damals dachte ich so, ja, ach, was willst du damit doppelt? Ne? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass auf diesen Multicartridges das mit dem Zwei-Player-Modus nicht funktioniert, weil man halt erst in dieses Boot-Menü reinkommt und der dann nicht mehr erkennt, wie startet. Also der erkennt er rechnet ja quasi an dem Anschalten, wer Player 1 ist und so. Und das schafft er dann nicht mehr. Und dann habe ich mich total aufgeregt, weil ich ab da kein Alleyway und kein Motocross Maniacs mehr zu zweit spielen konnte. Ja. Und ich hatte halt wirklich ein paar gute Freunde, die haben halt auch, ja, also einer hat wirklich gesammelt, so wie ich auch. Wir hatten dann als Kids irgendwann schon so 30, 40 Spiele. Und ich hatte aber auch so ein paar Freunde, die hatten so 5 oder 10 Spiele, denke ich mal, so eher, was so eher normal war in der Zeit. Weil, man hat ja schon eine Weile gebraucht, um ein paar Spiele zu kriegen. Also zumindest war das bei mir so. Ich habe halt immer nur zu Geburtstag und Weihnachten Spiele abgreifen können. Und dann war halt viel mehr als 4 Spiele im Jahr konnte man halt gar nicht leisten irgendwie. Nee. Und dann irgendwie auf 30 Spiele zu kommen, hat natürlich auch eine Weile gedauert. Ja. Ich bin gerade am überlegen, mit wie vielen Spielen ich gestartet bin. Weihnachten, wo ich mein Gameboy bekommen habe. Da habe ich Tetris bekommen, da habe ich Dr. Mario bekommen, da habe ich Spider-Man bekommen, Castlevania. Das ist schon eine Menge. Das ist echt eine Menge. Die waren ja relativ teuer damals, diese Sachen. Das ist schon eine Menge Holz. Ja. Ja, oder. Nee, Castlevania habe ich nicht bekommen. Ja. Habe ich mir später geholt. Aber was hatte ich denn dann noch? Alleyway vielleicht? Nee, habe ich. Ja, ist egal, erstmal. Ich überlege mal weiter. Ich muss dem Alexander recht geben. Heutzutage habe ich. Ich habe auch mehr in den letzten 2 Jahren Multiplayer gespielt als damals. Damals hatten aber auch wenige ein Gameboy. Ich hatte den Gameboy erst, also ich hatte den nie so in der Schule mit. Also, ne? Das war bei uns nicht so verbreitet, den in die Schule mitzunehmen. Also das allerhöchstens mal auf Klassenfahrt hatte den mal einer mit. Aber sonst tatsächlich nur, wenn man sich zum Spielen getroffen hat. Und außer an eine Session mit meinem Bruder, wo wir NBA All-Stars gespielt haben oder World Cup, ja, oder Tetris. Das auf jeden Fall. Aber kann ich mich kaum erinnern, dass ich mit jemandem anderen dann Multiplayer-Spiele gespielt habe. Also das ist halt... Ich auch nicht, Und selbst wenn jemand aus deiner Schule dasselbe Spiel gehabt hätte und ein Dialogkabel vorhanden gewesen wäre, teilweise bist du auch zu den Leuten gar nicht hingekommen. Man war ja Schüler, ne? Man ist dann ja, je nach Alter, ist man ja gar nicht mit der Straßenbahn außer zur Schule ist man ja nirgendwo hingefahren. Mhm. Also, Das, und dann war auch irgendwie dann die Gameboy-Zeit wieder vorbei, wo man dann sowas hätte vielleicht machen können. Also, ja, schon schwierig. Und dann, stimmt. Ist richtig, ja. Und dann waren halt natürlich auch Konkurrenzsysteme verbreitet, wie beispielsweise Commodore 64 oder Amiga 500, ja. Die Kinder, kann ich mich erinnern, also viele aus meiner Schulklasse, auch Grundschulklasse, die waren von zu Hause aus, waren die bestens ausgestattet technisch. Also da hat der Gameboy irgendwie eine unterrepräsentierte Rolle gespielt, weil einfach Systeme im Haus waren, die natürlich viel leistungsstärker waren. Und ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich irgendwann mal nach der Schule, wie du sagst, so um 15 Uhr einen Freund besucht habe und wir dann gemeinsam Gameboy gespielt haben. Ne, da haben wir eher dann vom C64 gesessen. Mhm. Ja? Und dann haben dann Barbarian, Last Ninja oder Chanda Sisters gespielt. Ja. Also wir haben selten überhaupt irgendwie, ich nenne es mal Computer- oder Videospiele. Mhm. Wir waren eher tatsächlich draußen. Also das auch. Mit dem Gameboy konnte man beides verbinden. Ja, das haben wir aber auch fast nie gemacht. Ja, das war das Coole. Für die jüngeren Zuschauer, das, was sie heute mit der Switch machen können, das ging damals auch mit dem Gameboy. Also, das Tolle war nur, der Gameboy hat mit einer Batterieladung 10 Stunden gehalten. So, das dazu. Das dazu für die neue Technik. Mhm. Ja. Und es war ein grauer Kasten. Aber die. Ja. Mit Bildschirm. Aber das konnte man auch Handheld nennen. Also die Switch weiß ich nicht. Ja, ja. Es ist ein Handheld. Okay, aber. Ne? Es ist schon okay. Aber ich muss auch sagen, auch wenn das bei mir anscheinend ein bisschen anders war mit dem Gegeneinanderzocken, weil ich einfach auch wahnsinnige Leute in meiner Umgebung hatte, die da Bock drauf hatten. Ich habe zum Beispiel nie ein Vier-Player-Spiel gegen jemanden gespielt in meiner Kindheit. Nee. Also zu viert. Ich habe zwar mal F1 Race gegen jemanden gespielt, aber nie als Vier-Player-Game oder so. War undenkbar. Allerhöchstens, glaube ich, ja, Klassenfahrt, wie ich schon erwähnt habe. Da, glaube ich, war das mal. Aber ich kann auch nicht sagen, ob das wirklich vier Spieler, ja, vielleicht mal, aber nee, das war so selten einfach, dass was eigentlich schade ist, weil das eigentlich Bock macht, ne? Also, gibt ja sehr viele Spiele, die einfach auch Bock machen, ne? Also so ein Super RC Pro M auf jeden Fall, ne? Ja. Was ja so ich nenne es mal Vorläufer von Mario Kart war, ne? Mit Abschießen und Power-Ups und so, ne? Also für mich ist das immer so eine Art Mario Kart auf dem Game Boy. auch wenn es viele anders sehen, aber ich finde das immer ganz nett einfach. Ja, sowas, aber das, ich meine, heute macht es umso mehr Spaß, aber ja, ist halt auch immer nur dann und wann, ne? Ist halt auch nicht jede Woche oder jeden Monat. Ja, ja, klar. Geht halt nicht. Ist richtig. Da muss man schon so ein Gameboy-Treffen extra einberufen, ne? Zum Beispiel, ja. Oder man oder auf einer Zugfahrt oder so, ne? Zu einer Börse oder so. Da spielt man auch selber mal Gameboy ein bisschen länger, ne? Das ist dann. Mhm. Weil man da halt auch mal Zeit hat für sowas. Mhm. Ne? Das ist halt so. Ja, weil du mit Zug fährst und ich fahre mit Auto und darf während der Fahrt nicht spielen. als Fahrer. Ich spiele tatsächlich fast nur noch abends so, wie anstatt lesen. So zum Schlafen spiele ich eine Runde, aber dann meistens Puzzler oder so, damit man nicht so, also nicht so Action-Games, das ist dann zu anstrengend, da kann man nicht so gut bei wegpennen. Ja. Ja. Das stimmt. Richtig, ja. Ja, schön. Wunderbar. Ja. Aber der Jörg, der spricht da auch was Interessantes an, und zwar diese Gameboy-Treffen. Also kann ich echt jedem nur empfehlen, ja. Also wenn ihr Gameboy-Fans seid und ihr habt alle ein Dialogkabel zu Hause und ihr habt lose Spiele zu Hause, ja, dann sich zusammensetzen, sich treffen, anschließen und eine Menge Spaß haben. Also das haben wir jetzt auch schon zigmal getestet, auch mit so Spielen, von denen man es aus dem Singleplayer gar nicht erwartet hätte, dass die so viel Spaß machen, wie beispielsweise Quicks zum Beispiel. Ja? Ist ja eigentlich eher unspektakulär, aber es entfaltet halt wirklich eine Menge Spaß und Kraft und Action, sage ich mal, wenn man es halt über das Dialog spielt. Ja, das ist ein riesen Wettkampf, der auf einmal da entsteht irgendwie, ne? Also auf jeden Fall, ja. Das macht richtig, richtig Spaß. Mir ist gerade noch was aufgefallen zu dem Spiel. Ja. So nebenher. Mhm. Einmal haben wir, also man kann auch ein Unentschieden haben, wenn die Zeit abläuft. Das haben wir gar nicht gesagt. Und stimmt, ich habe gerade gesehen, dass auch, du hast ja gesagt, also René, du hast glaube ich gesagt, dass für die Nintendo Switch so ein Remake oder so angekündigt ist. Ja, genau. Und jetzt im November wurde auch für die PlayStation 4 und die Xbox One diese Version angekündigt. Okay. Ja, das ist, war jetzt nicht so ganz Gameboy-Thema, aber ich finde es trotzdem interessant, dass das gerade passiert. Ja. Ja, nee, das ist so. Soll irgendwann Anfang nächsten Jahres wohl angeblich rauskommen. Ja. Schön. Also alle für die, die den Gameboy vielleicht nicht so oft spielen oder sich das Spiel jetzt nicht holen wollen und eine neue Konsole haben, da kommt auf jeden Fall was. Guckt euch einfach mal schon mal die Trailer und so an. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Ansonsten, King of the Zoo, preislich, das kriegt man tatsächlich für 3,50 Euro noch heutzutage. Ja, das ist absolut. In Vrampis Price Kategorie definitiv drin. Ich habe es vorhin nochmal nach... Weil in meiner Preiskategorie ist jedes Spiel drin. Nein, aber ich habe es tatsächlich vorhin nochmal nachgeguckt. Also, ich glaube 3,55 oder so plus Versand, je nachdem, aber es ist ja super. Okay. Aber auch auch auf Börsen oder so, das Spiel ist nicht nie viel teurer. Also das kriegt man auf jeden Fall mal. Maximal 3 Euro mit Versand. Ist ein günstiges Spiel, sagen wir mal so. Das verändert sich ja auch immer mal so. Wenn man jetzt den Podcast in einem Jahr hört, kann es auch sein, dass es vielleicht einen Euro mehr kostet oder einen Euro weniger. Aber es ist auf jeden Fall ein günstiges Spiel. Man sieht es öfter mal und es ist auch nichts, was so total gehypt worden ist oder so und dann irgendwie deswegen teuer ist. Da muss ich ja auch was zu sagen, wo du das gerade anredest, in einem Jahr oder so kann das anders sein. Wir haben, wir kriegen ja ab und zu mal Rückmeldungen auf unseren Podcast und da haben wir... ganz selten. Stimmt, da könnte viel mehr passieren, so. Und da haben wir tatsächlich in letzter Zeit eine Rückmeldung gekriegt. Ich glaube, war es aus der Schweiz oder Österreich? Eins von beiden, glaube ich, war es. Und da hat tatsächlich jemand gesagt, Podcast, alles toll und so. Ne? Aber die Preise, die wir in unserem ersten Podcast für einen Game Boy Classic auf dem Flohmarkt genannt hätten, die, da haben wir... der ein oder andere erinnert sich, die ersten beiden Folgen, da haben wir in der zweiten Folge, glaube ich, da haben wir sogar den Jörg mal im Interview gehabt. Das war ziemlich am Anfang auf jeden Fall, ja. Genau, sehr am Anfang. Und da haben wir auch über den Flohmarkt geredet und auch in unserem 25 Jahre Gameboy Special. Da haben wir definitiv auch über Flohmarktpreise geredet. Da war das tatsächlich so, da haben wir noch Gameboys 5 Euro gefunden. Ja, aber die insgesamt sind die Hardwarepreise schon gestiegen. Ich finde auch immer billige, günstige Gameboys noch. So ist das nicht. Aber der Durchschnitt, der Durchschnittspreis ist schon stark angestiegen in den letzten Jahren. Was ich so merke ist, es liegt zwar da für einen teuren Preis, aber es kauft das keiner. Auch, ja. Also ich gebe mittlerweile das Fünffache aus für Gameboys, als was ich 2008 bereit war zu zahlen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht nicht. Also ich kriege meine Spiele noch und nach wie vor so billig. Ja gut, Spiele ist ja eine andere Geschichte. Also Spiele geht... Ja, und die Gameboys kriege ich als Beifang. Ja, puh. Ja... Ja, dann es kommt aber natürlich auch auf den Zustand des Geräts. Es kommt natürlich auch, und es kommt natürlich darauf an, wie lange will ich warten auf das Gerät, ne? Klar, man kann natürlich warten und irgendwann kommt auch mal einer, der günstig ist, ne? Also ich will jetzt, man kriegt auch bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, kriegt man auch einen Gameboy mal für 15 Euro und nicht für 30, ja? Aber da ist halt von bis drin, ne? Da ist teilweise bis zu 50, 60 Euro drin. Ja gut, Angebot, Nachfrage, ne? Was anderes kann man da einfach nicht sagen, ne? Also an der Stelle vielleicht ein Gruß an ZM aus dem Gameboy-Land-Forum. Der hat mir letzte Woche, also am letzten Wochenende in Darmstadt, hat er mir einen ziemlich gut erhaltenen Gameboy Classic verkauft für 25 Euro. Und das fand ich sehr fair, muss ich sagen. Ja. Also sauberer Zustand, keine Pixelfehler. Ich wollte gerade sagen, wenn der Alexander sagt, der Zustand war sauber, dann ist der gut. Ja. Dann ist der gut. Da habe ich auch nicht lange überlegt. Gezahlt für wirklich wie neu aussehende Plate Louds, weil die diese CPU-Nummer haben, die ich sammle, diese 08er-Reihe. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, ja, 25, aber ich muss sagen, als ich angefangen habe, Gameboys zu sammeln, habe ich im Durchschnitt echt nur 3 Euro gezahlt für einen Gameboy. Ja. Und okay, das ist definitiv vorbei, dass dieser Durchschnitt so ist, ja? Ja, das ist vorbei. Vorbei, ja, das ist ne, man vorbei. Kann Glück haben, klar, aber dieser Schnitt, ne. Ja. Ja. Also ich erinnere mich auch noch, richtig, 2000, wann war es, 9, 10, wo ich also wirklich fast jede Woche auf dem Flohmarkt war, da hat man auch jede Woche, wobei man sagen muss, immer auf demselben Flohmarkt, ja, da hat man jede Woche ein Gameboy mitnehmen können, eine andere Farbe, da mit Linkport, da hat der mal, da war man schon überlegen, oh, jetzt will er statt 5, 7 Euro, ne? Oder so. Weißt du, da würde man sich heute kaputt lachen drüber. Ja. Ne? Da ist die Batterieklappe mehr wert, weißt du? So ungefähr. Ja. Naja, nicht ganz, aber. Ne? Und wenn man da heute drauf zurückkommt, denkt man so, boah, hättest du doch alle mitgenommen, ne? Wäre ich, ja, genau, wär ich jetzt Millionär, ne? Also teilweise haben wir so Sachen gehabt, ne? Ich war mit einem Freund immer zusammen auf Jagd, nenne ich es mal. Und wir hatten echt mal so ein, also wir waren auch immer auf denselben Flohmärkten, haben auch immer was gekriegt. Und einmal war so ein Händler, also so ein ja, irgendwie schon organisierter Händler, aber überhaupt nicht professionell, sondern wirklich so mit so einer Decke auf dem Boden und so. Und er hatte da 2 Gameboys liegen und ein Kollege meinte einfach nur so, was sollen die kosten? Ich nehme die. Hast du noch mehr? So, ohne dass man irgendwas sah. Und er sagte ja und macht einfach so einen Lederkoffer auf und ist einfach voll. Oh. Und der so, ja, ich nehme die alle. Ja. Und wir haben einfach irgendwie 40 Gameboys nach Hause geschleppt für, ich weiß es nicht mehr, vielleicht für 50 Euro oder so. Also nix. Ja. Ja, so, okay, ne, mit. Da waren natürlich welche von kaputt, also komplett kaputt, aber es war immer noch ein guter Preis insgesamt und so. Und es war halt irgendwie witzig, mit so einem riesen Lederkoffer voller Gameboys nach Hause zu stiefeln. Ja. Ich glaube, die Zeiten sind tatsächlich rum. So, ja. Also. Wobei man ja fast diesen Leuten, die Gameboys sozusagen die ganze Zeit über aufbewahrt haben und dann auf dem Flohmarkt mitgenommen haben, denen muss man ja fast dankbar sein, dass eben so viele noch überlebt haben, ne? Super, dadurch. Ja. Und dass die nicht einfach weggeworfen haben, weil sie gesagt haben, okay, kauf keiner und weg damit, ne? Ja, viele haben aber auch, was ich gemerkt habe, also zumindest hier in der Gegend, ihren Kleinkindern zum Spielen dann gegeben, wo der Game Boy Advance aktuell war oder so. Stimmt, ja. Da haben sie den alten, grauen, 3-jährigen Kindern in die Hand gedrückt. Und wie die damit umgehen, wissen wir ja, ne? Ich erinnere mich auch noch hier 2008, da hat man so gesagt, jetzt kommt so langsam die Zeit auf, wo die ersten Nintendo DS auf dem Flohmarkt landen, ne? Also Konsolen. Und wenn du heute guckst, siehst du überall ein Nintendo DS abgegrabbelt wie sonst was rumfliegen, ne? Ja. Wo man auch so richtig merkt, erstens den Werteverfall, also das Ding hat ja auch, wo es rauskam, was weiß ich, 100, über 100 Euro gekostet. Auf dem Flohmarkt kriegst du es jetzt vielleicht mit Pixelfehlern zwar oder ein Scharnier gebrochen, für 5 Euro, ne, wird es dir nachgeschmissen oder so. Und da merkst du halt echt so den Werteverfall und auch den Technologiefortschritt, wie schnell so Technologie einfach alt ist, so schnell, ne? Und überholt ist. Überholt ist, ne? Also das ist schon, ja, bemerkenswert einfach. Ja, es entsteht immer so eine Phase mit den Geräten, wo die gerade nicht wirklich mehr viel wert sind oder auch nicht mehr so viel wert geschätzt werden. Also so gerade ist auch PlayStation 2 und 3 zum Beispiel wird super günstig an Konsolen und so. Ja. Fällt mir immer auf, ne? Das wird irgendwann auch wieder ein bisschen teurer wahrscheinlich. Ob das so krass wird wie jetzt bei wirklich alten Plattformen, weiß man nicht. Oder ob es so in die Hose geht wie beim Atari 2600, der irgendwann wieder total günstig wird. Also das interessiert ja mittlerweile echt kaum noch einen. Wenn ich da Spiele kaufe und ich muss mal mehr als 2 Euro bezahlen, dann wundere ich mich schon. Ja. Tatsächlich, ne? Und das war auch mal anders. Also es gab dann auch mal so eine Phase, wie jetzt sagen wir mal hier bei uns jetzt vergleichbar gerade aktuell so Super Nintendo oder so, ist ja jetzt nicht unfassbar teuer, ist jetzt kein Neo Geo oder so, aber es ist halt schon teuer, ne? Ja. Im Vergleich zu vor, sage ich mal, 5 oder 10 Jahren. 5 Jahren, ja, ne? Definitiv. Und der Atari hatte das auch mal, das ist vorbei, ne? Und die PlayStation hat das irgendwie nie so erlebt. Also spieletechnisch ein bisschen schon, aber die Konsolen kosten ja einfach gar nichts. Ne, kriegst du echt für 10, 15 Euro hinterhergeworfen. Ja. Also, macht irgendwie so Phasen durch, glaube ich, das ganze Zeug. Ja. Wahrscheinlich, weil die Leute einfach, die darauf stehen und das aus ihrer Kindheit kennen, irgendwie, irgendwann kommt dieser Punkt, wo du genug Geld hast, um zu sagen, wenn du da noch Bock drauf hast, ich kaufe mir das alles. Und wenn das ganz viele Leute auf einmal machen, dann wird es natürlich ein bisschen teurer. Ja. Ne? Und dass viele Leute in unserem Alter irgendwie auf Super Nintendo stehen, ist ja auch nicht so ganz verwunderlich. Nee. Und ja, dass dann da so ja. Hype entsteht. Ja, aber ich glaube, der Retro-Boom ist eigentlich so ziemlich vorbei durch jetzt SNES Mini, NES Mini. Ich glaube nicht, dass es dadurch weniger wird. Ja, ich glaube, das war, also Super NES Mini und NES Mini waren die Konsequenz aus dem Retro-Boom. Ja. Also, ja, ich meine, die werden ja nächstes Jahr, sollen ja beide nochmal wieder aufgelegt werden von Nintendo, weil die ja ausverkauft sind. Und ich denke mal, weil da ja die Standardspiele drauf sind, die jeder von den anderen, also den Nichtsammlern, haben will. Also was die Allgemeinheit gerne gespielt hat, wie Mario Kart ist da drauf. Ja, für die Casual Gamer ist das vielleicht ein Punkt, aber für die Leute, die wirklich so im Retro-Bereich unterwegs sind, da sammelt ja ein Großteil. Die wollen auch trotzdem die Spiele haben und viele wollen auch OVPs haben und das so. Ja. Ne? Das, ja. Was mich jetzt zum Beispiel gar nicht so juckt. Ich meine, aber dadurch tun aber auch viele wieder ihre Sachen wieder verkaufen. Schön. Ich warte das mal ab. Ja, genau. weil sie sich sagen, ich habe da jetzt ein Gerät, wo ich die ganzen Spiele drauf spielen kann. Brauche kein Modul wechseln. Ja, das wird aber nicht zur Konsequenz haben, dass wir jetzt in der nächsten Zeit auf eBay Super Mario Kart Module fürs SNES bekommen, die bei 5 Euro auslaufen. Nein, ne? Aber das ist halt, das ist im Grunde dieselbe Spirale, also nicht dieselbe, aber eine ähnliche wie damals mit dem Atari, ne? Der war dann eine ganze Zeit lang relativ teuer. Dann, war schon dann teuer, es gibt richtig gar nichts teure mehr, Spiele. Genau. Und dann kamen die Atari Flashbacks irgendwann. Für die, die es nicht wissen, das sind halt auch ist im Prinzip das gleiche wie ein SNES Mini. Ne? Nur eben, dass die schon vor, wie lange sind die jetzt auf dem Markt? 15, ja, gibt's 20 schon Jahre? Lange. Gibt's wirklich schon lange, ja. Ja, ne? Oh, ich weiß ja, nicht. Die im Joystick eingebaut sind. Zum Beispiel, ne? So, die und aktuell war ja gerade Nollis vor 2 Wochen, glaube ich, im Lidl. Ich habe den Handheld davon. So wie das Essen. Ja, ich meine, aber die Leute sagen sich, ich nehme lieber das Teil mit HDMI-Anschluss, als das alte, was ich gar nicht mehr an meinen Fernseher habe. Ich glaube gerade bei Atari, ich glaube gar nicht, dass das so zusammenhängt. Ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die das gar nicht mehr juckt, egal ob es jetzt emuliert ist oder nicht oder so, sondern die einfach gar kein Interesse mehr an der Konsole haben, dass es deswegen wieder so günstig geworden ist, weil halt einfach keiner will das mehr haben, keiner will das spielen, keiner, der so in unserem Alter ist, außer mir vielleicht, kann damit irgendwas anfangen, weil es halt auch, es sind halt echt komische, verdrehte Spiele in Stranger Optik, ne? Und ich denke mal, in 20 Jahren werden die Leute das über Game Boy oder Super Nintendo auch denken. Ja. Ja, ich meine jetzt aber, dass die Leute auch dann von den besseren Hälften gesagt kriegen, hier hast du, das Teil ist nur einmal so klein, statt der großen Konsole mit den vielen Spielen, was bedeutend Platz wegnimmt. Vielleicht eine Rolle spielen. Ja, das sehe ich bei einem Bekannten, dass das der Fall gerade so ist. Dass der hinterher ist, diese Minis zu kriegen, weil er halt von seiner besseren Hälfte gesagt kriegt, dass die große Sammlung da weg soll. Arme. Ja gut, was heißt große Sammlung? Ich meine jetzt vom Volumen her große Sammlung, aber nicht die 10 Spiele oder so für Super Nintendo. Mhm. Ist schon ein Volumen gegen ein SNES Mini. Ja, klar. Das ist nun mal so, ne? Ja, ist richtig. Wo diese 10 Spiele auch drauf sind. Plus noch mehr. Ich meine, man muss ja auch mal gucken, ne, was will man, ne? Will man nur spielen, ne, ein paar Spiele ab und zu mal, dann ist so ein NES oder Super NES Classic Mini natürlich super, ne? Wenn ich auch gar kein Sammler bin, sondern einfach nur ab und zu mal Mario Kart spielen will, weil ich Mario Kart einfach gut finde. Und mich sonst aber jetzt, ne, das ganze dann Sammeln es, oder auch dieses, ne, oder dieses extrem viele Spiele spielen gar nicht interessiert, dann ist das super, dann ist das ja auch völlig, dann finde ich auch gut, dass Nintendo es jetzt selber rausgebracht hat. Dann hat man zumindest was von Nintendo, ja. Finde ich auch gut, ja. Das finde ich einfach das Gute an dem Ding, ne? Dass das jetzt nicht irgendein Dritthersteller ist, der die Rechte zwar dann an den Spielen vielleicht hat, aber ne, das finde ich einfach gut. Und ob das jetzt, ganz ehrlich, ob da jetzt die Controller-Ports eine andere Form haben, interessiert mich dann null, ja. Ja, beim SNES Mini ist ja wireless. Also ohne Kabel auch noch. Wunderhübsch, sage ich jetzt. Also es ist ja sehr originalgetreu designt und irgendwie sehr niedlich, ne? Kann man ja schon so sagen. Also das dann interessiert mich auch nicht, ob ich die Original-Controller verwenden kann oder so, weil wenn ich gar keine habe, habe ich ja gar keine Alternative großartig, ne? Und will die vielleicht auch gar nicht. Ich will einfach nur das Gerät haben. Ich kann da mein Spiel spielen, und ich glaube nicht, dass der, sag ich mal, der Durchschnitts- oder Casual-Gamer, wie wir vorhin gesagt haben, der dann wirklich nur ab und zu mal spielt, ob der jetzt da noch groß sich daran stört, ob das vielleicht so ein Müh langsamer reagiert oder die Farben vielleicht ein bisschen verblasster oder ein bisschen röter sind. Da interessiert die Leute nicht. Ja, bei den Leuten interessiert es nur, wie kriege ich meine alte Konsole an meinen aktuellen Fernseher. Genau, und das ist nämlich dann die Lösung. Die einfachste, ja. Per HDMI, ja, genau. Weil so direkt haben die neuesten Fernseher ja keinen SCART-Anschluss mehr. Ja, manche das, schon. Ja. Manche schon, ja. Aber der SCART-Anschluss also verschwindet. Ich habe so ein bisschen das beobachtet in letzter Zeit bei so kleinen LED-Fernsehern, da kommen teilweise sogar die Antenneneingänge zurück und so, weil die merken, irgendwie ist da doch noch Bedarf. Was ich bei diesen Minis schade finde, ist halt, dass man diese ganze Zusatzhardware nicht benutzen kann. Also du kannst halt keinen Super Game Boy benutzen oder irgendwelche Special-Items und so. Ja. Ne, das. Wo wir gerade in dem Bereich sind, zum Beispiel der VGR-Anschluss an Fernseher ist auch mittlerweile verschwunden. Bei den Fernseher, ja. Ja. So, also die Entwicklung geht da weiter. Der war aber noch nie verbreitet an Fernsehern. Also das war ja eher so ein Computermonitor-Ding. Doch. Ne? Ja, doch. Ich sag doch. Jetzt... Vor 10 Jahren war das sehr stark verbreitet, dass jeder Fernseher einen VGA-Anschluss hatte. Muss ich mal ein bisschen gucken nochmal. Für mich ja ganz interessant. Bei LCD. Ja, bei Flachbildschirmen sozusagen, ja, schon, okay. Ja. Das ist schon richtig, da muss ich dem Ron recht geben. Da hat eigentlich die waren auch heute noch dual, genutzt, sehr viele, ne? Also ja, das ist schon richtig. Also, wir haben das bei mir ja getestet. Wir haben also den VGA-Mod Gameboy, den haben wir ja direkt an meinen Fernseher angeschlossen. Hat wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Aber mein Fernseher, der ist auch von 2010. Da kann das noch etwas weiter verbreitet gewesen sein. Auf jeden Fall bin ich heute froh, dass ich den Anschluss habe. Ja. Ist ja schon eine coole Sache. Ja, ein Bekannter, der muss dann irgendwelche Adapter anklemmen und so an seinem Fernseher, damit er überhaupt einen SCART-Anschluss hat. Warte mal, waren wir nicht so ein Gameboy-Podcast? Ja. Wir haben es ja selten, dass wir so abdriften. Das fiel mir gerade auf. Es ist ja interessant, das fiel mir nur gerade auf. Nein. Aber Hauptsache, wir machen das mal. Also ab und zu, aber irgendwie hat es ja... Fing ja noch zusammen auch. Ja, irgendwie hängt es ja alles zusammen. Alles klar. Ja, wir müssen ja auch so sehen, das Super Nintendo hat ja im Prinzip die Gameboy-Funktion und darüber deswegen dürfen wir auch über Fernseher reden. Ja, genau das. Der VGA Gameboy hat ja auch die Funktion. Genau. Insofern, da hast du schon. Aber wir haben jetzt... Ist eigentlich schon ein HDMI-Mod für den Gameboy, ne? In Holland. Dieser Verrückte, der 300 Euro kostet, glaube ich. Ach so, das habe ich noch nicht gesehen, aber es ist nicht so schwierig, weil wir haben es hier gebastelt. Ich habe ja dieses Musikvideo mit der Gameboy-Kamera gemacht und wir haben natürlich in HDMI aufgenommen und man kann halt es gibt ja diese Wandler und es gibt ja auch Scaler und so und man kriegt das schon angeschlossen, wenn man will, aber man muss halt ein bisschen mit Adaptern fummeln und es gibt nichts Cooles, was so klein ist, was das Signal wandelt, dass man es direkt mit ins Gehäuse klatschen kann, weil da hatte ich mal für einen Kumpel nachgeguckt. Der auch mich zum Beispiel nach Bluetooth auf dem Gameboy gefragt hat und sowas. Das haben wir aber hingekriegt. Also ist die einzigste Lösung oder die billigste, ein Super Nintendo auf HDMI zu modden und dann den Super Gameboy reinzustecken? Ja, wenn man jetzt nicht pingelig ist, so wie ich, mit Geschwindigkeit und so, dann ja. Oder ich habe gerade nachgeguckt, der aus Holland, ich weiß nicht, ob der noch angeboten wird, HDMI Boy hieß das. Ich dachte, der wäre gar nicht rausgekommen. Da gab es doch diesen Kickstarter, der gefailt ist und sowas. Ja, da habe ich damals mitgemacht. Die Kickstarter ist nicht erfolgreich gewesen. Du konntest ihn aber anschreiben und wenn du dann sozusagen ein Gerät haben wolltest, dann konntest du das bestellen, dann aber für 350 Euro oder so. Ja, und das war dieser dicke Klotz, den man dazwischen gesetzt hat. Genau, das war dann nicht mehr wirklich portabel. Dann haben die glaube ich, ein NES-Pad dann dran gemacht, damit du dann spielen konntest oder sowas. Weil du den dann halt nicht mehr in der Hand halten konntest. Es ist machbar alles, das kann ich sagen. Das ist halt. So, jetzt zurück zu Pinguin Wars oder zum nächsten Spiel? Zurück zu Pinguin Wars. Fazit. Schwierig. Ach so. Das ist ganz einfach. Knallharte Überleitung hier. Ja. Richtig. Ja. Ganz knallharte. Also King of the Zoo, Pinguin Wars. Mhm. Wir sind durch. Wir machen noch ein Fazit, würde ich sagen. Auch wenn wir das ja ein bisschen vorweggenommen haben, vorhin schon. Ich frag mal andersrum, weil wir gar nicht drüber gesprochen haben und deswegen wahrscheinlich das Ergebnis eh klar ist. Musiktechnisch hat das Spiel jetzt nicht so viel zu bieten, würde ich sagen. Nee. Ja, ist jetzt gut. Also, ja. Das dudelt halt so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Ja, im Titelscreen nur so eine schrille Musik. Mhm. Ja. Oder einen schrillen Ton. Also ist schon... Es ist nicht so ganz weit vorne. Was findet ihr, hätte man an dem Spiel noch verbessern können? Oder welche Funktion fehlt euch, die das Spiel vielleicht noch interessanter gemacht hätte? Also, nix. Nee, doch, ich würde sagen, wenn man das, genau, der Frampi hat ja schon gesagt, man kann den Ball ja nur gerade auswerfen. Also wenn man den Ball natürlich hätte auch diagonal werfen können, also ohne, dass man irgendwie durch Dritte da irgendwie was abgeleitet wird, die Bälle, sondern man die Position halt über das Steuerkreuz hätte ändern können, das hätte dem ganzen Fleisch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so hätte etwas mehr Reiz ausgemacht. Weil ich bin zum Beispiel so ein Freund, ich schneide halt auch gern so Bälle an, dass die in den unmöglichsten Winkel halt irgendwie auf den Gegner treffen und das dann einfach auch der Schwierigkeitsgrad vielleicht so ein bisschen angezogen. Also ich glaube, in Kombination mit diesen Powerwürfen wäre das sehr fies. Ja. Ich glaube, bei diesen normalen Würfen okay, aber diese Powerwürfe, die sind ja eh schon so schnell, dass das schon krass ist, wenn die gerade ausbiegen, den auszuweichen. Mhm. Ich glaube, wenn man die gegen die Banden werfen könnte, dann wäre das, glaube ich, sehr übel. Ich glaube, das wird also unfassbar schwer machen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Alloway halt auch, weil du kannst dir die Bälle auch anschneiden und die sind dann teilweise doch sehr schwierig dann nochmal zu parieren. Also das stimmt, ist, aber die sind nicht so schnell. Cool, also jetzt nur von diesem Powerschuss ausgehend. Ich glaube, so in dem normalen Modus fände ich es auch cool, aber in diesem, wenn man diese schnellen Würfe macht, glaube ich, fände ich es einfach nur noch fies. Ja, ich glaube, ich hätte es cool gefunden, wenn es vielleicht 6 oder 8 Tiere gewesen wären und man dann als, ich sag's mal, wenn man eine Runde jetzt, dass man so eine Art Turniermodus hat, wo man dann einfach, das Spiel ist weiter so wie bisher, nur dass man als Zwischenscreens vielleicht immer angezeigt bekommt, wie die anderen Tiere gegeneinander gespielt hat und dann so eine Turnierbaum, meinst du? Ja. Ich glaube, das wäre noch ganz cool gewesen, ne? Wäre jetzt vielleicht auch nicht mega aufwendig gewesen, das zu machen. Das hätte ich gar noch ganz nett gefunden. Ja, die Überlegung ist bei so einem frühen Spiel, da ich auch selber ein bisschen code und so, passt es überhaupt noch auf diese Cartridges, die in der Zeit von der Größe verfügbar waren? Weil diese Sachen, wo nachher sowas wie Zelda oder Mario 2 oder so draufgekommen ist, die gab es ja in der Zeit noch gar nicht. Ja. Das heißt, man muss auch da immer ein bisschen überlegen, ich merke das auch immer so, also in vielen Bereichen dann, ne? Dann denke ich so, okay, wenn die jetzt noch 2 Songs mehr geschrieben hätten, dann hätten die das und das Feature nicht mehr machen können oder so. Ja. Also, ne, man muss immer so ein bisschen überlegen, was ist einem da irgendwie wichtig, was hat man da für Prioritäten oder so. Ich kann mir vorstellen, dass da schon gesagt worden ist, irgendwie, okay, das Ding ist einfach voll, wir lassen das oder das vielleicht sogar weg oder so. Ne? Kann ich nicht beurteilen, weil ich hab mir den Code jetzt nicht angeguckt. Könnte ich machen, aber wird ein bisschen dauern. Aber ich kann mir vorstellen, dass das an so Sachen auch oft liegt, dass halt so ein paar Features fehlen. So. Oder dass die Ratte zum Beispiel nur als Ohren und Schwanz zu sehen ist. Das ist egal, der Sprite ist, die Größe des Sprites ist genauso groß wie die von den anderen. Ja. Also das dürfte eigentlich nichts machen. So. Ja. Nee. Aber es wäre cool, diesen Baum zu haben, wäre cool, fände ich auch. Ne? Ja, ne? Absolut. Dann, dass das so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr noch den Film Dschungel-Olympiade? So ein Zeichentrickfilm von früher. Ja. Ah, kennt ja, ihr den noch? Ja. Ah. Für die jüngeren Zuschauer einfach mal bei YouTube Google, bei YouTube suchen, dann wisst ihr, wovon ich rede. Da hat mich das irgendwie dran erinnert. Hat zwar nichts damit zu tun inhaltlich, weil das eine Olympiade ist, aber Tiere und Sport ist immer bei mir Dschungel-Olympiade. Das ist egal. Auf jeden Fall, mein Fazit ist, das ist so ein Titel. Das Schöne daran ist, dass er kurzweilig ist. Mhm. Also, man kann so lange dran spielen, wie man möchte. Also, ja. Ich kann da auch nur 5 Minuten dran spielen, mach dann einfach aus, oder ich spiele jetzt eine Stunde lang. Ja. Je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Das finde ich an dem Spiel so schön, dass das halt, dass ich die Zeit bestimmen kann. Also ein typisches, ich nenne es mal Toilettenspiel. so wie ja, die, ist auch möglich. Ja. Ne? Was man eben für die Gäste auf der Toilette liegen hat. Nein. Mit einem Linkkabel ins Wohnzimmer gezogen. Ja, genau. Ne? Und das Schöne ist, man kann ja auch fiese Taktiken anwenden gegenüber dem Gegner. Ja. Und so zum Beispiel, dass der gar nicht mehr aufstehen kann und so, egal welcher Figur das ist. Ja. Ja, gut. Was ich sehr schön finde, ich glaube, das ist auch technisch, ist das gut sauber programmiert, weil selbst wenn der 10 Bälle unterwegs sind, ja, der ruckelt ja irgendwie nichts, oder? Ist da euch was aufgefallen? Nö. Da ruckelt nichts. Das läuft ja doch sehr flüssig. Ja, das stimmt, aber der Game Boy hat auch eher Probleme, wenn die Sprites alle auf einer Linie sind, quasi, also horizontal. Na, ah, okay. Also da gibt es eine maximale insgesamt bewegte Sprites-Begrenzung auf dem Game Boy und darüber hinaus flackert es halt, weil er es nicht mehr darstellen kann. Und es gibt es auch pro Linie, aber ich glaube nur im horizontalen Bereich. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich bin mir da ziemlich sicher gerade. Also du hast dann eher Probleme mit Flackern, wenn das jetzt ein Seitwärtsspiel wäre, sozusagen, ne? Ah, okay, ja, okay. Also schneller. Und da die ja immer so ein bisschen versetzt sind meistens, ne, denke ich, ist es wahrscheinlich einfacher für den Gameboy, das zu handeln. Ja, stimmt, die überlagern sich dann ja auch Ich weiß aber auch nicht genau, also ich habe es mir halt, wie gesagt, ich habe da noch nie reingeguckt in den Code von dem Spiel. Man kann halt auch rumtricksen, also man kann auch Sachen, die eigentlich Sprites sind, also bewegbare, veränderbare Objekte, kann man auch kurzzeitig als Background-Grafik einbinden und dann hat man diese Flackerprobleme nicht mehr. Es gibt so ein paar Shooter, die haben eigentlich mehr Gegner dargestellt, als der Gameboy eigentlich kann und die nutzen oft diese Tricks, dass es halt quasi gar kein echter Gegner mehr ist, sondern nur noch die Grafik angezeigt wird und dann irgendwie von Zeit zu Zeit abgeglichen wird irgendwie, was ist jetzt Gegner und was nicht, also vom System. Und dadurch hat man dann weniger Geflacker, wo so ein Flackern ja sehr stark auffällt, zum Beispiel bei sowas wie Nintendo World Cup oder so, ne, da flackert es ja quasi nur so, ne? Da ist ja quasi so ein Dauerflackern, das Spiel. Ja, Dauerflackern. Hört euch dazu unser 2014er WM-Special an. Da sprechen wir über Nintendo World Cup ausgiebig auch diese Problematik diskutiert. So. Ihr beiden. Genau. So. Ohne mich. Ja, dann. Schön. Haben wir. Super. King of the Zoo bzw. Penguin Coon Wars versus abgehakt. Gut, kommen wir zu unserem zweiten Spiel am heutigen Tage und das ist Tiny Toon Adventures Bubs Big Break. Kann denn einer von euch das mal übersetzen? Bubs Big Break, was kann man sich darunter vorstellen? Keiner will. Ja, du musst auch einfach sprechen. Keiner will? Okay. Bubs großer Durchbruch heißt es tatsächlich. Also, es geht ja in dem Spiel darum, dass Bubs ihre Schauspielkarriere vorantreiben will, so wie ich das verstanden habe. Zumindest ist das so die Side-Story zwischen dem eigentlichen Plattformer, kann man mal ganz banal sagen. Jump'n'Run-Plattformer. Genau, ja. Ne? Stimmt. Und das ist tatsächlich, da es bei Tiny Toon ja immer so ein bisschen um so Film geht, ne, und so, dann Bubs Big Break, also Bubs großer Durchbruch, macht dann schon lange. Es könnte auch Bubs große Pause heißen, aber Ich glaube, es ist der große Durchbruch. Es ist bestimmt der Durchbruch. Ja. Das war auch das, was ich recherchiert habe wegen der Serie, was ich gerade kurz angesprochen habe, so als der Podcast noch nicht lief. Es ist ja im zweiten Spiel auch so, dass es viel um Film geht. Und dann war das so, war das in der Serie auch so damals? Und dann habe ich nachgeguckt und ja, es ist tatsächlich so, dass in dem Pilot erklärt wird, dass es alles Schauspieler sind. Und auch in der Serie immer mal wieder gesagt wird, dass halt diese ganzen Folgen alle nur gespielt sind. Also das sind quasi, diese Toons sind quasi Schauspieler in diesen Cartoons. Und nicht, es wird nicht so real dargestellt, sondern quasi, dass alles sozusagen Serien oder Filme sind oder so. Mhm. Ja, und ich denke, dass daher auch deswegen auch in beiden Spielen das so umgesetzt worden ist. Ja. Also im Grunde ist es so, dass man, dass die reale Welt sozusagen die Zeichentrickfiguren, die wir sind in ihrer realen Welt tatsächlich Schauspieler, und die Serie, die wir sehen, ist dann sozusagen auch eine Serie in deren ihrer Welt. Genau. Aber sie wissen ja, dass sie Comicfiguren sind. Ja. Und tun ja auch in einer Folge mit dem Zeichner reden. Das stimmt, ja. Ja, das ist dann vierte Wand. Ne? Das ist dann der Fachausdruck, dann, wenn man die vierte Wand, also den Zuschauer oder jemanden außerhalb des der Kamera sozusagen anspricht. Mhm. Ja. Okay. Schön, haben wir das auch geklärt. Ja, also ne, wie gesagt, darum geht es in dem Spiel. Das ist so ein kurzer Einleitungsscreen in dem Spiel, dass Bub sagt, wie ist das eigentlich genau? Sie will ihre Karriere vorantreiben oder sie will sie wieder neu entfachen? Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Und warum ist sie überhaupt eingeschlafen, die Schauspielkarriere? Weiß das einer oder ist das einfach als gegeben gesetzt? Es ist natürlich schwierig, das aus den kurzen Texten im Spiel herauszulesen, aber sie sagt ja am Anfang auch, dass wenn man eine gute Schauspieler werden möchte, dass man da zwei Dinge benötigt, nämlich Talent und Glück. Und dass das aber nicht unbedingt ausreicht, wenn dir jemand versucht, irgendwie Steine in den Weg zu legen. Ja? Das heißt, sie spricht ja in dem Moment schon von der gewissen Erfahrung, die sie vorab irgendwann mal gesammelt haben musste, oder? Nein, das ist wegen dem Level. Also im Vorspann steht tatsächlich... Im Vorspann meine ich jetzt. Im Vorspann steht, im Vorspann. Bubs is dreaming of becoming an actress oder sowas. Also Bubs träumt davon, eine Schauspielerin zu werden. Und ich bin schon oder bla, Superstar. Aber sie träumt. Ja. Genau, in dem... sie träumt davon. Also nicht, sie schläft und träumt, sondern sie wünscht sich das. Aber im Spiel redet sie ja eher davon, irgendwie so ein Superstar zu werden. Also da hört es sich eher danach an, als hätte sie schon ein bisschen was gemacht. Und, denke ich auch. Ja, ein und bisschen Kuddelmuddel in dem Text, muss ich sagen. Ja. Es kann auch sein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, dass da irgendwas von Successful Actor, also oder Bekannter steht. Also ne, das würde ja nicht ausschließen, dass sie schon Schauspielerin ist, sondern dass sie einfach bekannter werden will. Ne? Ja, also das ist im Grunde so die Prämisse des Spiels. Kann man mal vorwegnehmen. Also viel mehr kann man da, glaube ich, auch nicht reininterpretieren. Ich glaube, mit dem, was wir jetzt vorher zur Serie und zu den Charakteren schon gesagt haben, weiß man jetzt schon mehr als vor diesem Podcast, glaube ich. Ich zumindest weiß jetzt schon mehr über Tiny Toons als vor diesem Podcast. Deswegen, also viel, viel mehr kann man da, glaube ich, jetzt auch nicht reininterpretieren. Es geht pro Level darum, dieses Ziel zu erreichen. Mal ganz weitgreifend gefasst. Denn ich glaube, es wird nie wird eigentlich genau gesagt, was sie in dem Level erreicht. Ich glaube, es wird immer nur gesagt, wen sie es erreicht. Also mit wessen Hilfe. Okay, sag mal, warum? Nee? Ja, wenn wir jetzt Level 1 nehmen, geht es ja darum, um den Spruch, man braucht, es legen ja Leute Steine in den Weg und man braucht Glück. So, genau. Und der Stein, der Berg ist ja da im Spiel. Da kommst du ja nicht weiter, wenn du nicht das Glück findest. Und das Glück ist in dem Fall die Figur. Soll ich schon sagen, welche? Oder ja, na, wollen ja wir, klar, natürlich. Ja. Dizzy. Mhm. Devil. Ja. Dizzy ja. Devil, genau. Ja, ich wollte gerade... Ah, ne, Tess heißt ja der Große. Der Große heißt Tess, ja. Die hatte ich gerade verwechselt. Innerlich. Also der Wirbelwind ja. für ja. die Tasmanische Und er hat ja auch in der Serie immer Glück. Ah, okay. Das habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Aber mir ist aufgefallen an diesem Level, also die Endbosse, die sprechen immer davon, oder fast alle davon, im ersten Level gibt es ja keinen richtigen Endboss, dass ein weiblicher Hase vorher schon da gewesen wäre und sie besiegt hätte. Das heißt, sie läuft anscheinend die Stages vorher alleine durch. Und dann spielt man sie selber danach, sozusagen. Nee, Babs, oder die Tiny Toons versuchen ja, haben ja die Looney Toons als Vorbild. Also sprich als Bugs Lehrer, Bunny, ja. Daffy Duck. Daffy Duck, Tess und so. Und es gab ja keinen weiblichen Hasen bei den Looney Toons. Da hat ja Warner Bros. Zu dem Zeitpunkt versucht, Bugs Bunny einzuführen. Doch, warte mal, aber es gab doch diese Lola Bunny. Ja, die Lola kam Bunny, ganz so spät, Ende der 90er erst. Ja, ah, okay. Okay. Ja. Und Babs ist dann der Abklatsch von ihr, oder so sagen wir mal, das kleine. Das kam ja früher, das ist eigentlich der zweigeschlechtliche Abklatsch von Bugs Bunny. Lola gab es noch nicht. Diese waren aber die ganze Zeit doch in einer Tiny Toon Folge ist die, glaube ich, auch sogar zu sehen. Da muss es spät gewesen sein. Tiny Toons lief ja auch eine Weile, ne? Gibt ja auch 3-4 Staffeln oder so, glaube ich. Fast 100 Folgen auf jeden Fall. Ja, 3 Staffeln. Aber mir ging es auch gar nicht um diesen Zusammenhang. Bis 95. Mit den Figuren, sondern um den Text, der im Spiel steht. Und zwar, dass immer schon ein weiblicher Hase vorher da gewesen wäre. Ah, nee, ich sagte ja gerade, die Serie lief, wurde 2 Jahre lang produziert. 91 und 92. Aber ich kann mich schon erinnern, dass auf Super Nintendo dieses Lola Bunny Spiel da schon gegeben hat. Also da hat schon Warner Bros. Stark versucht, die einzuführen. Also es gab auch ein Lola Bunny Gameboy Spiel, also so ein schwarzes Modul, aber ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, wir haben in der Vorgeschichte haben wir doch was Wesentliches übersprungen, denn René, wie du schon sagtest, Babs strebt eine Karriere an und im Laufe des Spiels kommt sie ihrem Ziel immer näher. Jetzt muss man aber sagen, dass, dass uns die Babs ja im Spiel selbst als Charakter gar nicht begegnet. Wir steuern ja andere Tiny Toons. Ja. Nämlich abwechselnd, sofern wir das wollen, weil wir haben die Wahl, Buster Bunny, Plucky Duck oder Hemden. Und jetzt ist natürlich die Frage wichtig, warum steuern wir nicht Babs Bunny? Und dazu kann ich vielleicht sagen, sie ist ja auch in der Serie ein bisschen dickköpfig unterwegs. Sie hat das Ziel nun mal vor Augen und macht sich schon mal auf den Weg in die große, weite Stadt. Das sorgt natürlich für eine gewisse Sorge bei Babs, bei Buster Bunny und auch ihrem Freundeskreis. Das wird ja auch im Intro, wird das ja auch so dargestellt. Ja, sie machen sich Sorgen, kann man sie alleine unterwegs lassen? Sollen wir ihr nicht hinterherlaufen, ja? Bis auf den Hemden, der dann argumentiert, ja, diese ganze Diskussion macht ihn einfach hungrig, ja. Er denkt in dem Moment einfach nur an Essen im Prinzip, ja. Ja, du darfst aber nicht, die wollen sie verfolgen und sie aus Ärger raushalten, was sie ja auch im Allgemeinen in der Serie öfters sagen und machen. Ja. Mhm. Ja, das würde ja auch mit dem übereinstimmen, was der Jörg gesagt hat, dass die Endbosse immer sagen, ein weiblicher Hase also war schon. Nee, da können sie ja nicht aus Ärger raushalten, weil sonst würden sie ja nur verfolgen. Am Ende, naja, beim letzten halten aber sie ihr habt doch, auf jeden Fall aus Ärger raus. Aber der Basketball, also zum Beispiel dieser Basketball-Endboss, der sagt das einfach. Der sagt das halt. Also ich kann jetzt zu der Stelle spielen und aber das ihr fotografieren. Habt doch, ich bin mir sicher. Aber, ja. aber ihr habt doch gerade beide gesagt, Alexander und Rampi, dass die Babs verfolgen. Ja, um sie aus Ärger rauszuhalten. Also kann sie ja noch nicht da gewesen sein. Die ist doch ja, aber du kannst doch nicht jemanden verfolgen, wenn er hinter dir ist. Das macht doch keinen Sinn. Die muss doch vor denen schon ist, da gewesen sein. Ja, ja, die ist vorher schon dort gewesen. Ja, beim Endboss macht es so ein bisschen Twist. Ja. Aber das kann man später... Ja, und vielleicht können wir das Ende das Ende des Spiels vielleicht vorwegnehmen, weil dann wird diese Mission vielleicht ein bisschen klarer. Aber weißt du, dann am Anfang, wenn sie sagt, für eine gute Schauspielerkarriere brauchst du Talent und Glück und dann das mit dem Stein in den Weg kommt, dann kommt doch noch ein Satz danach, dann sagt sie, zum Glück hat man aber gute Freunde wie Dizzy Devil, lasst sie uns besuchen. Genau. Und mit sie, also Plural im Prinzip, das zieht sich ja über das ganze Spiel hinweg. Und im Laufe des Spieles besuchen wir auch immer wieder Freunde. Die uns dann aufklären, aha, da war ein Hase da gewesen, ja. Und ich weiß nicht, das ist doch, glaube ich, Furball, der sagt, ja, ich hab Babsi in der Trainstation gesehen, zum Beispiel, ja. Und dann geht's an der Stelle weiter. Ja, ja, stimmt. Da ist auch noch so ein, da ist auch noch so ein Dialog, ja. Gut, dann frage ich mich jetzt, also das ist jetzt vielleicht völlig uninteressant für unsere Zuhörer, aber mich interessiert das jetzt irgendwie. Ist jetzt, wenn wir uns jetzt eine gerade Straße vorstellen, und die Babs läuft jetzt los. Sind alle Figuren, die wir jetzt im Spiel spielen, hinter ihr und versuchen sie einzuholen? Ja. Oder sind sie schon vor ihr da gewesen, um ihr den Weg frei zu machen? Nein, glaube ich nicht. Laut dem Tooney Toon Universum sind die haben nichts Gradliniges da. Weil sie, es sind Comicfiguren, zum Beispiel, die lernen ja auch in der Serie. Da zeigt ihr in einer Folge Schweinchen Dick, wie man über eine Klippe oder über ein Hindernis in der Luft läuft. Aber das, die Geschichte lernt er den. Die Geschichte in dem Spiel sagt ja schon, was passiert in kleinen Fitzeln. Und das spricht ja dafür, dass Babs immer schon da war, mehrfach. Genau. Ja, und wenn man jetzt diese Trainstation-Nummer nimmt, das kommt ja auch wieder in einem späteren Level nach Furball, kommt man in diese, spielt man auf diesem Zug und sowas. Ja, das heißt ja auch, die war schon längst da. Die war da gewesen, ja. Auch wenn, klar, Comics immer so ein bisschen kurios sind und auch mal was Stranges passieren kann. Ja, oder vielleicht mal die vielleicht... Weg A gelaufen ist und wir laufen Weg B oder so. Will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber sie war ja schon da und sie ist ja auch schon beim letzten Boss quasi, ist ja schon informiert, bevor wir beim Boss ankommen, was da los ist. Genau, sie sagt uns ja schon Anfang des Levels, das und das passiert jetzt am Ende und so. Ja. Ja. Ist es vielleicht sogar dann so, das mag jetzt sein, dass das vielleicht zu viel interpretiert ist, dass die Intro-Sequenz, wo sie sagt, ich will Schauspielerin wegen auf dem Weg mit dem Glück und so, dass das im Grunde eine Erzählung ist von dem, was schon passiert ist? Nein, in der Serie träumt sie öfters davon. Ja, ja, aber könnte sozusagen das Intro die Rückschau sein auf das Spiel? Nee. Also auf das, was in dem Spiel passiert ist. Also an dem Satz, zum Glück hat man Freunde wie Dizzy Devil, lass sie uns besuchen. Wen spricht sie denn dann mit sie an? Also uns als... Also Ja, aber, uns, genau. Aber inkludiert das sie auch? Nee, eigentlich nicht, ja. Seit wann ist Tiny Toons logisch? Ja, ein Stück weit schon. Ist ja nicht ich ist ja jetzt nicht alles völlig unlogisch, sonst würde man gar nichts verstehen. Nö. Also ich frage mich halt nur, passiert das Intro, also wo sie uns sozusagen das erzählt, passiert das, bevor der sozusagen die Geschichte des Spiels anfängt? Oder ist es rückblickend vielleicht sogar? Ja. Das könnte sogar auch sein. Ah, lassen wir mal so im Raum stehen. Bringt jetzt nicht weiter, da zu versuchen, eine logische Erklärung zu finden, weil die werden wir nicht finden. Ich gucke das Intro gerade nochmal an, aber das ist nicht irgendwo ganz auf den Punkt gebracht oder so. Also ich glaube, allein die Diskussion ist schon so absurd jetzt gewesen. Das ist ja, da sind wir ja schon bei weiß ich nicht, ne? Wenn wir jetzt hier noch die Relativitätstheorie und Wurmlöcher noch einführen, dann kommen wir ungefähr auf das Niveau, was ich hier angedacht hatte. Also lass uns mal jetzt, sagen wir mal, ganz zum Anfang, wir stecken das Spiel in den Gameboy. Genau, so machen wir das jetzt und auch. Und legen den Power-Schalter oben. Mit Batterien oder ohne? Und dann macht's genau. Bling. Mit Batterien, okay. Und was ist dann? Dann kommt eine lustige Melodie, die wir vielleicht alle kennen sogar. Ja, oder wir haben so ein zerkrüsseltes Logo und nichts passiert. Nee, Entschuldigung. Nein. Nicht unrealistisch. Ja. Also, der Startbildschirm wartet natürlich mit dem schönen Looney Tunes Bild auf, ne, wo Babs und, wer ist es, Buster? Mhm. Tiny Toons, meinst du? Tiny Toons, ja. Genau. Genau. Wo Babs und Buster Bunny ja aus so farbigen Kreisen herausgucken, ne? Das wird sogar derjenige oder diejenigen kennen, die das Spiel jetzt nicht kennen. Also, ne, diese Szenerie kennt man einfach, ne? Das ja, da muss so, man einfach auf das Spiel, auf das Spielecover gucken, ja? Der OVP. Genau. Genau so ist das. Und ja, dann haben wir, machen wir es heute mal wirklich lineal, genauso wie beim ersten Spiel. Gucken wir uns direkt mal die japanische Verpackung an. Ich glaube, da heißt das Spiel gar nicht Bubs Big Break. Da heißt es einfach nur Tiny Toon Adventures, kann also das sein? Also ich gucke mir gerade das Intro an, ne? Da springt nur Bubs durch den Scheinwerfer. Ja, das stimmt. Ach so, ja, da, nee, stimmt, ich war beim Intro, aber bin dann aufs Cover gesprungen, Entschuldigung. Ich bin kurz parallel Universum gewesen. Also auf der japanischen Verpackung oder auf dem japanischen Cover steht meiner Ansicht nach nur Tiny Toon Adventures. Mag sein, dass da irgendwo in Schriftzeichen noch Bubs Big Break steht, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ist im Prinzip das gleiche Logo wie bei uns auch, bloß das nicht Bubs Big Break und es ist weiß. Ja, im Ingame ist es In-game ist es genau. Ja auch nur Tiny Toon Adventures. Da steht ja auch nichts vom Bubs Big Break. Ne? Also genau. Kann das schon gut genau. sein. Und auf genau und auf dem japanischen auf der japanischen Rückseite da sieht man auch Buster und Bubs und Lucky. Ach, wie heißt jetzt genau. Genau, die sieht man da, also da geht es jetzt auch gar nicht so vorwiegend um Bubs direkt, ne? Aber naja, ansonsten, ja, farbenfrohes Cover, nichts auszusetzen, ganz im Stile der der Zeichentrickserie, ne? Also schönes Cover, kann man nichts zu sagen. Ja, dann springen wir aber jetzt direkt aufs Intro. Also, Wrampi, du sagtest, nur Bubs springt durch den Farbreifen. Durch den richtig? Scheinwerferstrahl. Durch den Scheinwerferstrahl, so. Und okay. Dann fängt das an, sie träumt davon, eine große Schauspielerin zu werden mit bla bla bla. Und dann, was wir eben ja beredet haben mit dem, dass die anderen halt folgen wollen. Ja, genau. Da hat man so einen leichten Text, der man kann, glaube ich, mit A den ein bisschen schneller scrollen lassen, ne? Oder kommen ich glaub, lassen. Ich glaube, im Intro nicht, aber sonst schon, aber ja. Ja, genau. Und sie sagt auch im Intro, dass sie ja Showbusiness studiert. Tun sie ja auf der Looniversity. Ja. Ja. Stimmt. Oh Mann. Stimmt. Ja. Ja, und dann haben wir noch ein. Nee, genau, bevor wir jetzt ins Level gehen, einen Unterschied gibt es dann halt noch im Start. Einen großen Unterschied sogar. Und, ja. Und zwar haben wir und da haben wir nämlich in der japanischen Version ein Passwortsystem, jetzt kommt's, vorhin verwechselt. Ja, in der japanischen Version haben wir ein Passwortsystem, was aus 4 Symbolen besteht. Die Symbole, wie wir später sehen werden, sind die Symbole der jeweiligen Charaktere, die die als Waffen, nenne ich es mal, verwenden. Also das sind Moorrübe oder sowas. Ne? Das sind dann auch die Symbole, die dann ein Passwort ergeben können. Das gibt es tatsächlich nur in der japanischen Version. Und ich glaube, in der japanischen Version ist es auch so, dass man unendlich ja. Continue hat. Ja. Was in der europäischen und amerikanischen Version, da hat man nur zweimal Continue. Zwei Continues und einmal genau. Spiel, also einmal. Dabei ist das ja auch wieder eine Kuriosität im Videospielbereich, ne? Weil sonst alle Spiele waren doch so in Japan so hart und haben doch den Amerikanern doch gar nicht so hohe Skills gemacht. Ja. Sprich, ja. Oft so gewesen, ja. Bei Robotector konntest du doch mehrmals getroffen werden und bei Japan-Versionen ein Treffer tot. Ja. Und hier ist das Leichte auf der japanischen Seite. Du hast mehr Continues, du hast Passwortsystem gegenüber Amerika, Europa, die das nicht haben. Ja. Mir ist halt da was aufgefallen, also mal abgesehen von dieser Level-Auswahl, die man dann hat durch das Passwort, ne, im Japanischen und bei uns nicht, gibt's halt da auch noch so, dass man die Minigames direkt spielen kann, die in dem Spiel vorkommen, per Passwort. Ja. Und auch, dass man die Musik hören kann, also so eine Art Soundtest, nur für Musik, nicht für die Ingame-Sounds, was man nur über das Passwortsystem erreichen kann. Also das heißt, in unserer Version, in der europäischen Version, gibt's das nicht. Und du kannst den Schwierigkeitsgrad wählen per Tastenkombination. Das geht bei uns auch, nur nicht per Tastenkombination, aber wenn man einmal durchgespielt hat, kommt man in den Hard Mode. Das geht bei uns nicht? Ja, nicht durch das Passwort. Du musst es freispielen, aber es gibt diese Option. Es gibt auch alle Level, aber es gibt halt keinen Soundtest oder so. Da kommt man halt gar nicht dran mit unserer Version. Das finde ich halt so ein bisschen. Da ist halt wirklich ein Inhalt weggefallen quasi. Nicht nur, dass es einen das leichter macht, das Spiel durchzuspielen, sondern es ist wirklich auch ein Inhalt weggefallen. Und das fand ich schon überraschend. Also ja. Normalerweise ist dann eher so. Also da kann man schon mal sagen, wen die Story jetzt nicht ganz so interessiert und wer mehr direkt spielen will, der sollte sich die japanische Version holen. Da gibt es auf jeden Fall Soundtest, mehr Leben, ne? Da gibt's mehr fürs Geld. So. Ich hab zum Beispiel, wenn man so ein Lieblingslevel hat, ist das halt auch immer ganz nett, wenn man das anwählen kann direkt und so. Ja. Ne? Stimmt, ja. Und die Musik ist natürlich, wir sind hier bei Tiny Toons, die ist jetzt nicht ganz überhaupt so schlecht, nicht, kann man sagen. Überhaupt nicht. Ne? Sehr richtig gut. Also, ich finde sie richtig gut. Aber es zieht sich aber auch das ganze Spiel, diese gleichbleibende Qualität, finde ich. Also da gibt es in keinem Level irgendwie eine Hintergrundmusik, die ich freiwillig abschalten würde, ja, weil sie mir in den Ohren wehtut oder ähnliches. Nee, es gibt sogar in jeder Stage zwei verschiedene Musiken. Das finde ich immer ganz cool, weil die sind ja auch noch mal so ein bisschen gesplittet, die Level. Und es ist oft, ich weiß jetzt nicht, ob in jedem Level, habe ich nicht so genau darauf geachtet, aber diese typische Tiny Toons Musik, dieses Theme kommt ja, poppt ja immer mal wieder auf. Ja. Und halt irgendwie so ein Level-eigenes Musikstück halt auch. So, ne? Also, das fand ich ganz gut, tatsächlich. Wie viele Level haben wir insgesamt, wenn wir jetzt gerade schon bei Level sind? Es gibt vier Level, ja. Ja. Aber jedes Level hat mehrere Abschnitte, also zwei würde ich mal so behaupten im Groben. Wie Alexander auch schon zu Beginn des Podcasts erwähnt hat, ist das Spiel gar nicht mal so lang. Also. Nee, vor allem es ist halt auch recht leicht, also man ist noch nicht mal auf die Continues angewiesen, also meines Erachtens. Ja, ich finde das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist wirklich der Final Endboss. Ja, richtig. Ne, aber ansonsten ist man da flugs durch. Selbst wenn man das so spielt, wenn man alles einsammeln will und so, ist man trotzdem unter einer Stunde da durch, selbst wenn man das Spiel nicht kennt. Locker, ja. Das Spiel kann man in 20 Minuten durchspielen. Ja, wenn man durchrusht. Ja. Ne, aber wenn man jetzt. Ja, also ist im Grunde sowas wie ein Super. Wie ein Super Mario Land im Grunde. Ja, schon ein Stück weit. Kann man immer wieder reinschmeißen, dauert eine Viertelstunde, ist man durch. Ne? Ja, ist richtig, ja. Das ist schon spannend. Ja, da wir ja so kurze Levels haben, schauen wir doch einfach mal auf das erste direkt. Soll ich mal anfangen mit dem ersten Level? Ja, genau. Fang du mal an. Mit wem spielen wir und was haben wir da inhaltlich zu erwarten? Also ersten Level, da habe ich ganz klar den Buster Bunny ausgewählt. auch einer meiner Lieblingscharaktere im Tiny Toon-Universum. Und wir starten in einem Wald. Acme Acres. Richtig, also wir finden uns ja grundsätzlich im Stadtgebiet von Acme Acres. Da wohnen ja die ganzen Tiny Toons. Und im Level 1... Nee, in Acme Acres wohnen nicht alle Tiny Toons. Nicht, eher die überwiegenden. Es gibt ja noch ein Paralleluniversum. Nein, Wackyland ist auch auf der Landkarte verzeichnet. Ist aber kein Paralleluniversum dort. Okay, das spielt, glaube ich, Wackyland findet irgendwie in einer anderen Zeit statt, oder wie kann man das... Nein. Okay, dann... Da ist nur alles verrückt. Ja, Wackyland ist einfach nur ziemlich wacky. Ja, aber da laufen doch auch die... Ja, gut. Ja? Das ist richtig. Jedes Gebiet hat seine eigenen Gesetze. Sagen wir es so rum. Das Stadtgebiet hat wie macht eigene sich das im Gesetze. Spiel? Ja, aber wie macht sich das im Gameboy-Spiel bemerkbar? Das ist ja interessant, wenn wir uns jetzt im Level 1 befinden. Also was ist das Gesetz des Waldes und wie macht es sich aus... Ja, in Acme Acres hast du ja normale Bäume. Und im Forst... Da hast du halt einen Spukwald, sag ich mal. Aber das ist Level 3 wäre das jetzt. Ja. Lass uns bei Level 1 bleiben. So meine ich jetzt andere Gesetze. Also, so Abschnitte sind das mit besonderen Regeln oder Sachen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch drauf zu sprechen. Und du siehst ja auch am Anfang, wenn du die Serie guckst, die Acme oder Tiny Toon Weltkarte. Mhm. Und da ist Wackyland auch eingezeichnet und sonst was. Und die tun ja irgendwann in der Serie auch von einem ins andere gehen und dann sagen sie auch, ja, hier gelten andere Regeln. Okay, gut. Also ich sag mal, Level 1 befinden wir uns in einem normalen Wald. Da spukt es ja nicht in dem Sinn, ja? Nee. Ist ein ganz normaler Wald, ja, den wir durchlaufen müssen. Was da ganz interessant ist, da haben wir halt auch wie bei Super Mario Land solche kleinen... Gut, in Super Mario Land sind es halt so Steine, die du von unten anspringst. Und der René hat es ja schon erwähnt, da bei Tiny Toons springst du halt von oben auf diese Boxen, sag ich mal, und da steckt dann meistens was Interessantes drin. Das können auch Herzen sein, die Lebensenergie regenerieren, aber meistens sind es dann die Dinge, die in Tiny Toons als Waffe zum Einsatz kommen. Ja, das können Karotten sein, das können Melonen sein, das kann auch Ananas sein, weil jeder Tiny Toon-Charakter hat seine spezifische Waffe. Also das sammelt man dann auf. Und was ich ganz interessant finde, da gibt es auch Baumstümpfe teilweise, die du halt dann betreten kannst. Dann befindest du dich halt in einem unterirdischen Abschnitt des Levels. Unterirdischen Gang. Und genau, richtig, ja. Und du kommst aber irgendwann an eine Grenze. Und zwar ist es, wie der Frampi schon meinte, es ist eine große Steinwand. Da geht's halt einfach nicht weiter. Und da hilft uns aber ein anderer Tiny Toon, der sehr bekannt ist, dieser Dizzy Devil, der uns den Weg sozusagen frei macht, aber nicht in dem Sinne, dass er irgendwie diese Steinwand einreißt, sondern der bohrt sich dann wie so ein kleiner Wirbelwind, wie so ein Tornado unter der Erde hindurch. Und das ist die Animation finde ich halt ziemlich cool gemacht, ja, weil er halt wie so einen richtig breiten Weg hinter sich lässt, ja, also wie so ein Tunnel. Und unter der Erde, da leben zum Beispiel auch Maulwürfe und die sehen ganz cool aus, weil die haben so Sonnenbrillen auf, ja. Und die werden dann halt so weggebounced, ja. Alles, was da im Weg ist, wird dann halt weggebounced, ja. Und ganz kurz, das kann man sich vorstellen wie so eine, ja, früher hieß es Quicktime-Animation oder ne, richtig, wie eine Cutscene. Ja. Also man kann während der Devil durch die Erde fliegt, kann man eben nicht steuern. Ne? Man kann dann nur zuschauen und die Animation sich angucken. Aber ist natürlich ein Das hat mich als Element Kind immer richtig geärgert, dass man den nicht steuern kann. Ja, richtig. Das ist ja an mehreren Stellen das cool gewesen, Spiel. Ja. Und ich dachte immer so, warum kann man den nicht steuern? Das kann doch nicht so schwierig sein. Mittlerweile verstehe ich das ein bisschen anders, also durch dieses Programmieren, aber damals habe ich mich echt so geärgert. Gerade das, weil das sieht so spaßig aus, diese ganzen Maulwürfe wegzukloppen. Richtig, ja. Also das wäre so cool, wenn man so rumfahren könnte. Ja. Weißt du? Hat einer hätte man ein eigenes Spiel draus gemacht. Hat einer den Namen von dem Feind, den man da hat? Die Maus? Nee. Ich komme nicht auf den Namen, Das wie ist der heißt. Arnim, okay, ich habe mir das Ratte aufgeschrieben. Den gibt es ja einmal in seiner normalen Form und manchmal hat er auch so ein ich sag mal, so ein Amboss in der Hand, den er Ja. dann auf dich wirft, ja. Da muss Es man. gibt ja eine Tiny Toon Folge, wo er eine ganze Folge mit ihm. Der kam mir auch sehr bekannt vor als Tiny Toon Charakter, aber auf den Namen komme ich jetzt Weiß nicht. ich auch nicht, ne? Nur neben dieser Ratte gibt es da halt in dem Level noch Fledermäuse, die uns angreifen oder die halt zumindest unseren Weg kreuzen. Wir dürfen in die halt nicht reinspringen. Oder wir haben Gürteltiere beispielsweise. Unterirdisch habe ich Krebse entdeckt. Ja. Hummer, würde ich Oder sagen. Hummer. Und später im Level, da kommen auch, ich weiß nicht, was es ist, aber die sehen halt aus wie solche Schleimbeutel, die irgendwie auf dem Boden liegen und dann auch nach dir spucken. Aber ich weiß Ja, die nicht, ich weiß nicht. haben auch einen Namen. Ah, wie so Kerzen sehen die aus, ein bisschen, ne? Ja, irgendwie, boah, ich weiß nicht, was das sein Ja, ich soll, weiß jetzt, darstellen was du soll. In meinst. einer Folge von der Fernsehserie kommen die auch drinne vor. Die haben auch einen Namen. Hier Gehe ich steht The davon Evil. aus, ja. Jeder Feind Hier oder im. jeder Gegenstand einen eigenen Namen, bloß. Der ist nirgendwo niedergeschrieben. Im Ja. Englischen heißt das Ding The Evil Cake. Ah, Ja. okay. Ja. Im Deutschen Und weiß ich es nicht. der spuckt Kirschen. Kirschen. Kirschen. Ah, okay. Ja, Auf deswegen jeden dachte ich Fall. wahrscheinlich immer Kerze, weil ich denke mal, dass vielleicht Kuchen und Kerzen und so ist ja nicht so weit auseinander. Richtig, Ja. ja. Im Prinzip ist es so, wenn wir den Wald halt durchlaufen haben. Wäre dann, sag ich mal so, der zweite Levelabschnitt wäre dann halt Ja, eine die. Figur hast du aber noch vergessen. Oh, okay. Wen hab Das ich. Bonus-Game. Was Das. schon da ist. Das Bonusspiel, ja. Da hast du diesen Sneezer. Ja. Das ist so eine kleine süße Maus, die eine Pampers anhat. Und in der Serie geht der ja ziemlich ab. Der niest dir ja alles weg im Prinzip, ja. Also auch ziemlich Stimmt. aggressiv, ja. Ja. Und ja, dem werden wir im Laufe des Spiels ja auch noch öfter begegnen. Als erstes, glaube ich, kommt Montana Mesh da, ne? Genau, ja. Wer das nicht kennt, wie heißt das klassische Spiel mit den Maulwürfen in Amerika, mit dem Ja, Hammer? auf Maulwürfel drauf. Mole Mania. Mania, Ja, oder? nur, Ja, nur also. Mole Draufhauen, Mania ja. ist ja, glaube ich, eher so aus der Vogelperspektive, oder? Heraus Ja. Es gibt ja Dargestellt. auch richtig Aber. als Spiel, ne? Also als mechanisches Spiel, wo man mit so einem Ah. Hammer auf so Okay. Figuren draufkloppt. Ja. Ja. Also so in Ja, echt, genau. sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ja, wolltest du das erklären, wie das aufgebaut ist, Montana Mesh? Nee, mach du ruhig. Alles gut. Auf jeden Fall erklärt Sneezer uns die Regeln, wenn wir die erklärt haben wollen. Also. Je nachdem, welche Figur man hat, hat man einen anderen Gegenstand in der Hand. Bei Buster, der hat cool Sonnenbrille auf und so einen Stab. Und es geht darum, da sind drei Ebenen mit drei Löchern, wo Köpfe rauskommen. Und jeder Kopf bringt, glaube ich, 10 Punkte oder waren es 100 Punkte? 100. Nee, ich meine 10 und der Montana Max, glaube ich, 50. 30. 50. 50. Montana bringt 50. 50. 50, ja. Ja. Und das, da muss man immer hin und her steuern und immer halt auf den Kopf hauen. Ja, Montana Max bringt halt mehr Punkte. Deswegen heißt es Montana Mesh. Ist halt das typische amerikanische Spiel mit dem Hammer auf den Maulwurf Ja. hauen da, dieses mechanische. Der Sneezer, der erklärt ja auch, dass wenn man 150 Punkte erreicht, dass er eben eine Überraschung für uns hätte. Und Ja. wenn du die erreichst, dann kriegst du ja 3 extra Leben. Nee. Nein. Nicht? Du kriegst Nein. entweder Energie oder ein Leben dazu. Es kommt auf die Punktzahl an. Ab Auf die Punktzahl, 150, ja. pass auf, ab 150 kriegst du Karotte etc., je nachdem welche Figur du spielst, ne? Ah, okay. Also Ja. Karotte, Ananas und so weiter. Es gibt, da weiß die Punktzahl nicht, dass man ein Herzchen wieder aufgefüllt kriegt. Ab 300 Punkten exakt kriegt man ein extra Leben und ab, ich glaube, 400 oder 450 Punkten oder so kriegt man drei extra Leben. Das ist so Ah, ähnlich wie bei okay. den Rennen, aber zu den Ja. Rennen gibt es was Spezielles. Das würde ich nachher mal gerne kurz Okay. einwerfen, wenn wir da ankommen. Ja, also wenn wir das Bonusspiel dann absolviert haben, Was dann Edelsteine kostet. richtig, ja. Stimmt, ja. Also man muss schon dafür bezahlen. Aber man kriegt ja auch einen Benefit, also wenn man halt gut in dem Spiel ist. Und was auch interessant ist, man kann dieses Spiel ja auch wiederholen. Muss man nicht, kann man aber, ja. Ja, deswegen ja bezahlen, weil man nur immer begrenzt Edelsteine hat. Ja, solange man es halt bezahlen kann, kann man das Spiel auch spielen, ne? Ja. Ja, wir müssen kurz sagen, weil wir es noch nicht erwähnt hatten oder nur ganz am Anfang am Podcast, im Grunde wie bei Super Mario sammeln wir die ganze Zeit in den Levels Aber Diamanten nur unterirdisch ein. Oder oberirdisch. Ja. Und also in den normalen Gang sind die nicht, oder? So habe ich auch gelesen. Doch, also in den Boxen sind sie auch nicht drin, gell? Das sind ja immer das stimmt. Ach so war das. In den Boxen ist nur Früchte drinne und die Edelsteine. Ja, aber die Diamanten sind auch oberirdisch. Unterirdisch. Ja. Genau. Also im Grunde wie Münzen, müsst ihr euch das vorstellen, die man einfach mit einsammelt. Die aber übrigens auch, selbst die Diamanten haben eine Animation in sich. Also das finde ich auch nicht schlecht. Die haben so ein leichtes Funkeln. Wenn die da einfach sozusagen rumstehen in den Levels. Das ist ganz nett gemacht. Ja, jetzt kann der weitermachen. Okay, ja, gut. Dann, ich sag mal so, der zweite Teil des ersten Levels. Also wir haben den Wald hinter uns gelassen und betreten dann die Acme University. Und dort ist unser Ziel eben die Kantine. Dort treffen wir dann das zweite Mal im ersten Level eben auf den Dizzy, den wir füttern müssen. Also der hat wirklich ganz, ganz großen Hunger. Und das ist ja auch schon fast wieder so wie so ein Minispiel ähnlich, ja. Also Dizzy läuft unterhalb auf dem Boden, oberhalb befindet sich ein Laufband, ja. Ich habe mir das so vorgestellt, wie so ein Sushi-Band. Also es läuft permanent und da befinden sich dann Teller drauf mit Essen, zum Beispiel irgendwie Fleisch oder Fisch. Und dann hast du aber auch Teller drauf, die, ich weiß nicht, sind glaube ich Kakteen oder irgendwas, was spitzes, stacheliges habe ich da gesehen. Was kann das denn sein? Kugelfisch könnte es auch sein. Kugelfisch könnte es auch sein, ja. Genau. Und jetzt ist unser Ziel, immer dann von oben auf diese Teller zu hüpfen, wenn Dizzy unten unmittelbar in der Nähe steht und dann das Essen auch irgendwie dann fressen kann, ja. Also das ist so ein bisschen Timing gefordert, weil Dizzy darf nicht zu weit wegstehen, weil dann ignoriert er das Essen, weil er Fleisch auch in eine falsche Richtung guckt und das gar nicht mitbekommt. Das muss direkt in den Mund fliegen. Das muss direkt, genau, das kann aber auch manchmal einmal aufdotzen auf dem Boden und dann nimmt es in den Mund. Das geht auch, ja. Ist aber dann auch genau die Mundhöhe. Aber das muss stimmen. Ja, und das fand ich verdammt schwierig, ehrlich gesagt. Geht. Weil ich habe da nie das richtige Timing, also ich habe vielleicht pro Runde dem zweimal irgendwie Essen geben können. Ich bin entweder immer zu früh auf den Teller gesprungen oder zu spät oder in die falsche Richtung. Timing muss man haben, es spielt eine Rolle. Und wenn man das fünfmal geschafft hat, also wenn man eben fünfmal dann was zukommen lassen hat, dann, dann ist der plötzlich so satt, dass er irgendwie sich den Bauch hält, umfällt und im Prinzip einschläft. Ja? Mittagsschlaf macht, genau, ja. Aber zufrieden ist. Ja, sehr, ja. Und es ersetzt den ersten Endboss, ne? Also es gibt ja überall einen Endboss außer da, ne? Da ist das quasi das sozusagen der Endboss, richtig. Obwohl man ja keinen Kampf hat. Man kann trotzdem sterben durch diese Stachel Dinger, was auch immer es ist, ne? Ja. Finde ich aber eigentlich mal erfrischend, dass man sagt, okay, hier ist gar nicht ein Endboss, sondern dass da eben so ein Minispiel ist, ne? Was ja jetzt auch, sag ich mal, spielerisch und grafisch jetzt auch nicht schlecht ist, ne? Also dieses Laufband, man erkennt auch, ne, wie der Alexander sagt, Fleisch und Fisch erkennt man. Ob das jetzt Kaktus oder Kugelfisch ist, ich würde auch fast sagen, das könnte Kugelfisch sein. Es sind halt was Rundes mit Stacheln. Ja. Genau. Und kann uns verletzen. Ja. Genau. Und können uns verletzen, genau. Also find ich einfach mal mega erfrischend, dass man da einfach ein Minispiel als Ende sozusagen von so einem Abschnitt hat. Ja, auf jeden Fall. Finde ich super. Ja. So, dann René, erzähl mal Level 2. Level 2, Wenn du es nicht weißt. Ich überlege, ist das mit den Bäumen? Eine Stadt. Nein, dann weiß ich es nicht. Eine Stadt. Ja, Jörg, dann mach du mal. Sonst das ist doch Fabrik und Stadt, oder nicht? Und ist das schon auch, wo man auf den Zug kommt im zweiten Abschnitt? Das muss ich auch mal ja. checken. Ja, okay. Ja, ne? Ja. Ja, dann ist das. Moment, was ist denn der. Jetzt müsst ihr mir doch helfen. Was ist der zwischen. Wen sucht man? Den Furball, ja. Ah, Furball, okay, ja, cool. Alles klar, ja, also man ist erst. Aber wir müssen jetzt auch mal die Zuhörer aufklären, dass wir zwischendurch die deutschen Namen und die englischen Namen benutzen bei den Charakteren. Das stimmt. Ja, unbeabsichtigt, ja. Weil im Spiel ist Englisch, da sind alle englischen Namen und ja, wir sind halt Deutsche, sag ich jetzt mal, die zwischendurch den Deutschen nur kennen. Oder meinst du? Ja, die deutschen Namen sind wir halt durch die Zeichentrickserie ja. gewohnt. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja so, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, ja, man spielt in der Fabrik, glaube ich, heißt das. Wenn ich noch 30 Sekunden gehabt hätte, wäre ich auch jetzt da gewesen, weil ich spiele nämlich gerade nebenher. ja, das Prinzip bleibt ja dasselbe, ne? Also bei dem Level. Ist immer noch Jump'n'Run, sind immer noch die Kisten, die Diamanten, es gibt immer noch spuckende Kuchen, es gibt ja, diese ganzen Gegner und diese verzweigten unterirdischen Gänge. Und ja, man muss im ersten Abschnitt quasi, was man wirklich machen muss, ist nur das eine Loch zu finden, wo Furball versteckt ist und dann ein Minigame gegen Furball gewinnen. Und der versteckt sich in einer von 3 Tonnen, also so ein bisschen wie dieses, wie heißt denn das, Kugelspiel, ne? Also wo man so in drei Bechern... Hütchenspiel. Genau, wo man in 3 Bechern quasi finden muss, wo ist das eine Ding versteckt. Und da ist es halt so, dass man sieht 3 Mülltonnen, Furball springt in die Luft, dann geht das Licht aus. Und man kann aber so ein bisschen erahnen, wie der springt, in welcher Tonne der landet. Also in welchem Winkel der springt und wie hoch. Und man muss halt zweimal muss man richtig tippen, man hat 3 Versuche. Und wenn man das schafft, dann hilft er einem in der Mitte des Levels. So wie das mit Dizzy in dem Level davor ist quasi. Mhm. Und das war wieder sowas, was mich so geärgert hat, dass man es nicht selber spielen kann. Mittlerweile finde ich es echt angenehm, weil man mal eine kurze Pause hat und sich diese Animation angucken kann. Weil es ist ja alles sehr knuffig animiert auch, finde ich, eigentlich in dem Spiel. Na, und da hat man diese Gasrohre, die so Feuer spucken und so, wo man so ausweichen muss, auch schon im Spiel. Und da ist dann eine Stelle, wo man nicht durchkommt, weil man sich nicht ducken kann. Und da kann Furball dann durchkriechen und schlängelt sich dann da durch. Es gibt da auch wieder ein Bonus-Game in dem Level, ne? Und zwar ist das dann aber diesmal dieses Rennen, dieses Race, anstatt dieses Montana Mash. Und da ist ganz interessant, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, man kann ja einen von 3 Spielern auswählen. Ne? Man kann ja entweder mit dem Hasen spielen, mit der Ente oder mit dem Schwein. Mhm. Ne? Es ist aber ein Problem bei diesem Minigame zum Beispiel, beim Race, du kannst das Race gegen Beeper nur gewinnen, wenn du mit dem Hasen spielst, weil die anderen sind ja langsamer. Also sie sind ja unterschiedlich schnell, die Figuren. Und springen ein bisschen unterschiedlich und haben ja unterschiedliche Waffen. Und dieses ganz schnelle Rennen kann man tatsächlich nur mit dem Hasen gewinnen. Sonst ist man zu langsam. Und da ist es so, wenn man gegen diesen Wurm rennt, also es gibt 3 Gegner. Bücherwurm? Genau, Bookworm. Man kann sich die Gegner ja aussuchen, also welches Rennen man spielt. Ne? Es wird gesagt, hier ist ein Rennen und willst du gegen Bookworm rennen oder gegen, ist es nicht Tweety, wie heißt das, Sweety? Oder gegen den kleinen Roadrunner, also gegen Little Beeper. Und die sind natürlich unterschiedlich schwierig und unterschiedlich schnell. Und beim Wurm kriegt man Karotten oder was auch immer, Ananas oder Melonen. Bei Sweetie kriegt man 1 Leben, wenn man es schafft zu gewinnen. Und bei dem Beeper kriegt man 3 Leben, wenn man es schafft zu gewinnen. Ich würde aber sagen, Beeper ist so schwierig zu gewinnen. Selbst wenn man das diesen... Ist so einfach. Ja, meinst du mit dem Daumen über A und B rubbeln? Dann ist es vielleicht die einzige Chance, also mit diesem Button-Mash-Trick. Aber ich muss sagen, ich spiele das oft auf meinem auf einem Gameboy, der ein bisschen teurerer ist. Und ich traue mich nicht, diese Buttons so zu spammeln. Ich gewinne gegen Beeper auch mit jeder Figur. Das will ich sehen. Ja. Nächste Retro-Börse, kommst du nächste Woche zur Doreco? Nächste Woche nein. Nee, oder was übernächste Woche? Das ist dann ja schon vergangen, wenn man den Podcast hört, aber ich habe 16. Das Ding ist, ich habe es halt nie geschafft und deswegen habe ich es nachgelesen. Und ich habe halt gelesen, dass es halt nicht geht, Little Beeper zu besiegen mit den anderen. Deswegen habe ich gesagt, ich will es sehen, weil also ich habe es nie geschafft. Ja, ich spiele meistens mit Buster Bunny. Ja, ich auch. Wechsle gar nicht. Na, also mit Buster geht's halt auf jeden Fall. Tja, Dinge, naja, die zu beweisen und, wären, so. Ja, genau. Und danach kommt man auf den Zug. Ist das in dem Level? Ja. Ja, danach kommt man in den auf einen, dann spielt man auf einem Zug. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Wobei das letzte Level echt mein Lieblingslevel ist, aber egal. Und dann, ja, da gibt's neue Gegner, ne? Da gibt's diese komischen Frösche, die einfach aus irgendwelchen Steinen, die so beschädigt sind, rausspringen. Die sind relativ fies. Und ich weiß nicht, ob da noch was ist. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich habe es nur jetzt echt eine Woche lang immer gespielt. Ja, es gibt noch die eine Stelle auf dem Lastwagen, oder es gibt auch an anderer Stelle, wo das, wo man, ich weiß nicht, wo man im Dunkeln plötzlich steht. Also da ist der Tunnel. Genau, ja, da gibt's genau, einen Tunnel. Und dann verrußt man auch. Genau. Das ist sehr witzig, diese Animation. Da sind die, genau, danach. Da sind die, die Charaktere, also sowohl man selbst als auch der Gegner, ist komplett schwarz für eine kurze Zeit. Genau, und dann sobald sich. Man dann wieder raus ist, sozusagen, wird das, wird der Staub abgewischt oder so aus. Die schütteln, sich. Genau. Die schütteln sich. Die schütteln dann sich. Dann die sind halt total verrußt im Prinzip nach dem Tunnel, ja. Aber du hörst auch, dass Tunnel kommt, der tut dazu hupen. Ja. Ja. Aber da. Ja. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Vor allem mal. Und direkt eigentlich. Ja. Ja, egal. Entschuldige? Nee, vor allem mal ein netter Einfall sozusagen, die Umwelt zu ändern, ne? Also, ne, dass man von hell ins Dunkel geht, war jetzt bei solchen Gameboy-Spielen jetzt auch nicht immer möglich, ne? Dass man von hell auf dunkel ändert. Ja, das ist ganz nett, tatsächlich. Das ist sowieso sehr, sehr also designtechnisch finde ich das sehr gut gelöst, vor allem für die Zeit, das ist ja auch ein sehr altes Spiel. Und es sieht ja schon echt gut aus, so, ne? Also, ja, das ist schon nett. Ja, und auf diesem Zug erinnert mich immer ein bisschen auch an dieses Spider-Man-Level auf dem Zug, nur dass es nicht so ein Kloppereispiel ist. Ja, und es geht aber nach demselben Grundprinzip weiter wie im ersten Level, ne? Und das auch war. Und dann kommt aber direkt nach diesem Tunnel kommt das Ende vom Zug und wenn man da runterspringt, kommt der erste Endboss, der erste richtige Endboss. Ne? Und das ist so ein, ich weiß gar nicht. Arnold. Genau, so ein Hund. Und der versucht einen zu schnappen und aus einem Basketball zu machen und einen in einen von zwei Körben, die am Rande des Bildschirms hängen, zu werfen. Er post aber zwischendurch. Er macht dann immer so Bodybuilder-Posen. So Muskel-Posing und dann kann man ihn auf den Kopf springen. Und dann, ich weiß gar nicht jetzt, wie oft. Ich denke auch 5-mal oder so, ne? Bis der besiegt ist. Weiß das jemand? Genau nicht, aber mehrmals und dann hat man ihn erledigt, ja. Er ist eigentlich auch kein schwerer Endgegner, muss man sagen. Ich fand ihn als Kind echt schwer, mittlerweile finde ich sehr einfach. Ja, weil man kann ja auch, selbst wenn er angreift, also wenn er rennt, trotzdem auf ihn draufspringen, ohne dass einem was passiert. Richtig, ja. Ne? Und man hat schon genug Platz auch auszuweichen und so. Aber ist schon ganz witzig. Die Animation ist witzig, wenn er einen so zusammenfaltet und einen in den Korb wirft. Ja, ja. Also man sollte sich einmal treffen lassen, wenn man noch mehr als ein Herzchen hat. Genau, um das mal zu sehen, ja. Ach stimmt, das mit den Herzchen haben wir auch gar nicht gesagt, ne? Also man hat ja eigentlich zwei Herzchen, mit denen man startet. Man kann aber ein großes Herz finden und dann hat man drei. Also dann ist seine Gesamtlebensenergie, kann man ein bisschen vergrößern. Und wenn man das Spiel einmal ganz durchspielt, kommt man in Hard Mode und dann hat man nur noch maximal zwei Herzchen und startet mit einem. Das heißt, man kann halt nicht mehr so oft getroffen werden. Das macht es dann ein bisschen schwieriger. Ich glaube, sonst ändert sich nichts. Ich habe jedenfalls nichts sehen können. Ich hätte vielleicht ein paar Ergänzungen noch zum Level 2 zu machen. Super. Was mir noch aufgefallen ist, das Spiel, das Level 2 beginnt ja in so einem Art labyrinthartigem Leitungssystem, ja. Also wir müssen uns da ja, sag ich mal, durch solche Rohre, sag ich mal, bewegen. Ach stimmt, da ist auch dieses. Dieses mit den zwei Rohren, wo man das Richtige finden muss und so. Richtig, ne? und das sind mehrere Rohre, ja. Und das hat mich zum Beispiel erinnert an Bugs Bunny Crazy Castle. Da gab es auch Level, wo du dich halt wirklich solche Rohre durch, wie heißt das nicht, laufen, durch fallen lassen musstest oder so, ja. Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert, irgendwie an, stimmt, ja, an die Crazy Castle-Spiele. Dann ist mir aufgefallen, dass gerade dieser Abschnitt, wo du im Zug spielst, ja, dass der Zug, der ist ja selbst animiert, der bewegt sich ja, der geht immer auf und ab, zack, zack, zack. Und im Hintergrund hast du halt dieses typische Schienengeräusch, ja, wenn er halt irgendwie über solche Schienenabschnitte fährt, ja. Und der Zug geht immer auf und ab, ja. Und das fand ich richtig, das fand ich richtig cool gemacht, muss ich sagen. Ja, das ist schön, das stimmt. Und wenn man, wenn man sich da mal weniger auf den Zug selbst konzentriert, als eher auf den Hintergrund, da sieht man halt am Horizont immer abwechselnd einen Grabstein und ein Katzengesicht. Das habe ich noch nie gesehen. Drauf geachtet. Doch, muss man machen, ganz witzig. Kommt immer ein Grabstein und ein Katzengesicht, ja. Ganz lustig. Und dann ist mir noch aufgefallen bei dem Minispiel, bei dem Race, dass der Little Beeper ist ja der einzige Kontrahent, der dir einen Vorsprung gibt. Der bleibt ja erstmal stehen, wenn das Rennen beginnt. Ja, und läuft so dann schnell, zum späteren Zeitpunkt los. Richtig, der ärgert dich ein bisschen quasi. Das fand ich zum Beispiel als Kind immer gemein, ja. Da wähnt man sich so in Sicherheit, ja, mit einem ordentlichen Vorsprung und da kommt der von hinten angerauscht, der holt sich am Ende doch noch eine. Ja. Was übrigens auch ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, in dem Spiel relativ offensichtlich die Bäume beziehungsweise auch so, ich will es mal sagen, so Stahlrammen, die mal von links und rechts kommen, die haben alle Augen oder Gesichter. Mhm. Ganz viele Sachen haben da Gesichter in dem Spiel. Mhm. Auch wo man es am wenigsten erwartet. Und ein Gesicht, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, nämlich genau in dem Level hier, wo aus den Rohren das ich nenne es mal Gas oder Wasser leckt, ja, wo das so rausspritzt. Aha. Sobald so eine Flamme. Oder eine Flamme, genau. Ja, oder Flamme. Ne? Die hat ein Gesicht. Die hat tatsächlich ein Gesicht. Echt? Die hat, ja, die guckt so ein bisschen fies, wie so ein Kürbis. Das ist total crazy, wo die überall ein Gesicht untergebracht haben. Die, und ja, also das sieht aus, als ob die lacht. Also so ein Teufelslachen. Ja, das kommt aber aus der Serie. Ja? Okay. Mhm. Aber selbst da gibt es eine Folge, glaube ich. Oder eine Flamme rumrennt, wo sie da Feuerwehr spielen oder so. Ja. Ah, okay. Also, es gibt ja selbst die Boxen haben ja so eine Zunge, wenn man drauf gesprungen ist. Ne? Genau. Ja. Aber hier die Flamme, die finde ich geil, weil die dann, die man erkennt sie als Flamme, sie lacht, ne? Also das ist echt genial. Das ist schon cool. Ja, das stimmt. Mal kommt die von links und mal von rechts. Also die dreht sich halt mit, ne? Das ist halt. Ist dann auch ziemlich cool. Und wie gesagt, diese ganzen Mechaniken jetzt nicht nur in diesem Level hier, aber auch in den anderen Levels. Zum Beispiel hat mich Level 1 tierisch an Super Mario Land erinnert, am Anfang sind doch diese Ratten, die einfach so von links nach rechts laufen. Ja. Das hat mich total an die Schildkröten bei Super Mario Land erinnert. Und später kommen dann auch noch, wie bei Super Mario Land, so Art Fische von unten nach oben gesprungen. Es sind jetzt hier keine Fische, aber immer so, wie gesagt, so ganz komische Parallelen. Also das gibt's in jedem Jump'n'Run, versteht mich nicht falsch, ne? Sonst ne, es muss ja irgendwelche Gegner geben. Aber die haben halt echt. Das hat mich irgendwie von der Spielmechanik total dran erinnert. Deswegen hat es mir auch eigentlich recht gut gefallen. Mhm. Und auch was auch wenn die Sprites natürlich viel größer und detaillierter sind. Was für ein immer noch frühes Spiel echt super sind. Ne? Also die Grafiken, ne? Unabhängig vom Level, einwandfrei, ne? Also auch so im Hintergrund jetzt in diesem Fabriklevel, wo man dann wieder draußen ist und Richtung diesem Zug ist, dann sieht man auch kurz eine Stadt im Hintergrund und Berge. Also es ist total simpel gemacht, aber man sieht Berge, Stadt, Wolken. Das ist echt cool. Sogar hier so, wie heißt es, Strommasten. Und alles auf so einer kleinen Fläche. Das ist echt cool. Cool gemacht. Ja, und die, und halt diese Zunge, ne? Auf jedem Block. Ja. Das ist echt. Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Vielleicht war einer Aerosmith-Fan oder so. Rolling Stones, Entschuldigung. Ach, Gott. Naja. Frampi, wenn ich mich jetzt nicht irre, war es doch so gewesen, dass der Arnold in der Serie der Bodyguard war von Montana Max, oder? Ja. Ja. Anfangs. Ja, der war doch immer. Dann ist er wieder verschwunden. Oh, okay. In der Serie. Mhm. Weil daran kann ich mich noch erinnern, dass der und der Montana Max, die haben irgendwie immer zusammengehangen, ja? Ja, die wollten damals in der ersten Staffel halt Arnold als typischen Feind von den Tiny Toons hinstellen. Mhm. Mit. Okay. Aber, oder so als Sidekick. Mhm. Aber haben sie irgendwie nicht geschafft. Okay. Weil danach siehst du den wirklich nie wieder. Hm, interessant. Schade. Mhm. Vielleicht hat er schlecht geschauspielert und dann haben sie. Stimmt. Also in der Serie schlecht geschauspielert. Ja, ja. Aber es ist, das ist extrem witzig, dass der halt Arnold heißt und irgendwie ein Bodybuilder ist. Ja, ist, ja. Das ist ja. Schon. Ja, das ist so witzig. Ja, das ist so, ja, cool, wird auch so ein irgendwie. Seitenhieb sein. Irgendwie, ne? Ja. Manches in der richtig, richtig in dem cool. Universum. Ja. Ja. So, soll ich dann Level 3 erklären? Ja, gerne. Also in Level 3 kommen wir in den Haunted Forest und müssen in das Haunted House. Wo Fifi LaFoom der Babs von erzählt hat. Mhm. Um das Intro mal vom Level zu nehmen. Und wir starten also im Wald. Ja. So, Feinde sind da so ein komischer Vogel, der von rechts angeschossen kommt und immer so einen Bogen nach unten fliegt. Mit einem spitzen Schnabel. Der andere, glaube ich, ein Ochse, ne? Der vor diese Bäume rennt. Ja, ja, wo dann die Stacheln von oben kommen, die Kastanien. Ja. Ich habe eher gedacht, das wäre auch ein Hund irgendwie, aber Ochse? Hm. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin gerade am Überlegen. Ich meine, es wären Ochse auch in der Serie mal vorgekommen. Und Wespen. Viele würden sagen Bienen, aber wenn man hinguckt, das ist ein Wespennest und kein Bienenstock. Das ist wichtig, ja. Wo die immer rauskommen, da haben wir halt die Wespen als Gegner. Im ersten Bildschirm. So, da sind die Bäume alles noch normal schön gezeichnet. Ja. Kommt man in den zweiten Raum, da hat man schon mal oben, ja, Wolken sind das nicht, das ist wohl als Laub gedacht. Ja. Und die Bäume haben Münder, haben Arme und gruselig. Ja, die haben auch eine Animation, die Äste sehen aus wie zwei Hände, die einen so greifen wollen. Und es kommt ein dicker Geist immer angeflogen. Ah, stimmt, ja. Halt auch die Wespen wieder und was man aus Super Mario World kennt, diese Plattformen, die sich bewegen, da an der Kette. So kann man sich das vorstellen. Sind da zwischendurch so Passagen. Ziel ist es in dem Level, Fifi zu finden, erstmal. Ich muss auch sagen, wer Fifi ist. Fifi LaFoom, das ist ein Stinktier. Ja, wer die Looney Tunes kennt, kennt ja diesen Charmeur. Pepe heißt der, gell, oder? Ja, irgendwie sowas. Und das ist halt die weibliche Kind-Version davon. Und also, wenn man wirklich zum ersten Mal spielt, dann findet man Fifi in einen Käfig. Aber man weiß nicht, wie man den Käfig aufbekommt. So, dann rennt man in dem Level wieder zurück und sucht zwei Schalter, die man betätigen muss. Damit sich der Käfig öffnet. Und dann kann erst Fifi uns helfen, um in den nächsten Abschnitt zu kommen. Indem sie zu den Bäumen mit den Gesichtern und Armen geht und dann halt ihren Duft verbreitet. Ja. Sag ich jetzt mal. Und dann, genau, dann hat sie sozusagen den Endboss-Kampf oder zumindest so ein Zwischenboss-Kampf wird so gezeigt. Also das ist auch ganz nett. Ja. Das ist ganz cool gemacht. Was auch noch interessant ist da in den Abschnitten, wo du sagtest, diese bewegenden Plattformen, die so wie an Ketten sind bei Super Mario Land, die selbst die haben hier Gesichter. Selbst, ja. Die haben so, so ein zorniges Augenbrauen nach innen Augen haben die. Also ganz, ganz lustig ist das. Also. Und was erwähnenswert ist, da ist diese Melodie. Düp, düp, dü, düp, düp, dü. Im ganzen Level, ne? Ich glaube, nur ja, im ersten Abschnitt. Jörg, wie heißt die das im Original? Das ist in der Halle des Bergkönigs, wobei das ein norwegisches Lied ist. Das heißt dann eigentlich, ich kann das eh nicht aussprechen, Eidovigubens Hall. Aber es ist halt so ein 1800 irgendwas komponiertes klassisches Orchesterstück. Das, glaube ich, jeder irgendwo her kennt. Jeder irgendwo anders her, aber jeder kennt das. Mhm. Sehr bekannt, weil das wirklich in ganz vielen Liedern wieder benutzt worden ist und in Filmen und in Werbung und was noch alles. Und in diesem Spiel. Ja, dann kommen wir weiter in dem Spiel. Also Fifi macht dann den Weg frei, dann ja, was ist denn das? Pyramide? Oder wie würde man das bezeichnen? Ja. Oder Haus mit... Ja, warte, es ist ja als genau. Haunted House betitelt vorher, ne? Ja, also es ist das verwunschene Haus quasi. Mit einer sehr lustigen Sache im Hintergrund, die mir immer wieder auffällt. Ja, da kommen Ebenen mit einem Gesicht von oben nach unten und so bewegende Ebenen, die dich zerquetschen können. Ja. Von links nach rechts oder beides zeitgleich so, dass du in der Mitte zerquetscht wirst. Genau. Ja, da muss man sich halt durchschlängeln. Und dann kommt man zum Ritter. Als Endgegner. Was noch lustig ist, ist in den Leveln, da gibt es diese Kerzen, also diese Kronleuchter, diese Kerzenhalter, so Arme an der Wand, die Kerzen halten. Mhm. Und immer zwischendurch kommt so ein Arm an der Wand, der einfach so eine Gabel hält. Ja. Das ist echt witzig, ja. Überhaupt irgendwie keinerlei Logik folgt. Und in dem Level gibt es noch zwischendrin da, so ein Wettrennen noch als verstecktes. Genau. Gibt es ja in jedem Level da, Montana Mesh und so ein Bonus-Game wieder, ja. Ja. Leider gibt es halt nur diese zwei Bonus-Games insgesamt, die sich immer wieder anders auf gegen, die Level gegen den Bücherwurm rennt man da dann. Oder gegen Sweet. So, der Ritter kommt mit und hat einen rechten Arm und im linken Arm ist das, sag ich jetzt mal, Morgenstern, den er auswerfen kann. Mhm. Und der dann immer an der Wand kleben bleibt und dadurch die Kette eine Plattform bildet, wo wir drauf laufen können. Unten ist ein kleines Loch, wo wir uns reintun könnten, weil mal geht der Kopf von links nach rechts oder von rechts nach links, mal die Füße. Je nachdem, wo wir gerade von der Kette sind, die uns Leben abziehen kann, wenn wir getroffen werden, wenn er die auswirft, müssen wir uns halt unten im Loch verstecken und sonst über den Kopf springen. Und besiegen tut man den Boss ja nur, wenn man auf den Kopf springt, wenn der rumhüpft. Genau, wenn der von seinem Oberkörper sozusagen befreit ist gerade, genau. Ja. Genau. Das sieht auch, also da ist wirklich der Kopf auch sehr merkwürdig, weil sieht irgendwie nach nichts aus. Also das ist so... Sieht nicht aus wie ein Gesicht oder so, ne? So, ausnahmsweise sieht man was nicht aus wie ein Gesicht. So, ja, so, das ist ja, aber geil. So sieht ja auch ein Ritterhelm aus. Ja. Mit so einer, mit Federn oben drauf, sag ich jetzt mal, so ein Buschel. Das macht schon fast wieder ein bisschen gruselig. Naja, ist ja auch das Haunted House, insofern passt das schon, ne? Aber wenn man den besiegt hat, sieht man, dass er ein Gesicht hat. Genau. No. Ja, ist richtig. Wenn er da in diesen Bildschirm kommt, wo man die drei Charaktere ausbilden kann. Ja, stimmt. Aussuchen kann. So. Und dann ist Babs erstmal total aufgelöst. Und ja, da beginnt Level 4, ne? Das stimmt. Wer will? Ich hab noch nicht. Ich hab vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Level 3. Die Fifi, die wehrt sich ja gegen mehrere Bäume mit ihrem Gestank. Und ist euch da mal aufgefallen, was diese Bäume für markante Nasen haben? Die sind ja so extrem markant, das sieht ja schon fast aus wie so kleine Elefantenrüssel. Müsst ihr mal gucken. Ja, sehr Gestank, stark herausgearbeitet. Ja. Und der Gestank, der geht ja wirklich so direkt in diese Nase rein, ja, und die versinken im Boden. Also das fand ich auch irgendwie, auch schon damals, irgendwie schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ja, die werden im Prinzip flüssig so ungefähr vor Gestank. Ja. Ist ja, auch die so versinken, in Cartoons. Die versinken wortwörtlich im Boden. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, René kann das letzte Level jetzt beschreiben. Ja. Ja. Genau, dann das ist ganz spannend, weil hier ändert sich so ein bisschen die Spielmechanik kurzzeitig, weil wir jetzt nicht mehr zu Fuß unterwegs sind, sondern mit, ja, was ist das, ein Raketenmotorrad, ein Raketenfahrrad? Ein Raketenmotorrad. Ich habe es echt nachgelesen, aber ich habe es jetzt hier nicht mehr stehen. Ich hab's leider, also es ist auf jeden Fall ein raketenbetriebenes Zweirad, so kann man auf jeden Fall sagen. Von dem Kojoten gebaut. Von dem Kojoten gebaut. Und schön am Anfang hat man, am Anfang des Levels hat man auch wieder eine kleine Animationssequenz, wo der Kojote für Buster das Zweirad sozusagen von hinten anzündet und kriegt dann natürlich die Rauchwolke ab und steht dann auch da komplett in, nicht komplett in Schwarz, aber ne, steht halt auch verrußt dann erstmal da. Und dann erst geht das Level los, was eben ganz spannend ist. Und dann, und hier kommt eben was, eine neue Mechanik. Erstmal sind wir halt mit diesem Zweirad unterwegs, ne? Dass wir können springen mit dem Zweirad und das Level ist ist es ein selbstscrollendes oder ergibt sich das automatisch, weil wir nach rechts drücken? Es ist ein Autoscroller, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Und das zweite Problem ist, also nicht nur das Autoscrollen, was das Ganze ja immer schon ein bisschen schwierig macht, nein, Elvira, beziehungsweise Elmira, je nachdem, in welcher Sprache wir gerade sind, Elmira. Genau, so, verfolgt uns die ganze Zeit. Also läuft dem Motorrad hinterher. Ja. Kurze Ergänzung, oder die läuft eigentlich nicht dem Motorrad hinterher, sondern die läuft dem Buster hinterher. Ja, natürlich. Das weiß man, wenn man die Serie gesehen hat. Weil die will alle Tiere haben. Und zwar die will jeden knuddeln und wuddeln und tuddeln. Ja. Genau. Genau. Genau. Die läuft den ganzen Weg hinterher. Das Level kann man wie so eine Art, es ist, ich würde es schon rausnehmen aus den anderen normalen Levels, weil das im eigentlich springen wir nur, sammeln ein paar Diamanten ein, aber mehr passiert halt oder kann halt nicht passieren, weil es halt eben ein Autoscroller ist. Wir versuchen halt über ein paar Klippen noch zu springen und versuchen halt ans Ende des Levels zu kommen. Das Level an sich ist auch nicht sehr lang, also das ist ja auch so ein bisschen anders aufgebaut, ne? Diese Welt, weil du hast auch zum Beispiel, das ist die einzige Welt, wo du niemanden finden musst, der dir hilft. Genau. Ne? Weil Kojote hilft dir ja in dem Sinne mit dem Motorrad. Ja gut, aber du musst ihn nicht irgendwie suchen und befreien oder irgendwas. Genau, ja. Ne? Richtig, ja. Richtig. Und du hast dann tatsächlich auch einen Zwischenboss, den du ja sonst auch nie hast. Aber genau. Und was hier auch auffällt, ist wahrscheinlich dadurch, dass das Autoscroller ist, der Hintergrund ist sehr reduziert. Also es gibt nur ein paar Wolken und unten ein bisschen Gras und hier und da eben mal im Grunde und unten gibt's halt den Boden, sag ich mal, und ab und zu fliegt ein Vogel vorbei, aber es gibt hier im Hintergrund keine Steinwand und nichts, also Das mit dem Vogel habe ich nie verstanden, weil der ist ja irgendwie schon im Vordergrund platziert, aber der macht ja nichts, ne? Man kann den nicht berühren, der kann einen nicht treffen, der fliegt irgendwie mit. Ach, wie hieß der denn? Das ist so ein Bussard, ne? Aber. Ja, ich guck gerade, ob ich den Namen irgendwo finde. Die Namen von den Charakteren, das können wir vielleicht vorwegnehmen, tauchen übrigens, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, noch vor den Credits auf. Also man kriegt wie im Film sozusagen den Abspann von den Charakteren, die hier in dem Spiel dabei sind, zu sehen. Was natürlich auch schon wieder lustig ist, ne? Weil es hier eben um Film geht. Ne? Und dann steht da eben Starring und dann... Und dann kommen halt die Gab's die das nicht auch bei Kirby's Dream Land? Stimmt. Kann gut sein. Könnte sein, ja. Ja. Es gibt so ein paar Charaktere auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob alle vorgestellt haben. Also King Dedede und so ist auf jeden Fall im Abspann und so bei Kirby 1. Ja. Nee, also den Namen von dem Vogel weiß ich jetzt auch nicht, aber... Kann ich auch nicht sagen. Ist ja nicht so schlimm. Ja, und nun, wenn wir es bis ans Ende des Levels geschafft haben, ist auch hier ja im Grunde cartoonmäßiges Ende, denn wir springen über eine große Klippe und Elvira oder Elmira kann natürlich über so eine Riesenklippe nicht drüber springen, bleibt kurz in der Luft stehen, fällt dann runter. Nee, das ist eine Brücke. Hä? Stimmt, die bricht zusammen, ja. Ja, bricht zusammen. Oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, das wäre nur eine... Sicher? Nee, das ist eine Brücke, ja. Eine Brücke. Und das Geile beim Runterfallen von Elvira ist ja, dass ihre Haare oben bleiben. Und dann ganz langsam auf einmal wieder runterfallen. Wie so eine Perücke, ja. Ja, dann versteht man auch diesen Zusammenhang so ein bisschen, glaube ich, das ist auch deswegen, also auch in der Serie, weil das ist ja quasi so diese Elmer Fudd-Version, der ja immer mit Glatze auf die Jagd geht. Und sie geht ja quasi auch auf die Jagd, nur sie will halt immer alle knuddeln und nicht alle erschießen. Ja, ja. Und dann erkennt man aber so ein bisschen auch optisch diesen Zusammenhang, weil das ist, finde ich, mit den Haaren, mit diesem Mädchenhaft ein bisschen schwieriger als bei anderen Charakteren. Ja. Das, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ihr habt recht, da ist eine Stein- oder Holzbrücke, die zusammenfällt, und dann, ach, das ist aber auch cool, das hat, sobald sie ihre Haare verliert, ne, wenn man genau in dem Moment, wo die so ein Stück fällt und man auf Stopp drückt oder auf Pause drückt, so, dann sieht sie von der Seite aus wie der eine von den Peanuts. Der Charlie... Wie heißt der denn? Der mit dem gelben Shirt. Charlie Brown. Ja, Charlie Brown, genau. So sieht die, dann sieht die genauso aus. Ohne Scheiß jetzt. Gerade wenn die ihre Perücke verliert. Und in dem Moment, wo sie in der Luft stehen bleibt, ändert sich, glaube ich, kurz ihr Gesichtsausdruck, oder? Nee, tut er nicht. Das habe ich falsch gelesen. Und auch schön, wie die Perücke dann, in dem Fall muss es ja eine Perücke sein oder die Haare, dann so nach ihr nachsegelt. Also ne, nicht, dass das einfach dann so runterfällt, so eine Feder, ne? Sondern so schön links, rechts, links, rechts. Ja. Also, dass sie. Ja, wie so eine Feder immer animiert. Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Das ist richtig cool gemacht. Also, da sieht man auch wieder, Animationen sind hier echt cool. Auch wenn sich hier Buster zum Beispiel bewegt, ne? Die Ohren haben mindestens 3 oder 4 Animationsphasen. Ne? Allein beim Sprung oder wenn er sich bewegt, die Ohren, der Kopf, die Füße, da bewegt sich irgendwie ganz, ganz viel. Selbst und wenn er springt, geht auch der Mund auf. Während er beim normalen Laufen zu ist, also da ist eine Menge los hier animationstechnisch, muss man echt sagen. Und was mir da gerade noch einfällt bei Animation und Bewegung, wir haben ja gesagt, überall kommen diese Röhren vor, ne, wo man dann halt in den Untergrund kommt oder nach oben. Bei denen ist es auch spannend, in einigen Röhren, ich weiß gar nicht, ob in allen, ich habe es nicht in allen ausprobiert, aber in der Fabrik, wo die so lang sind, da kann man tatsächlich, ja, während man in die eine Richtung unterwegs ist, wieder in die andere Richtung zurück. Was man ja, ja bei so Röhren selten kann. Ne? Also bei Mario zum Beispiel, da, ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, nicht dann hochdrücken und dann kommt man wieder zurück direkt, während man noch in der Röhre ist. Also das allerdings, aber das ist nur in dem Level. Das ist nur in der Fabrik möglich, okay. Man muss ja auch sagen, die Röhren sind ja, also diese dünnen Röhren, wo man auch diesen Knubbel noch sieht, wo man gerade ist, die sind ja auch sehr lang. Ja, genau. Und dass man da merkt, oh, man ist doch in der falschen Röhre und dann umdrehen kann, ist ja gar nicht so. Ja, aber ist halt auch selten, dass man in sowas dann nochmal rumdrehen kann. Ne? Das ist halt. Ja, man versucht es auch erst sehr spät, ne, ob das überhaupt geht. Ja, man denkt gar nicht dran, dass das überhaupt jetzt möglich sein könnte, genau. Und bis man dann irgendwann, vielleicht versehentlich, bin ich ja auch mal dann drauf gekommen und dann, okay, ne, dann ging das halt so weiter. Ja. Oh, ich habe vorhin Quatsch erzählt, sehe ich gerade. Fällt mir gerade auf. Ich habe vorhin gesagt, es gäbe keinen helfenden Charakter in dem letzten Level. Ja. Das stimmt aber nicht. Es gibt doch einen. Ja, gibt es? Ach, die Shirley oder wie sie heißt. Shirley, genau. Okay. Ja, da kommst du ja gleich hin. Ja, aber ich habe das vorhin gesagt, dass es das nicht gibt. Das fiel mir gerade auf. Das war Quatsch. Ja, und dann haben wir natürlich noch, berichtigt. Nachdem wir Elvira runtergeschmissen haben, da geht's noch mal so ein Stück weiter in einem Level und dann... Ja, kommst du ins Anwesen. Und dann treffen wir schon auf den nächsten Endboss, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, aber es sieht aus wie ein böser Wolf. Wolverine. Ja, Wolverine. Ja. Tatsächlich. Ja, nein, wirklich? Doch, ja, steht hier. Ich hab's nachgeschlagen. Krass, ja. Okay. Ja, der ist tatsächlich einer der leichtesten Bosse, weil man gar nicht gegen ihn selbst im Grunde spielt, sondern man versucht Wandteilen auszuweichen, die er, also er steht auf der einen Seite der Wand, man selbst ist auf der anderen Seite der Wand und er schleudert sozusagen mit seiner Faust die Wandteile uns entgegen und wir müssen eben immer versuchen, genau in dem Moment über das Wandteil zu springen, wenn es uns erreicht, sodass wir dann eben ich glaube 10 oder 10, 11 Wandstücke sind und wenn die alle an uns vorbei sind, dann fällt lustigerweise die Decke runter oder er schaut erst nach oben. Genau, und dann fällt eben ein Stück runter und lustigerweise, wenn das runterfällt, ne, ist da sogar so eine Röhre mit dabei. Also so ein Stück von einer Röhre, wo auch so ein Pfeil sogar dran ist. Also ist schon crazy, ne, dass man das dann da noch zusätzlich noch drin hat. Aber klar, ist wieder Verwendung von Sprites, klar, aber das ist nicht schlecht, also. Und dann, ja, ist er halt platt und dann geht's eben schon ins nächste, in den nächsten Abschnitt. Ne? Ja. Hier darf wieder jemand anders übernehmen. Also diese Röhre auf der herunterfallenden Steindecke, sag ich mal, ja, die hat ja doch eine Bedeutung, weil über die Röhre begegnen wir Shirley. Okay. Das heißt, Shirley muss irgendwo in dieser Decke leben, zu dem Zeitpunkt, ja. Ist merkwürdig, sich das vorzustellen, aber Shirley ist auch ein sehr merkwürdiger Charakter, auch in der Serie, weil sie halt wirklich starke Psychokräfte besitzt und auch sowas wie Telekinese ganz prima ausüben kann. Kann fliegen. Kann unter anderem fliegen, also Levitation hat sie drauf, ja, also ein sehr übernatürlicher Charakter und das kommt uns halt jetzt an der Stelle zu Hilfe, weil sie uns das Anwesen von Montana Max, der ja, sag ich mal, jetzt im Spiel wie auch in der Serie der Oberbösewicht darstellt, uns mit ihren Kräften, also sprich mit ihren Blitzen, die aus ihren Händen geschossen kommen, die Haupteingangstür zu Montanas Anwesen zerstört oder aufbricht. Ja. Wir müssen auch dabei erzählen, dass Shirley und Montana Max sich den Tod gegenseitig wünschen. Ja, wem wünscht Montana Max nicht den Tod? Nein. ja, aber das wird in der Serie extrem hervorgehoben. Ja. Das ist in mehreren Folgen, wo Shirley halt gegen Montana Max agiert. Das ist richtig. Oder und andersrum. Wo die anderen dann nur so im Prinzip außen rumstehen. Ja. Also das sind nicht gerade die besten Freunde, die beiden, ne? Nee. Ich frage mich immer noch, von den Looney Tunes wüsste ich jetzt nicht, wovon sie der Abklatsch ist. Das muss auch nicht in allen Fällen tatsächlich sein, weil der Pitbull Arnold, von dem gibt es auch keinen Pendant in der Looney Tunes Welt. Habe ich gelesen. Oh, muss ja nicht. Also, muss ja nicht. Also es sind nicht alle Looney Tunes Charaktere gespiegelt auf die Tiny Toons Welt. Das ist, Sonst wäre es auch ein bisschen langweilig, glaube ich, wenn es gar keine neuen Charaktere gäbe. Ne? Wenn es nur Mini-Versionen gäbe. Also im Prinzip befinden wir uns jetzt hier in dem Teil des Levels ja schon auf der Zielgeraden, weil jetzt kommt eigentlich nur noch die Konfrontation mit Montana Max. Eigentlich gibt es zwei Konfrontationen, also wir müssen den... Ich kann nicht sagen, dass wir den zweimal besiegen muss, sondern die erste Konfrontation, das ist halt die, dass er sich in einen riesen Monster-Truck setzt und wir uns in dem Levelabschnitt von links nach rechts bewegen müssen, kontinuierlich, und der Monster-Truck immer von rechts nach links fährt und von links nach rechts fährt. Ja, die einzige Möglichkeit, nicht überfahren zu werden, das sind halt im Boden eingelassene Aussparungen, also Löcher, in die wir uns verstecken können, aber in der geduckten Haltung. Wenn wir da stehen bleiben, dann erwischt er uns irgendwie am Kopf und dann, ja, das wollen wir verhindern, ne? Das ist so ein bisschen zermürbend, das Level, weil wir uns wirklich, das ist wie Millimeterarbeit, wir tasten uns bis zum nächsten Loch vor, bleiben dann in der Ducke, warten, bis er über uns drüber gefahren ist und dann geht's direkt ins nächste Loch, ja? Und da gibt's schon einige zu absolvieren und das zieht sich an der Stelle. Es ist nicht schwer, ihm in dieser Form zu entgehen. Aber es, schwerer wird es erfordert Konzentration. Ja, es erfordert Konzentration, ja. Ausdauer und man wird gern schneller durch diesen Abschnitt kommen, aber wenn man vernünftig ist, dann macht man es auf die sichere Art und Weise. Und ja, es wirkt so ein bisschen schleppend dadurch, dass es nur diese eine Aktion ist, die man machen muss. Ne? Richtig, also. Es wirkt schleppend. Aber es ist halt sehr spannend, auch durch die Hintergrundmusik. Also die ist ja hochspannend. Mhm. Also richtig heftig. Die gleicht so ein bisschen diesen langatmigen Streckenabschnitt schon ein bisschen aus für mich. Ja, ja, und ziemlich spannend wird es dann im zweiten Abschnitt. Das ist dann auch so der wahre Montana Max. Auf was sitzt der da? Ich habe, das ist irgendwie so ein Stuhl, der an der Feder, ja? Ja, hast du. Richtig, also der bekämpft uns von seinem Stuhl aus. Indem er, sag ich mal, auch das Level nutzt, um von einer Seite zur anderen Seite zu springen, dann am Boden haften bleibt und dann nach links und rechts wackelt. Und durch diese Animation versucht er uns in irgendeiner Weise zu treffen, ob er uns jetzt in die Ecke drängt beispielsweise und uns das Leben schwer macht. Also er macht zwei kleine Sprünge und dann macht er den großen Sprung. Einen großen Sprung, ja. Also es ist auch viel und mit... Das Ja, und wenn der große Sprung, dann tut er dann rumwackeln. In dem Moment müssen wir ihm auf den Kopf springen. Genau, da ist er angreifbar im Endeffekt. Mhm. Ja. Wobei wir sollten vielleicht hier noch den Dialog erwähnen, der bevor sozusagen die Story erzählen, bevor der Endkampf sozusagen losgeht. Denn da gibt es je nach Punktezahl gibt es zwei unterschiedliche Dialoge an der Stelle. Doch, habe ich auch noch gar nicht gemerkt. Mit den Diamanten meinst du? Aber wir haben das auch am Level Anfang nicht gesagt, dass er das Theater übernehmen, kaufen will und schießen will und wir deswegen gegen ihn kämpfen. Genau. Aber stimmt, das mit den Diamanten ist mir auch aufgefallen. Genau, da ist das nämlich schon. Hat man über 500, dann bietet er einem das zum Kauf an und sagt aber dann, du musst mich aber trotzdem dann besiegen. Also man kann es ihm dann abkaufen, aber dann muss man ihn trotzdem noch besiegen. Und wenn man keine 500 hat, dann fällt halt, glaube ich, dieser Dialog einfach weg. dass man es kaufen kann. Also, ne, diese Option des Kaufens ist dann eben nicht vorhanden. Aber es ist halt nett zu wissen, ne, dass es da sozusagen noch ein alternatives Fastende gibt. Oder Vorende. Ne? Ja. Kurz erwähnt. Und was wir auch noch erwähnen müssen ist, wenn wir Godo, nee, Dodo. Oder wie heißt er jetzt? Dodo, denn, ja. Gogo Dodo. Dodo, ja. Dodo im Original. Einsammelt, dann sind wir unsterblich. Ja, unverwundbar, ja. Mhm. Für eine kurze Zeit. Hä? Ich kenne nur diese I, wie heißt das, Eiffel-Symbole, diese I-Münze. Diese Münzen, ne? Ist Gogo Dodo. Oder was ist das schon so? Ja, es gibt so eine unverwundbare Münze. Wo kann man denn Dodo einsammeln? Jetzt mal ehrlich, ich kenne Dodo nur im, also als... Oder wo kommt Dodo im Spiel vor? Dodo kommt im zweiten Spiel, nee, also im Tiny ersten Toons, Spiel. Tiny Toons 2 weil vor als Bonus-Level-Typ. Im ersten Spiel? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Muss ich sagen. Weil er aufgeführt wird in den Credits. Ja, er ist auch am Ende zu sehen im Endscreen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo er im Spiel selber vorkommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kommt er vor, also kann schon gut sein, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo das ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass I, was der Jörg mit dem I meint, also das sieht halt aus wie so ein, ja, wie so ein Block mit einem I drauf, ne? Ja, genau. Ja. Und wenn man den kriegt, dann man unverwundbar, genau. Aber wirklich sehr kurz. Sehr, sehr kurz, ja. Ist das nur. Also der Gogo-Dodo kommt auf jeden Fall auch auf dem Game-Over-Screen vor. Ja, genau. Das ist das, was ich auch weiß. Sonst wüsste ich aber gerade nicht. Da kommt er vor. Ich finde auch gerade nichts, so wenn ich so wenn ich ein bisschen gucke. Ich renne da immer so durch, das ist das Problem. Ja. Und was übrigens noch bei dem Endkampf mit Montana Max interessant ist, wenn sobald diese was Sitzfeder oder was auch immer der da hat, so wenn die in der Luft ist, dann sieht man so kleine Düsen, sage ich mal, die wahrscheinlich sozusagen den Antrieb anzeigen sollen. Dass da, ne? Da kommen so kleine Düsen aus dem Fuß von dieser Feder. Und wenn er auf dem Boden ist, sind die nicht da. Also da, ich denke, das soll so eine Art Kampfroboter sein. Ja. Ist ja immer so das Rich Kid, was sich alles leisten kann und alles hat und alles gegen Leute einsetzt. Ja, aber ich vermute, das soll so eine Art Kurzantrieb sein, ne? Weil, ja, genau, weil Spikes machen ja keinen Sinn, insofern. So ein Düsenantrieb, nee, ja. Wie so ein Jetpack quasi sozusagen. Ist auch geil, dass Montana Max, sie hat ja so ein bisschen was Hitlereskes, also ich weiß ja nicht. Da habe ich noch nie, also bin ich noch nie drauf gekommen. Ich weiß, ja. Ne, so von der Seite, also der Bösewicht mit der Scheitelfrisur. Naja, gut. Ist aber jetzt hier vielleicht nicht im Kinderprogramm richtig platziert, aber. Ich finde am besten immer noch seine Türklingel. Seine Türklingel? Da passiert in der was. Serie. Im Kinderprogramm? Also meinst du, das hören hier überwiegend Kinder? René? Nein, ich meine ja. Nein, in der Serie. Entschuldigung, ja. Da, wenn sie bei ihm klingeln. Ja, erzähl. Dann Reichtum. Ach so. Reichtum. Das ist gut. Sehr gut. Ja. Ja, und dann kommt. Dann kommt ja noch. Wenn wir ihn besiegt haben, dann kommt ja nochmal Babs, ne? So. Zum Ausklang. Und dann, also wir, vielleicht können wir das kurz beschreiben. Also wir sehen Babs und wir sehen Babs, Hampton und die Ente, ich weiß wieder nicht, wie sie heißt. Plucky, genau. Plucky, ja. Die sehen wir in so einem anderen Fenster. Also es soll aber so sein, als ob die da sozusagen bei ihr stehen. Ne? Und dann erzählt eben Babs, okay, alles gut, jetzt ist Zeit, jetzt werde ich der große Star und so und vielleicht sogar der jetzt werde ich bekannt in der ganzen Galaxie vielleicht sogar, ne? Und die gucken nur so gelangweilt, genervt. Also allein für diese Gesichtsausdrücke muss man sich dieses Spiel angucken. Also das ist so geil. Das ist echt gut am Ende. Erst hören die so zu. Erst sind die Gesichter einigermaßen normal, glaube ich. So ganz kurz. Ja. Und dann, sobald die anfängt, im Grunde zu labern. Ne? So jetzt startet meine Karriere. Ich bin die geilste Sau in der Galaxie. Ne? Und dann so. Und dann wird. Ach, das sieht einfach nur super aus. Diese gelangweilten Gesichter. Also. Das muss man sich echt angucken. Ja. Schon witzig, ja. Aber das ist Bugs Bunny, ja? Ja. Ja. Ja. Und dann. Wir kennen ja alle die Serie. Ja. Ja. Und dann kommen eben die vorhin erwähnten. Credits im Grunde, aber erstmal die Credits des Spiels, also ne, wer welche Charaktere nahmen an dem Spiel teil, also jetzt nicht die Entwickler oder sowas, sondern eben jetzt kommen nochmal die ganzen Tiny Toons Charaktere mit ihrem Namen, was ich eigentlich ganz nett finde, ne? Kann man sich eigentlich auch nochmal angucken, ist definitiv kommen da, wer nicht mehr wusste, wie sie vielleicht heißen oder so, ne? Der kann sich das nochmal angucken. Und ich finde es auch schön, wenn der Endscreen immer so ein bisschen ausgearbeitet ist, also das Ende so ein bisschen. Genau. Wenn man nicht nur so einen Schriftzug hat, The End und fertig. Ja. Gerade als Kind hat mich das auch also noch mehr mitgenommen als jetzt, sage ich mal, positiv und auch negativ, ne? Wenn man einfach noch so ein kurzes Video hat oder so. Auf jeden Fall. Das macht schon nochmal viel aus irgendwie. Mhm. Und das ist ja bei dem Spiel auch gut umgesetzt. Ja. Ne? Also da kommt ja schon noch. Wir müssen ja auch erwähnen, dass Tiny Toon eine Miterfindung von Steven Spielberg ist, ne? Das stimmt. Mhm. Ja. Da. Und Steven Spielberg ist ja bekannt für großartige Filme und Figuren. Ja. Da macht das natürlich auch Sinn, so einen Abspann-Screen nochmal zu haben. So einen Movie-Abspann. Nein, ich meine, dass dadurch das abgerundet ist. Mhm. Immer. Ja. Da, zum Beispiel, nicht umsonst hat ja Steven Spielberg, sagen wir mal, E.T. zum 25. Jubiläum nochmal neu aufgelegt und zum Beispiel den Polizisten die Gewehre aus der Hand genommen und den Funkgeräte rein editiert. Ah, okay. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Ja. Schau nicht. Ah, macht natürlich Sinn, ja. Um den, ihn haben immer die Gewehre gestört. Ja, klar. Er wusste damals keine Lösung und so und ja. Und deswegen hat er jetzt, wo er den neu editiert hat, da das halt so verändert. Mhm. Macht im Filmablauf. Kriegt das eigentlich gar keiner mit. Nee, klar, aber es ist natürlich aber schön eigentlich. Es soll ja ein Kinderfilm sein, ne? Oder Familienfilm. Ja, nee, ist ja nicht schlecht. Ja, und dann kommen wir eigentlich noch zu den tatsächlichen Endcredits des Spiels, wo dann auch nochmal die Programmierer und Designer aufgezählt werden. Und da laufen nicht nur die Namen durch, sondern da hat man sich so einen schönen Animationseffekt nochmal ausgedacht, wo zum Beispiel, also da steht immer zum Beispiel Programmer und dann, ne, THG Hara und das Programmer wird halt so lang gezogen, einmal über den halben Screen, also das ist einfach nochmal ein netter Effekt, ne, dass das eigentlich einfach nur so durchläuft, sondern da selbst da passiert noch was, ne. Also wo eigentlich keiner mehr guckt und das sind doch eigentlich die besten Spiele, ne? Wo einfach nochmal was passiert, ne? Bis zum Schluss im Grunde durchgehalten, ja. Ne? Das ist doch wirklich toll, ne? Kann man doch nicht, ne? Und dann ganz am Ende ist tatsächlich das Ende ist wirklich The End tatsächlich. Kommt tatsächlich nochmal The End und dann ist das Spiel auch vorbei. Ja, genauso wie... Ja, dann... also es startet neu im Hard-Mode. Okay, ja. Gut, das stimmt, hatten wir vorhin schon mal einmal kurz... Aber es ist wirklich dasselbe Spiel, dann nur mit weniger Energie. Ja. Also es ist nicht wirklich ein anderes Spiel oder so. Nicht wie bei Mario, dass auf einmal mehr Gegner da sind oder sowas. Jedenfalls konnte ich das nicht entdecken. Das stimmt. Ja, Schönes Spiel, vor allem wenn man jetzt die Sachen, die man beim Spielen vielleicht gar nicht so mitkriegt, nochmal durchgegangen ist. Jetzt ist mir das Spiel auch nach der Besprechung jetzt nochmal ein bisschen sympathischer geworden, ehrlich gesagt. Weil. Das ist ja auch ein Must-Have-Titel auf dem Gameboy. Ja. Ja. Kann man auf jeden Fall eine Sammlung haben, auf jeden Fall. Ja. Sollte man. Was? Es ist ein grundsolides Jump'n'Run. Ja. Ja, definitiv. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass das Spiel 9 Tage nach dem Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen rausgekommen ist. Nach der Looney Tunes. Tiny Tunes. Auf Pro 7, okay. Meine ich jetzt. Nicht das auf Premiere, was kaum einer sehen konnte, sondern ich meine jetzt im freien TV 9 Tage später ist das Spiel released worden. Also, okay. Also sehr zeitgleich an den Start gegangen. Ja. Macht ja auch Sinn, ne? Also. Ja. Aber ich weiß nicht, haben sie damals 1 oder 2 Folgen gezeigt, ne? Also hatten sie vielleicht 4 Folgen von der Serie gezeigt und dann das Spiel released. Ja, ich glaube, das ist schon sinnvoll. Es sind ja Synergieeffekte, ne? Also das ist wie zum Beispiel bei fast allen Manga-Serien. Es gibt nur Animes, um die Mangas zu promoten, ne? In der Regel. Ne? Also bei ganz großen Serien ist es auch anders, ne? Aber dann kommt irgendwann mal wieder kommt so eine 6-teilige Serie oder so und dann werden die Mangas nochmal neu aufgelegt, ne? Also einfach um das Material zu promoten, ne? Das ist ja damals auch bei Masters of the Universe was ja gleich gewesen. Also die Zeichentrickserie hat eben die Actionfiguren Abverkäufe in die Höhe schnellen lassen. Ja, ne? Ja, klar. Ja, wenn eins hypt, dann kann man das andere gut mitziehen. Ja, ne? Also, genau, ja. Und Tiny Toons war ja damals schon ist ja schon relativ bekannt gewesen in der Zeit. Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, da gab es ja dann irgendwie, da ist ja ein riesiger Merchandising-Zug auf uns losgelassen worden mit Tiny Toon, ja. Ich habe in der Schule, ein Radiergummi von Tiny Toon gehabt und einen Bleistiftspitzer, kann ich mich erinnern, ja. Und dann hat McDonald's hat noch Figuren rausgebracht und dann gab es sowas ähnliches wie von Ferrero, die Überraschungseier von einem Dritthersteller. Der hat dann so Minifiguren gebracht, also da gab es ja doch eine ganze Menge von Tiny Toons. Es gab ja auch Comics und so Sammelfigürchen und Aufkleber, also ein Panini-Album, Sticker-Album, also da gab es ja doch einiges von Tiny Toon. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, das stimmt. Also, was ich noch sage, eins habe ich noch vergessen, und zwar, was mich total überrascht hat oder wo ich beeindruckt war, dieser Sprite von Montana Max auf dem, oder wahrscheinlich sind es 2 oder mehrere, auf dem Wagen. Monster Truck? Auf dem Monster Truck, verdammte Hacke, ja. Das ist ja riesig, ne? Das wird wahrscheinlich mehrere Sprites sein oder so. Das ist fast die Hälfte des Bildschirms. Genau. Ja, guck mal, ein Sprite ist maximal 8x16 Pixel. Ich würde mal sagen, selbst Buster, also selbst die Figuren, die wir steuern, sind mindestens 1 oder 2 Sprites zeitgleich. Ja. Man sieht das natürlich als einen, und mit diesem Monster Truck, das müsste schon einiges sein. 16 oder so. dürfte schon einiges sein. Also das sind einiges. Und dafür das sieht einfach nur total krass aus, wie sich dieser Monster Truck da hin und her bewegt. Also ist man gar nicht so gewohnt, so riesige Sprites oder ich nenne es jetzt mal Sprite, obwohl es ja mehrere sind, aber ne, oder so eine riesige Figur einfach auf dem Bildschirm zu sehen, ne? Das ist schon. Ich wüsste jetzt nur aus Shootern teilweise. So Endbosse sind manchmal auch so riesengroß gewesen. Ja, R-Type zum Beispiel, ja. Ja, aber sonst fällt mir gerade auch nichts ein. Auf die Schnelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Parodius. Ist ja auch ein Shooter. Probotector, diese Panzer beispielsweise. Die sind ziemlich groß. Stimmt, Schiffe. Hatten wir im Podcast, glaube ich, auch gesagt, dass da so ein riesiger Sprite ist. Ja, stimmt. Panzer, ja. Das fand aber ich auch hier noch sehr erwähnenswert. Ja. Aber ist schon eher untypisch auf jeden Fall. Ja. Stimmt, ja. In dem Level 4 haben wir auch noch 2 interessante Dialoge. die mir aufgefallen sind. Mhm. Der Calamity Coyote, ja, der, der fragt ja am Anfang, wer sich auf das Raketenmotorrad setzen will. Oh, stimmt. Und da sagt der Plucky, nee, das sei ihm zu unsicher, die Konstruktion. Ja. Und der Hampton sagt, er hat Angst, wenn er runterfällt, dass er sich schmutzig macht, stimmt. als Schwein. Ja, Schwein. Ja, das ist das einzige Level, in dem man nicht auswählen kann, mit wem man spielt. Ja. Richtig, ja. Also das ist mir aufgefallen und dann ist mir aufgefallen, wenn man dem bösen Wolf, Wolf da entgegensteht, ja, der sagt ja da explizit, dass er der Bodyguard von Montana Mac sei in dem Text. Ja. Ja. Also zu dem Zeitpunkt ist dann dieser Pitbull Arnold entweder nicht mehr der Bodyguard oder noch nicht der Bodyguard von Montana. Oder? Also ich sag jetzt mal so, wenn ich jetzt so in Realleben gucke, man kann auch mehr als einen Bodyguard haben. Richtig, ja. Kann man auch, ja. Wenn ich jetzt an die Gamescom denke, ja, wie irgendwelche Leute, die ein bisschen bekannter sind, da durchgeführt werden, dann werden die immer meist von 4 Bodyguards eingekreist und durch die Gegend geführt, ne? Damit die nicht so oft gestoppt werden. So. Ja. Also, sage ich jetzt mal einfach so. Sehr, sehr cool. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also, wirklich tolles Spiel. Auf jeden Fall mal spielenswert. Hat natürlich auch noch Nachfolger gehabt, die wir heute nicht mehr durchgehen. Ne? Also Tiny Toon Adventures 2, Montana's Movie Madness. Ja, und Wacky das beknackteste Wacky Sports. Ne? Genau. Also, da ist noch, da gab es noch so einiges. Auf dem Game Boy Color gab es, glaube ich, auch noch Nachfolger, soweit ich mich erinnere. Dieses haben wir gerade noch drüber gesprochen. Genau, Boblett oder sowas hieß das, glaube ich, oder? Nee. Ach so, und Ludentunes-Teile gibt es ja auch noch? Ja, genau. Die und dann gab es noch so Piraten-Hacks von Tiny Toons. Okay. So, es gab zum Beispiel dieses Tiny Toons, was wir gerade besprochen haben, gibt es als Piratenversion für ein NES. Ja. Ne? Also so ein wieder aufprogrammiertes chinesisches Klon Tiny Toons. Ja? Ja. Mit ein paar Farben dann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja. Vielleicht nochmal ein Hinweis, damit das ganz klar ist, ja. Also in dem Spiel selbst muss man nicht ausnahmslos mit Buster Bunny spielen, sondern man kann Plucky Duck und Hampton auch zu jeder Zeit auswählen, wenn man die Select-Taste drückt. Oder nee, Start ist es meines Erachtens. Start, Pause und dann kann man auswählen. Genau, und dann kann man die Charaktere auswählen. Genau. Und man greift anders an, ja, ne? Tiny Toon Adventure 6. So das heißt NES-Teil, das auf dem NES. Alles klar. Mhm. Das ist aus dem Jahre 1997. Okay. Oh, sehr spät. Mhm. Alles klar. Ja, das mit den Angriffen fand ich als Kind habe ich sehr gern mit dem Schwein Hampton. Ja. Ist das richtig? Ja. Hampton gespielt, weil der diese Wassermelone, der rollt die. Es ist also sehr einfach, die Gegner zu treffen. Wie eine Bowlingkugel eigentlich. Genau, und die Karotten werden so geworfen, so in so einem Bogen. Und die Ananas, die knallt man so vor sich auf den Boden, die fliegt dann so zickzackmäßig, so ganz gerade Linien ab. Ja. Das finde ich tatsächlich auch am schwersten, damit Leute zu treffen. Mhm. Ja. Ne? Das ist richtig, ja. Deswegen habe ich als Kind eigentlich mal mit dem Schwein. Ganz ehrlich, ich brauche ein ganzes Spiel, nicht einen Schuss. Ich nutze den auch nicht mehr, gar nicht mehr. Ja, du kannst das Spiel auch ohne Schuss durchspielen. Ja, man kriegt ja auch mehr Punkte, wenn man keine Schüsse verbraucht, weil man kriegt ja Punkte für am Ende des Levels für die Items, die man noch übrig hat. Ja, genau, man kann im Grunde auf eigentlich jeden Gegner draufspringen, ne? Also bis auf wie ist das mit diesen bis auf den Kugelfischkaktus. Was ist mit dem Hummer? Ja. Und es ist sehr schwer in diesem Waldlevel auf diese Vögel zu springen, die diesen Bogen nach unten fliegen. Ja. Ja. Aber man kann drauf springen. Ich habe es extra getestet, also es klappt, aber es ist nicht so man einfach. Kann sogar auf die Wespen springen. Das stimmt, ja. Und auch auf das Wespennest. Ja, stimmt. Das finde ich eigentlich mal cool, weil in anderen Spielen ist nämlich genau sowas, wo dann so Wespen oder sowas rauskommen, dann meistens kannst du da nämlich nichts gegen tun. Also, ne? Ja, außer weglaufen oder so. Das, das ist dann. Ganz typisches Beispiel ist Bart Simpsons Escape from Camp Deadly. Wenn du von den Wespen erwischt wirst im Wald, bist du direkt tot. Genau. Ja? Die machen dich fertig. Das nervt dann, ja. Stimmt. Ja, wunderbar. Da sind wir auch schon durch nach. Schon. Knappe Stunde 50 hier für Tiny Toons. Hätte länger werden können. Lustigerweise war. Ja, du musst ja sagen, vorm Schnitt, ne? Ja, vorm Schnitt. Da wird nicht viel geschnitten, oder? Ja, genau. Also, es war halt ganz witzig, weil du meintest ja, wir sind bis die und die Uhrzeit durch. Ja. Und wir sind jetzt deutlich, also nicht jetzt urlange, aber wir sind darüber. Ja, kann ich endlich mal frühstücken. Ja, freut sich einer. Wir können ja sagen, wir haben heute um 12 Uhr angefangen. Wir haben allerdings fast anderthalb Stunden Verzögerung gehabt, da wir erstmal Updates machen mussten. Genau. Bei der Technik. Ein bisschen mehr sogar. Wir hatten fast zwei Stunden später angefangen. Ja, weil wir erstmal technische Updates machen mussten, die wir leider vorher alle nicht gemacht haben oder fast alle nicht gemacht haben. Ich hatte dann andere Probleme. Ja, dabei. Genau. Also hat es dann auch insofern, fast zwei Stunden später angefangen. Dafür aber jetzt tatsächlich fast vier Stunden jetzt fast durchgezogen. Also war jetzt schon ordentlich, dass... Ich hatte jetzt zwischendurch die Befürchtung, das könnte jetzt noch viel länger werden, aber... Wir kriegen das hin, wenn du willst. Wir können ja auch noch über die Serie reden, dann wird es länger. Ach, haben wir ja so ein bisschen mit untergebracht. War doch gar nicht mal schlecht. Das war doch... Auf jeden Fall, jetzt ausführlich. Das war doch ganz, ganz nett. Ja gut, wie gesagt, Fazit machen wir jetzt gar nicht mehr groß, weil wir haben es ja ganz am Anfang des Podcasts schon gesagt, warum wir das Spiel... gut finden, ne, oder warum es sogar eins unserer Lieblingsspiele ist, ne, insofern lassen wir das große Fazit nochmal ausfallen, aber ihr könnt natürlich gerne nochmal einen Aufruf starten, warum man dieses Spiel denn sich jetzt holen sollte. Wer möchte nochmal ein Abschlusswort machen? Ist halt eines der besten Jump'n'Runs mit auf dem Gameboy. Ja. Gehört zu den Top 10 Spielen allgemein auf dem Gameboy, nach meiner Meinung. Das kann jeder individuell selbst entscheiden. Ja, aber es ist auf jeden Fall eines der Top Jump'n'Run. Ja. Ja. Das kann man so stehen lassen. Mhm. Das soll unser Fazit für heute sein. Ich glaube, die Serie auch kennen aus den 90ern und damals schon Fan waren, die haben das auch in der Sammlung gespielt. Da bin ich mir relativ sicher. Und die Serie aber nicht kennen, die haben jetzt hoffentlich durch diese Podcast-Episode Geschmack dran gefunden und greifen vielleicht auf der nächsten Börse oder auf dem Flohmarkt einfach mal zu, weil das Spiel selbst, das ist ja auch nicht wirklich teuer, gell, wenn man das kauft. Also ein loses Modul dürfte man auch... 3 Euro. Ja, auf jeden Fall unter 5, sage ich mal, gell. Dürfte man es eigentlich bekommen, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Und da kann man auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. Ja. Und wer es, ich habe gerade mal geguckt, und wer es brandneu in OVP haben möchte, der braucht nur $170 zahlen. So. Derzeit, ne? Ja. Sagen wir derzeit. Mal. Naja. Naja. Okay. Super. Dann sind wir durch für heute, Leute. Machen wir noch den angekündigten Ausklang. Da wir jetzt, wenn der Podcast rauskommt, haben wir jetzt gerade die Feiertage, die Weihnachtsfeiertage. Habt ihr euch vielleicht was Gameboy-Spielmäßiges vorgenommen für die Feiertage, was ihr mal spielen wollt, was ihr sozusagen jetzt das Jahr über aufgeschoben habt und jetzt sagt, okay, an Weihnachten, wenn man mal 2-3 Tage frei hat, das Spiel will ich auf jeden Fall mal spielen in den Feiertagen. Habt ihr da schon was in Aussicht? Spielen jetzt direkt nicht. Ich habe aber vor, den Stapel Gameboy-Spiele, japanische Gameboy-Spiele, zu identifizieren und in meiner Sammlung einzutragen. Ah, okay. Okay. Ja. Auch nicht schlecht. Klar, das ist natürlich auch immer Zeitraum. Da stimme ich zu. Ja, ich meine jetzt identifizieren in dem Sinne, ich kann keine japanischen Zeichen lesen. Ja, gut, ist meistens also, reicht ja der Spielecode, ne? Dann findet man's. Ja, ich meine jetzt halt mit unserem Buchstaben halt den Spieltitel rausfinden. Ja, das stimmt. Und du, Alexander, irgendwas schon auf die Spielereservebank gelegt? Auf die Reservebank jetzt nicht, sondern ich spiele in letzter Zeit eine ganze Menge Indie-Games. Ja? Mhm. Die ambitionierte Software-Schmieden für den Gameboy programmieren, und da ist jetzt gerade die Woche eins rausgekommen, und zwar ist es eine Demo. Last Crown Warriors von Light Games, die habe ich mir mal runtergeladen, und die schaue ich mir dann mal über die Weihnachtstage ein bisschen genauer an. Ich mache dann auch einen Bericht drüber. Und ansonsten habe ich noch ein paar andere Homebrew-Titel in petto. Die habe ich mir alle mal auf eine Karte gezogen und die, die will ich mir mal näher angucken. Es sind wirklich schöne kleine Titel dabei. Die meisten spielt man auf Highscore, also kurzweilig, und man versucht eben seinen Punktestand zu erhöhen. Und ja, ist, glaube ich, genau das Richtige, einfach jetzt mal so auch über die freien Tage dann. Ja, ja, wer sich dafür interessiert, immer mal wieder bei Alexander auf dem Blog vorbeischauen, dmgpage.com, da findet ihr immer alles Neueste rund um, auch um Homebrews, ne, wie gerade genannt, und natürlich rund um den Classic Game Boy. Und wie sieht es bei dir aus, Jörg? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Ja, für mich sind die Feiertage ja jetzt nicht so normale Feiertage wie bei anderen Leuten, sag ich mal. Okay. Weil ich, ja, meine Arbeit ist ja keine normale Arbeit. Ich habe nicht automatisch frei. Ja. Ich spiele im Moment fast jeden Abend mal so für 20 Minuten oder so. Und jetzt habe ich halt unterbrochen die letzten zwei Wochen für Tiny Toons und King of the Zoo, um da mal wieder richtig reinzukommen. Ja. Eigentlich war ich gerade viel Roland's Curse und Tamagotchi am Spielen. Okay. Geil. Ich habe aber mir für diesen Monat auch was vorgenommen. Und zwar, ich habe genau 299 Gameboy-Spiele jetzt gerade aktuell. Ach. Und ich will auf jeden Fall natürlich die 300 knacken, was aber bedeutet, ich muss einfach nur ein Spiel kaufen. Das wird nicht so schwer. Ja. Und ich habe gerade sehr viel Projekte noch. Also ich wollte eigentlich so eine Art Mixtape aufnehmen mit meinen liebsten Gaming-Soundtracks vom Gameboy. Also mit wirklichen Spielen, also richtige Spielemusik, nicht was ich selber mache. Ja. Ich habe gerade ganz viel Lötkram noch vor mir und ganz viel Super Gameboy-Umbaukram angefangen. Ah ja. Ich habe zum Beispiel den neuen Crystal eingelötet, dass man auf Originalgeschwindigkeit spielen kann. Ich habe einen extra Audioausgang gelegt. Ach cool. Linkport. Ich baue jetzt noch ein halbe Geschwindigkeitsding ein und sowas. Ja, ich mache gerade einen Shop auf. Das wird auch jetzt im Dezember ziemlich final gehen, alles und so. Also das heißt, ich habe eigentlich zu tun. Ja. Und so wirklich Weihnachten und Silvester, ich habe noch keine Ahnung. Ich werde mich wahrscheinlich wieder, so die letzten zwei Jahre habe ich das so gehalten, ich werde mich total vollfressen. Ist ja super gerne. Ja. Ich habe tatsächlich, letztes Jahr Silvester war ich nicht weg. Ich kam da gerade aus Österreich wieder, einen Tag vorher, und habe einfach so viel, unfassbar viel gekocht und Pralinen gemacht und getan, dass ich mich um 12 Uhr einfach so mit einem riesen bedeckten Tisch einfach ans Fenster gesetzt habe, weil ich super viel sehen kann von der Küche aus. Und habe mir das Feuerwerk fressenderweise angeguckt. Das war sehr nett und bin dann erst danach rausgegangen. Ah ja. Das kann sein, dass ich das wieder so halte, weil es war echt entspanntes Feuerwerk und dann, man kann auch um 1 Uhr noch feiern gehen. Man muss nicht um 11 Uhr los, weil... Silvester ist ja bei mir anders. Da ich ja nebenbei Pyrotechniker lerne. Okay. Habe ich da natürlich Stress erst. Ja. Bin aber nüchtern dabei, ne? Das musst du dann auch sein. Das wäre echt gut, ja. Das kannst du am nächsten nach Feierabend. Ich hatte das auch oft, ne? Ich habe ja früher aufgelegt und so, und dann konnte ich mich halt auch nie abschießen, ne? Dann konnte ich zwar mal ein Bier trinken, aber dann konnte ich jetzt nicht, wer weiß, was machen. Ich glaube aber jetzt, mit meinem jetzigen Projekten werde ich nicht irgendwie, ich werde nicht versuchen aufzutreten über die Feiertage oder so. Okay, ja. Okay. Wenn, wie gesagt, wenn ihr wissen will, was der Jörg über die Feiertage macht oder was für Projekte er am Start hat, dann besucht auch seine Seite tronimal.de oder geht auf Bandcamp, tronimal.bandcamp.com, Soundcloud ist er natürlich, oder überall bei Facebook. Facebook, Twitter, alles. Tronimal Music. Einfach das ist googlen. Alles verknüpft auf meiner Webseite. Genau. Ne? Also wenn man irgendwas Bestimmtes sucht, kann man eben über die Webseite gucken, dann findet man. Schaut mal rein, und wenn sollte der Shop dann kommen, auf jeden Fall mal reinschauen. So. Ja, der ist bestimmt schon da, wenn dieser Podcast online geht. Da bin ich gespannt. Das wäre natürlich cool. Das wär natürlich aber cool. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Der wird halt auf meiner normalen Webseite gehostet. Die Sachen werden jetzt abgeschickt nächste Woche zu mir, die ich noch brauche. Ich weiß halt nicht genau, wie lange die Sachen brauchen, weil ich halt teilweise Sachen vom Kumpel aus Australien kriege. Ich weiß nicht genau, wann die Sachen hier ankommen. Und das hat eigentlich nur mit der Ankunft der Sachen zu tun, wenn mein Shop online geht, weil der ist fertig. Seit 2-3 Monaten ist der fertig. Ne? Also. Ja, wunderbar. Also auf jeden Fall mal auf chronimal.de vorbeischauen. Da findet ihr dann auf jeden Fall einen Link zu dem Shop, wenn er denn dann schon online ist. Und dann hoffen wir, dass wir zumindest unser Versprechen, einen zweiten Podcast dieses Jahr rauszubringen, hiermit erfüllt haben. Das und schaffst du. Aber dann weiß ich auch schon, was du in den Feiertagen machst. Ja, genau. Yeah. Ja, ich dachte, meine Episode überspringe ich jetzt mal, weil ich werde vielleicht diesen Podcast hier schneiden. Das ist so ein ganz gutes Ding. Nein, aber ich hab tatsächlich auch zwei, drei Gameboy-Spiele, die ich mir vorgenommen habe. Bei dem einen fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein. Das zweite ist immer noch, das habe ich, ich weiß nicht, im letzten, vorletzten Podcast oder so schon mal gesagt, dass ich das schon mal angefangen habe zu spielen. Exchanger, das ist so ein Puzzler. Das ist ein japanischer Puzzler. Ja, das ist, das Spiel ist echt super. Das ist im Grunde wie eine Art, ja, nicht wie Tetris, aber ne, es kommt auch von oben und du musst gucken, dass es nicht nach unten kommt. So. Aber ist immer noch ein super Tipp von mir. Steht das hinten auf der Box drauf auch als Erklärung? Genauso steht genau. Das da. Ja, ja. Es kommt von oben und es darf nicht nach unten. Genauso kommt das. Dass es nicht nach unten kommt. Genau, nein. Exchanger. Ich hab's mal in irgendeinem Podcast erklärt, ich weiß nicht mehr, wie es ungefähr funktioniert. Und eine halbe ich glaube, das waren 15 Minuten und diese Erklärung war so schlecht, dass wir sie rausschneiden mussten. Und ich die nochmal neu eingesprochen habe. Also das war sowas von absurd erklärt, dass um Gottes Willen. Nein. Ja, und sonst werde ich nochmal einfach schauen, dass hier und da mal auch ich habe tatsächlich auch ein paar Lötarbeiten hier. Stimmt. Ich will ja endlich hier vier Gameboys auf VGA ummodden, dass wir vielleicht auf einer der nächsten Börsen vielleicht mal vier Spieler Spiele spielen können. Oh, RC Pro-Am auf RC Pro-Am. Vier Monitore. Ja. Hast du denn vier Monitore dafür dann? Die haben wir dann. Auch den Platz? Auch den haben wir, weil das keine riesigen werden. Wir erstmal schaffen, zeitlich erstmal diesen Podcast hier zu Ende kriegen, das ist Ziel Nummer 1 und alles andere kommt danach. Ganz genau. Ja, aber das schaffen wir. Dann wünschen wir euch weiter noch frohe Festtage. Auf jeden Fall, die sind ja gerade dran. Ja. Frohe Weihnachten oder wir hoffen, ihr habt ein gutes Weihnachtsfest gehabt, je nachdem, wann der Podcast kommt, ob vor oder nach Weihnachten. Guten Rutsch. Ja. Guten Rutsch, genau. Wünschen euch einen guten Rutsch. Ein gutes neues Jahr 2018 und wir hoffen einfach, dass nächstes Jahr mehr Podcasts kommen. Ja. Ja, ich hoffe mit. Wieso nicht? Ich habe gesagt, ich hoffe mit. Ach so, ich hoffe mit. Oh. Ich habe nicht verstanden. Nee, ich höre dich sehr gerne. Okay, alles klar. Ja, jetzt warst du mit dabei, jetzt hörst du nicht mehr gerne, glaubst du mir? Oh, ich glaube schon, ich kenne das ja. Also ich bin ja auch manchmal, ich mache ja auch Videos und so zwischendurch mal und Interviews und so. Nein. Es hat schon manchmal was Komisches tatsächlich, wenn man irgendwo selber mitmacht. Je nachdem, was man so erzählt hat, manchmal denkt man sich so, oh nee, das habe ich wirklich gesagt, ne? Ja. Aber es passiert mir relativ selten, muss ich sagen. Also, ach, meistens ist das auch, wenn das dann geschnitten und in komprimierter Form da ist, also so viel werden wir gar nicht rausschneiden, kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Schnitt. Ne? Aber jetzt aber. Aber es gibt immer mal so zwei, drei Sachen, die muss man einfach umschneiden oder kürzen, ne? Weil es einfach weil es einfach den Hörfluss stört, ne? Das ist nun mal manchmal so. Man würde es gerne drin lassen vielleicht, einfach der Informationen, sag mal so, rein Informationen schneide ich eigentlich nie raus, ne? Die jetzt auch für den Hörer interessant wären. Aber wenn wir eben uns hier wie vorhin wir diskutieren mal, welche Fernseher- und Skat-Anschluss-Geschichten verfransen. Die Stelle, wenn ihr die Stelle nicht gehört habt, dann wisst ihr, ich habe sie rausgelassen. Soll, ja, also wenn ihr euch jetzt wundert, was meint er denn mit Skat? Genau, die Diskussion habe ich eventuell rausgestellt. Bin mir lass aber noch drin, nicht sicher. Lass es drin. Sie war aber auch nicht war relativ lang. Kurz. Ja, ja, das war ja überschaubar. Hat man schon Schlimmeres. Okay, dann machen wir Schluss. Jo. Ein schöne Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Genau, tschüss. Ciao. Wer hat, ne, das, das, ich, oder alte, dann. Dann machen wir es heute mal wirklich lineal, genauso wie beim ersten Spiel. Dabei ist das ja auch wieder eine Kuriosität. Ja. Der Pinguin spielt, glaube ich, noch nicht so lange damit. Deswegen ist er noch ein bisschen pummelig, aber. Ja, schlechter Witz. So, jetzt du.